So, die drei Regeln der gesunden, untoxischen Männlichkeit. Regel Nummer 1: Ein Mann darf einen Menschen weder verletzen noch durch Unterlassen dazu führen, dass ein Mensch verletzt wird. Regel Nummer 2: Ein Mann muss die Befehle ausführen, die ihm ein Mensch gibt, es sei denn, das würde der ersten Regel widersprechen. Und Regel Nummer 3: Ein Mann muss seine eigene Existenz schützen, es sei denn, das würde der zweiten Regel widersprechen. Damit willkommen bei den Weltraumaffen. Heute mit Chris Asimov. Echt schon, echt was? Echt. Guten Moin. Abend. Weltraumaffen, 18 Uhr und der ganze Blödsinn. Guten Abend. Heute sind wir mit voller Besetzung am Start. Hier wird gestapelt und geopext, bis der Arzt kommt. Hochstapler. Und der sagt mir, ich hätte einen an der Klatsche. Wer, ich? Nein, Das der ist das Bruder. Unpassende. Der Herr Broder war nämlich bei der Veranstaltung von der AfD, also ja, von der AfD organisiert im Bundestag. Ich frage mich aber Und hat, trotzdem gerade, was ich damit sagen will, dass der Bruder einen in der Klatsche hätte oder so. ja, also Oder im sich um. Grunde genommen ist das ja, der sagt mir, ich hätte einen an der Klatsche, bedeutet, ja, der hat eine größere Klatsche als ich. Ja, weil er sich umarmen lässt oder was? Ja, vor allem, was will er denn machen? Will er sie wegschubsen? Oder was will er in dem Moment tun, wenn die Weidel irgendwie zugreift und jemand auf den. Er kann lächeln, er kann gute Miene zum bösen Spiel machen. Er hätte sich das sicher so nicht ausgesucht, aber. Das hat er, glaube ich, auch geschrieben oder so ein Teil, Ja. ne? Erste Gesetz, ne, der Menschen toxischen Männlichkeit. Der untoxischen Toxisch. Männlichkeit, ja, auf jeden Fall. Naja. Übergriffige Weiblichkeit oder Es so. gab jede Menge Gerede darüber, dass um Journalismus in dem Zusammenhang. Also habe ich von ganz vielen Leuten gehört, das könne ja nicht sein, dass man sich so gemein macht, ne, mit einem Journalist, mit einer Politikerin und so. Und da wurden dann so Bilder gezeichnet von inniger Umarmung und lauter so ein Kram, ne, wo ich mir hier dieses Bild angucke und mir denke, was habt ihr eigentlich geraucht? Also am besten Willen. Also das ist ja noch nicht mal eine, man umarmt sich zur Begrüßung Umarmung irgendwie, ne? Also Das sieht nach Pflichtprogramm aus, nicht nach ich möchte unbedingt. das sieht noch, ich stehe hier rum und plötzlich umarmt mich wer und sieht das aus, ne? Also, ja. Hingegen Ja. ist das eine Veranstaltung gewesen von der AfD in Berlin, wo Kurios. der eine Rede gehalten hat. Die Rede ist auch, hat die Welt auch veröffentlicht. Und ja, dafür ist der Bruder auch ein bisschen kritisiert worden, weil da ein paar Sachen sind halt die. Er hat halt seinen ganz eigenen Stil, wer den Bruder kennt, ne? Ich nehme mal ein kleines Zitat raus. Wobei es einem Skandal gleichkommt, dass der Mensch ein maskulines Wesen ist, für das es kein feminines Pendant gibt. Ja, halt für solche Sprüche wird er natürlich immer kritisiert. Und weil er bei Die der AfD war. Pflanze. Und dann lässt er sich auch noch umarmen. Und Von er der hat auch am Lesbe. Anfang Ja, und er hat das auch sind am die Pflanzen. Anfang gesagt, dass er immer noch links ist. Also das hat er auch gesagt. Das Steht ist das doch im trotzdem eine Konskript gezielte auch drin? Aktion, oder nicht? Das ist doch was eine Masche, ey. Nicht im Nein, Ernst. also bei der Veranstaltung da, also Nicht mal wir eine haben da eine Weile. E-Mail bekommen, ob wir vorbeischauen wollen würden von AfD-Abgeordneten. Und wir haben bei uns in der Gruppe erst ein bisschen hin und her überlegt und haben uns dann gedacht, sollen wir da hin, sollen wir da nicht hin? Und dann habe ich das noch meiner Frau erzählt, die meinte, ja, geh da auf jeden Fall hin, lass es dir nicht entgehen. Und ich bin diese Woche für diese Veranstaltung nach Berlin gefahren und habe mir das live vor Ort angeguckt und die hatten auch Schnittchen. Und dann habe ich ein Brot gegessen, auf dem Ei drauf war. Das hat lecker geschmeckt und einen Orangensaft getrunken. Und ich muss sagen, als ich dort war, wie soll ich sagen, die AfD, die kritisiere ich ganz gern auch mal. Ich nehme sie auch ganz gern mal in Schutz. Und ich muss sagen, als ich dort vor Ort war und mitbekommen habe, bei der Rede, an welchen Stellen geklatscht wird, muss ich ehrlich sagen, ist mir aufgefallen, wie arg ich mich von den Medien schon auch verrückt machen lasse, im Sinne von, ah, oh, die böse, böse AfD. An Stellen, wo die AfD selber kritisiert worden sind, einen lauten herzlichen Applaus. Und ja, klar, es ist selbst selektiert, wer da von der AfD-Fraktion vor Ort war, also bei dem Vortrag vom Bruder. Und es waren wahrscheinlich eh nur Leute, die den Bruder mögen. Und in der AfD gibt es den einen oder anderen Hansel, der auch ein bisschen daneben ist, den ich jetzt nicht unbedingt in der Politik sehen will. Aber ich muss sagen, da wird auch nur mit Wasser gekocht, um ehrlich zu sein. Und viele Dinge, die der AfD immer vorgeworfen wird, wenn ein Bruder da steht, ihm das auch vorwirft und dann der Saal klatscht und zwar herzlich und nicht voreingenommen, fand ich irgendwie so, ja, die böse, böse AfD, oh mein Gott. Das war irgendwie auch aus dem Verhältnis her nicht mehr richtig so gefühlt. Also ich fand es ganz interessant. Es gab ja aus dem journalistischen Spektrum sogar Leute, die das Wort irgendwie Hofjude benutzt haben. Ja, also so der eine Jude, der am Hof des Herrschers geduldet ist und damit der Herrscher sagen kann, so guck mal, ich bin gar kein Antisemit. Und das ist nur wirklich perfide. Wenn man die Rede vom Bruder gelesen hat, sieht man ja, dass er genau halt dahin sticht, auch wo die AfD halt ihre Poggenburgs und Höckes hat. Und dass er keineswegs irgendwie da jetzt den anheimelnden Hofjuden gespielt hat. Und außerdem hat die AfD doch ihre Leute dafür schon, die haben noch so ein Klüppchen gegründet, Juden in der AfD oder wie es hieß. Ja, die Plattform. Klüppchen, wenn sie das brauchen als Argument. Ich habe mir daraufhin von dieser Franziska Schreiber, Inside AfD, von einer AfD-Aussteigerin, das Buch habe ich mir diese Woche durchgelesen, weil ich mir dachte, ich war jetzt dort persönlich vor Ort, ich habe einen Eindruck gemacht und ich versuche immer so, obwohl ich zwar oft nicht meine Meinung ändern muss, versuche ich trotzdem immer auch gegenteilige Informationen einzuholen. Und ein paar Sachen, die sie in Inside AfD beschreibt, sind durchaus besorgniserregend. Aber einfach in dem Vergleich zu wann dort geklatscht worden ist und wirklich herzlich und freundlich und die Leute haben nicht irgendwie, weißt du, hacklermäßig rübergerufen oder so. Ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, dass es eher ganz normale Leute sind, die sich halt, die vielleicht ein bisschen andere Werte haben wie bei anderen Parteien, aber die sich einfach auch nur für, in Anführungszeichen, das Gute einsetzen wollen, ohne dass als mega groß, sinister irgendwie was am Laufen ist. Also das war so mein Eindruck sozusagen. Also ja. Ja, kannst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie die ganze Veranstaltung abgelaufen ist? Ich meine, der Bruder hat eine Rede gehalten, ansonsten weiß man davon ja nicht viel. Wie ist denn da der Ablauf gewesen? Wie nochmal? Wie ist denn dort der Ablauf gewesen? Haben noch andere Leute eine Rede gehalten? Hat wer vor dem Bruder eine Rede gehalten? Wie lief das dort ab, bitte? Da gab es nur einen, der hat den Redner vorgestellt, das war glaube ich auch ein AfD-Abgeordneter, der Name ist mir jetzt aber entfallen. Und also nach der Vorstellung ging das dann direkt los, also mit dem Bruder selber. Und danach sind dann alle Leute vorgelaufen und wollten Fotos machen und tralala. Ich bin ja auch vorgegangen, habe dem Bruder eine Weltraumaffen-Visitenkarte hingesteckt, in der Hoffnung, dass er mal zu uns kommt, aber ich glaube nicht, dass der Lust hat, sich zu uns zu gesellen. Ich weiß nicht, wir sind halt so Schmuddelkinder, aber an sich Vorstellung einfach nur so, die Leute waren da, ein bisschen was gegessen von den Brötchen, die da als Auslage da waren, haben alle ein bisschen halt gelabert und dann ging es aber sofort los. Und danach hat sich das auch relativ schnell in Luft aufgelöst. Also die Leute sind dann natürlich alle noch fort zum Bruder, aber wer dann schon vorne beim Bruder war, die sind dann auch gegangen. Also ja. Und sonst Berlin? Shithole oder ging's? Ja, ich war nur am Bahnhof und Bahnhof ist halt, ja, also wie soll ich sagen, ein Bahnhof ist ein guter Indikator, wie es in der Stadt geht, aber du kannst eine Stadt nicht auf den Bahnhof reduzieren, nee. Das kannst du auch nicht machen. Das wäre auch fies. Ich meine, die Weltraumaffen haben sich ja schon mal in Berlin getroffen und haben da schon mal zusammen das Klima im fernen Osten geschnuppert, das war ja auch schön. Bisschen dystopisch, so 1984-Style, aber schön. Ja, und der Sascha, der versteht keinen Sarkasmus und keine Ironie, habe ich das Gefühl. Geht es noch jemandem so? Also ich komme mit denen seinen Erkenntnissen sowieso nicht so klar in letzter Zeit. Also Ja, wieso nur in letzter Zeit? Ja, weil ich mir so das letzte Zeit angeguckt habe, sagen wir so, Okay. dann sollte ich es mir ein bisschen umgangen oder so. Ja, auf jeden Fall für die Leute, die uns nur per Audio zuhören, wollte ich es nochmal vorlesen. Haltet von Bruder, was ihr wollt, tut ihr ja eh. Ich auch, aber dass der AfD-Fraktion, ihr seid Nazis, ins Gesicht gesagt wird, das erfüllt mein Herz schon mit einem Quantum Freude. Ja, und wie war Ja, es mit diesem und Aussage, Ebel? ja, also ein Besuch bei Ihnen stand nicht auf meiner Liste. Ich habe die Einladung trotzdem gerne angenommen. Wann bekommt ein Jude schon die Gelegenheit, in einem Raum voller Nazis, Neonazis, Kryptonazis und Paranazis aufzutreten? Und an der Stelle hat der gesamte Saal laut gelacht. Das sind die Paranazis. Das ist wie Paranüsse, nur dass du keine Nüsse hast, sondern Nazis. Ja, und der Lobo nimmt das ernst, oder was? Der liest das in der Welt, den Text der Rede, und glaubt, der Bruder habe das so gemeint. Oder so interpretiere ich das, Ich oder? hatte so eine Art Staatsmenschenrede oder so da reingelesen, aber der Bruder macht ja immer mehr so scherzhaft, ne? Ja, Aber das fällt doch, also da muss der Ironie- und Sarkasmusdetektor doch komplett am Arsch sein. Das fällt doch auch in der geschriebenen Form auf, dass man das nicht ernsthaft meinen kann. Also, weil da waren ja auch nicht nur AfD-Leute, sondern, wie der Abel schon gezeigt hat, auch Leute, die einfach eingeladen wurden, weil sie sich mit dem Thema beschäftigen. Es ging nämlich um Political Correctness auf der Veranstaltung. Oh Gott, echt, Sascha. Und sowas ist ein Experte für Medien. Oh. Noch Ja, ein paar wobei Nicht-Facts ja. dazu, was direkt danach gesagt wurde vom Bruder, war: Ich mache nur das, was uns allen der Bundespräsident vor kurzem geraten hat. Wir sollten aufeinander zugehen, uns besser kennenlernen, um uns miteinander unterhalten, um den Zusammenhalt dieser Gesellschaft zu stärken. Genau das mache ich. Ich bin ein Brückenbauer, ein Versöhner. Ich trete für eine bunte, offene und tolerante Gesellschaft ein, in der niemand ausgegrenzt wird. Naja, also ich weiß auch nicht, wie der Sascha das so interpretieren konnte, wie ihr es gerade dargestellt Naja, mit diesen Schlüsselworten bunt und offen und tolerant und so kann ich mir schon vorstellen, dass, also das werden sicherlich auch schon genug Leute ernst gemeint haben mit dem Nazi-Kram und danach irgendwas von bunt, offen und tolerant geredet haben. Wobei ich bei dem Teil vom Bundespräsidenten, ich muss auch sagen, da dachte ich mir auch, so ein bisschen einfältig ist das ja schon. Also gut, dass der Bruder jetzt das gemacht hat und schön, dass er dort war. Toll, dass ich dort sein durfte, aber dieses so geht mal alle aufeinander zu und unterhaltet euch. Ja, Das der ist hat halt so nichts. irgendwie so, Der hat doch sonst wow! nichts. Der Präsident, der hat doch sonst nichts. Der hat nur die Worte. Der kann sonst Ja. nichts machen. Also nochmal, ich habe das auch richtig verstanden. Es war im Anschluss nicht eine Diskussion, es waren nur quasi zwei Vorträge hintereinander. Zwei Vorträge hintereinander und man durfte noch Fragen stellen. Das habe ich jetzt geistig ausgeblendet. Aber es wurden noch Fragen gestellt. War da denn was Interessantes noch dabei? Das ist ja Gar immerhin auch nicht. eine Art des Dialoges. Ah, nicht wirklich, nicht wirklich. Das Einzige, was der Fall war, war, dass einer meinte, dass es wichtig ist, dass Russland und Deutschland miteinander sich vertragen und gute Freunde sind. Und dann hat ein anderer AfD-Abgeordneter meinte dann daraufhin, ja, Hitler-Stalin-Pakt, das ist so wichtig, dass Deutschland und Russland sich verstehen, das ist jetzt auch nicht. Und das hat er relativ harsch zum anderen gesagt. Und das war auch einer von den Punkten vom Bruder, die er angesprochen hatte, dass die AfD denn bei der USA-Allergie und der Russland-Freundlichkeit und bei der Geschichtsvergessenheit doch mal ein bisschen in sich kehren soll, ein bisschen nachgucken soll, ob da vielleicht alles in Ordnung ist. So. Und das sozusagen sein Weisheitsschlusssatz von dem Abend war so, ich wünsche Ihnen die Kraft, den Mut, sich selber in Frage zu stellen und die Fähigkeit, andere Meinungen stehen zu lassen. Das war so, was der Bruder meinte, was ihm ziemlich wichtig ist und was er als wichtig empfindet, dass die AfD das besser hinbekommt. Also, und dass sie nicht immer so wie getroffene Hunde bellen sollen. Das hat er auch gesagt. Ja, das wäre hier mal was zum Thema Nähe von Parteien und Wissenschaft in dieser Hinsicht. Wir empfehlen ja hier häufiger das Buch von dem Steven Pinker, The Blank Slate. Und ja, scheinbar hat er irgendwie mit der Partei der Humanisten jetzt zu tun, hier in Deutschland, die ihn in irgendeinem Beirat berufen haben. Ja, und Partei der Humanisten gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ich habe ganz in der Anfangszeit richtig viel davon mitgekriegt, weil halt auch diverse Leute, die damals, ich komme ja aus der Piratenpartei ursprünglich mal, da aktiv waren und dann so ein bisschen gefrustet waren und dann auch in den Jahren quasi, wo ich dann auch ausgetreten bin, da auch die Segel gestrichen haben. Nautische Metapher. Und viele von denen sind halt auch zu der Partei der Humanisten dann gegangen, haben es da aber nicht lange ausgehalten. Also eigentlich alle Leute, die ich kenne, sind da mittlerweile auch nicht mehr bei der Partei der Humanisten. Deswegen weiß ich im Moment nicht mehr so richtig, wie der Wind da weht. Ob sich da jetzt noch irgendwie was geändert hat oder so, ob die jetzt irgendwie ihre Streitereien, die es da gegeben hat in der Anfangszeit, wer die jetzt gewonnen hat oder ob die überhaupt jemand gewonnen hat oder ob die da immer noch gelten. Aber damals war es auf jeden Fall so, dass diese Partei der Humanisten auch, genauso wie es in der Piratenpartei war, so sich ziemlich schnell in zwei Flügel gespalten hat. Der eine Flügel halt der Leute, die eher, wie ich sagen würde, liberal gesinnt gewesen sind. Und der andere Flügel der Leute, die man ja halt so als progressive Social Justice Warriors, wie auch immer, bezeichnen möchte, die halt eben der Meinung sind, dass die Frauen unterdrückt werden und so von den Weltreligionen natürlich und auch generell in unserer Gesellschaft noch und überhaupt und so. Und da gab es halt in der Anfangszeit auf jeden Fall direkt Reibung. Also das hat sich eigentlich so von der Piratenpartei in diese Partei der Humanisten so direkt übertragen, eigentlich dieser Konflikt. Und ja, also es war halt damals so, dass der erste Vorsitzende aus der Partei der Humanisten nach der Gründung, das hatte ich so am Rande mitbekommen, der war mir jetzt persönlich nicht bekannt, aber der war wohl ein ziemlicher Fan von dem Sargon, dem YouTuber, und hat auch immer viel von den Videos von ihm von damals, das ist schon ein paar Jahre her jetzt, in die offene Facebook-Gruppe von der Partei der Humanisten getan, was den Leuten aus dem progressiven Lager da auch überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Solche Dinge, Partei der Humanisten. Und jetzt ist der Steven Pinker da, also ich bin mal gespannt, wie lange oder wer sich darüber aufregt oder so. Ich meine, wäre schön, ne? Also wenn auf jeden Fall jetzt da eher so die Leute, die so denken wie wir, die ja den Steven Pinker auch ziemlich hier immer loben, mit Blank Slate gerade, was ja in unseren Augen ziemlich gutes Buch ist als Opposition zu diesem ganzen progressiven Unfug. Rumdoktoren an Geschlechter, ja, Geschlechterrollen, neuen Menschen bauen, Rassismus von links jetzt, ne, mit diesen denken, dass die Schwarzen und die Ureinwohner und so per se halt bessere Menschen sind, weil sie halt nicht die bösen Weißen sind und solche Sachen. Da hat er ziemlich dagegen geredet. Und ja, wenn das auf jeden Fall in der Partei der Humanisten im Moment angesehen ist, dann wäre es auf jeden Fall schön. Also, ja. Ja, ist er denn Mitglied geworden sozusagen oder nur berufen jetzt für einen Job? Ja, so ein Beirat, das ist halt sowas, was sich irgendwelche Vereine leisten sich sowas, ja, ne? Also es sind ja Leute, die quasi dabei sind oder nicht dabei sind, aber die dann halt irgendwie in so einem Gremium dann sitzen, wo man sich dann über irgendwelche Sachen da unterhält und die dann eventuell auch. Ja, weil die Mitgliedschaft keine Pflicht, ne? Je nachdem, was die Satzung dann irgendwie sagt, ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt, er ist ja, glaube ich, also Europäer ist er, glaube ich, nicht. Der Steven Pinker, ne? Der ist doch Amerikaner, glaube ich, oder ist er Kanadier? Aber auf jeden Fall ist er kein Europäer, glaube ich nicht. Also, so könnte er sowieso in der deutschen Partei nicht Mitglied werden. Also, du kannst zwar als Europäer in eine Partei eintreten, aber du kannst natürlich auch nicht kandidieren irgendwie für bestimmte Dinge. Ja. Ne, je nachdem, weil du kannst ja nur kandidieren, wo du auch Wahlrecht hast und ja, du hast ja dann. Ja, ich denke, dass das halt so ist, wenn du so einen Beirat hast, da geht es ja oftmals auch um sozusagen Sozialkredit. Also mit Sozialkredit meint man das einfach nur dadurch, dass das Gesicht mit der Partei assoziiert wird, mögen mehr die Partei und die Person selber sagt nur, ich finde die Partei gut, macht da aber gar nicht wirklich viel mit. Zum Beispiel bei ATAC war es so, da hatte man auch einen wissenschaftlichen Beirat und dann nochmal irgendwie so ein Promi-Beirat oder sowas, oder es war gemischt, was halt einfach, das hieß auch Beirat, und von vielen von denen hat man da nie irgendwas gesehen, nie irgendwie einen Input, irgendwas. Das war eher halt so, ja, sozialer Kredit, so, die nicken da drüber und deswegen, wenn du die dann toll findest, wenn du den Pinker toll findest, siehst du das und sagst, ah, nice, weißt du. So irgendwie. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei den Humanisten auch der Fall ist, dass das so ist. Also ob das funktional ist oder nur für Sozialkredit. Ja, naja, ich also jetzt sozusagen so abläuft, dass sie einen neuen Parteipunkt oder einen Programmpunkt für ihre Partei da entwerfen oder so. Und dann den Beiratsmitgliedern den Entwurf schicken mit der Bitte einfach um eine Bewertung oder so, ob man was übersehen hat oder so. Oder ja, aber das kann auch umgekehrt laufen, dass die dann irgendwie sich da irgendwelche Tipps holen oder so. Ne? Das kann ja auch sein. Ja. Ja, ich meine, die Partei der Humanisten ist quasi, also ich finde, sie ist eine ziemlich weichgespülte Partei, weil sie einerseits zwar sehr gute Grundprämissen hat. Eine der Grundprämissen ist, dass der Staat eigentlich kein Recht hat, in das Privatleben der Menschen einzugreifen und dass das minimiert werden soll. Allerdings tragen die halt auch sehr viele progressive Talking Points mit, die ja genau das tun. Also sind sie auch nicht so ganz konsistent, beziehungsweise sehen da halt nichts Schlimmes drin für the greater good, die Leute halt quasi darauf Ja, ich denke mal, es wird halt an dieser Auseinandersetzung liegen, ne? Die ich auf jeden Fall halt mitbekommen habe. Jetzt zwar nicht aus der Partei selber, aber halt von Leuten, die ich kenne. Und ja, ich habe die halt so ein bisschen beobachtet gehabt. Ich war auf jeden Fall auch drin in dieser Gruppe von denen, in dieser Facebook-Gruppe. Und da ging es schon teilweise richtig hoch her, ja. Also zu dem Zeitpunkt hatten die auch, glaube ich, nur so irgendwie ein paar hundert Mitglieder oder so. Ich habe wahrscheinlich bis heute nicht viel mehr. Es gibt auch nicht in jedem Bundesland, glaube ich, einen Landesverband. Aber ja, mal gucken, ne? Also ich meine, die AfD hat ja auch gezeigt, dass auf jeden Fall Potenzial da ist für irgendwelche Parteien und die Piraten ja teilweise auch, ne? Die waren ja auch schon mal bei 15% in der Sonntagsumfrage, das höchste Ergebnis. Ja, also wir sind ja nicht in Amerika, ne, wo irgendwie die kleinen Parteien komplett unwichtig sind oder auf jeden Fall nie irgendwie da groß was mitbestimmen können. Ja, das stimmt, man denkt ja irgendwie, wie soll man sagen, das Humanismus ist so eher die Basis der Gesellschaft und nicht irgendwie was, worauf man jetzt mit einer Partei hinarbeiten müsste. Schade, dass das so ist, ne? Das ist ja letztendlich ein Schmutzschirm. So, kommen wir jetzt zu einem Dauerthema hier bei den Affen, nämlich die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die wird uns heute noch öfter begegnen. Hier gibt es eine Veranstaltung in Berlin, der rechte Rand der DDR-Aufarbeitung, organisiert in Zusammenarbeit mit bla bla bla bla und der Amadeo-Antonio-Stiftung, vertreten durch Annetta Kahane. So, und bei wem jetzt irgendwie gerade ein Kurzschluss herrscht, weil er nicht verstehen kann, warum gerade eine ehemalige Stasi-Zuträgerin sich heute um den rechten Rand der DDR-Aufarbeitung kümmern soll, den darf ich nochmal darauf hinweisen. Und hier unten steht es ja auch schon als Stichwort, das seht ihr wahrscheinlich nicht, Erfahrungen im Förderverein der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen ist da der Chef abgelöst worden unter ziemlicher öffentlicher Teilnahme, weil sein Vertreter wohl sich sexuelle Übergrifflichkeiten oder was auch immer zu Schulden haben kommen lassen soll und er hat angeblich nichts dagegen getan. Der Hubertus Knabe ist da abgesägt worden, unter anderem denke ich auch von Netzwerken, die jetzt hier auch wieder in Erscheinung treten bei der Veranstaltung. Und wir sollten uns alle mal Gedanken drüber machen, in was für einem Land wir leben, wenn Ex-Stasi-Mitarbeiterinnen Aufarbeitung der DDR-Geschichte kritisieren dürfen. Mit Unterstützung der Regierung, finanzieller Unterstützung der Regierung. Ich meine, das ist ungefähr so, als hätte man irgendwie in den 80ern die letzten SS-Leute zusammengesucht und mit denen einen Kongress gemacht über den linken Rand der Entnazifizierung oder der Faschismuskritik. Man überlegt sich das mal, was das für einen Aufschrei geben würde. Das ist schon ziemlich schamlos, was sie da machen. Also, ich finde es echt heftig. Also wenn es so weit abgeht. Die hätten ja auch jemand anders dahin schicken können. Amadeo Antonio Stiftung, vertreten durch Hans Meyer. Aber nein, sie schicken uns die Stasi-Tante. Sie sagen uns noch ins Gesicht, sie lachen den Opfern ins Gesicht. Die hat ja nie jemandem geschadet, ist ja durch ein Gutachten festgestellt worden. Auftragsgutachten. Gutachten, das den starken Eindruck eines Auftragsgutachten erweckt. Ich finde das echt mehr zu tun, Herr Wolte, hinterher. Ne? Also, ich hoffe, dass ich niemals in so einer Blase lebe, dass mir so ein Fauxpas passiert, weil ich finde, das zeugt halt schon davon, wie stark man den Kontakt zur Einheit verloren hat, wenn man dann denkt, dass das in Ordnung ist, was sie da machen. Also, dass die Kahane da selber hingeht zu so einer Veranstaltung. Also, echt krass. Also, schämen Sie sich, Frau Kahane. Ganz einfach. Ja, kann es sein, dass ich das eingereicht habe? Das ist von der FDP. Das ist zwar schon ein bisschen älter, aber die hatten auch mal so einen Ratgeber, so eine Broschüre rausgegeben, wie man mit Rechten umgehen soll. Und da hatten sie sich auch ziemlich Allgemeinplätze eingelassen, die sie, glaube ich, heute jetzt nicht mehr so äußern würden unbedingt. Ich müsste es mal reinscrollen. Ich habe das nur überflogen, auch, beziehungsweise ich habe darüber ein Video gesehen, das dann deswegen verlinkt. Ich habe nur ein Zitat draus gesehen. Ja, genau, Entschuldigung, Preis. Ach nee, ist alles gut. Ich hatte das auch gefunden und ich hatte das auch eingereicht, weil ich das einfach interessant fand von der AfD. Mir kam das auch bekannt vor. Vielleicht hatten wir es tatsächlich schon mal besprochen, aber das ist dann schon so lange her, dass ich es tatsächlich gar nicht mehr weiß. Aber AfD. Ich fand es interessant, dass da explizit gegen die AfD sowas rausgegeben wurde. Und kann man sich einfach mal anschauen. Also es ist nicht so hart, wie das wahrscheinlich von irgendwelchen Linkspartei oder Grünen kommen würde, aber trotzdem bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall, wenn ich schon das Wort Kommunikationsratgeber lese, wird mir ganz anders. Und es ist auch von einem Kommunikationsexperten geschrieben, der mir zwar auch nicht persönlich bekannt ist, aber ich kenne den Namen auf jeden Fall, weil der auch ziemlich aktiv ist in sozialen Medien halt und auch jetzt beim Bruder ganz vorne mit dabei war, zu sagen, so, dass man ja jetzt, spätestens jetzt, ja als Liberaler auf gar keinen Fall mehr mit dem Bruder ankommen dürfte, weil er sich ja jetzt komplett verbrannt hat mit dem Auftritt bei der AfD. Aber ich sehe auf jeden Fall nicht, dass die FDP-Fraktion den Bruder eingeladen hätte. Das könnte sie auch einfach mal tun. Und uns kann sie auch eine Einladung schicken. Gehen wir da auch nochmal hin. Ja. Tja, ein Beispiel aus der Broschüre möchte ich dann doch nochmal ganz kurz nehmen. Einfach jetzt mal aus der Mitte rausgepickt. Argumentationsmuster. Rechtsradikale nutzen immer die gleichen Kampfbegriffe, die darauf abzielen, sie in die Opferrolle zu befördern, aus der sie heraus dann ein Recht auf Widerstand ableiten. Die Flüchtlingskrise wird dann als lang geplante Umvolkung beschrieben, ein Bevölkerungsaustausch, mit dem die Regierung versuchen will, die echten Deutschen wahlweise zu vernichten oder klein zu halten. Sie versuchen, sich als letzte wahre Demokraten, als letzte Kämpfer für die Freiheit darzustellen, weil diese Schlagwörter positiv besetzt sind. Einen Teil überspringe ich jetzt, aber hier wird schon ziemlicher Strohmann aufgebaut, will ich jetzt einfach mal sagen. Umgangsempfehlung, eine inhaltliche Empfehlung mit den Argumenten der mit den Argumenten der Rechtsradikalen sollte weitgehend vermieden werden. Wahrscheinlich ein inhaltlicher Umgang wird hier gemeint, aber vielleicht ist es ein Schreibfehler, ich weiß es nicht. Wer Demokratie und liberale Lebensart schaffen will, sollte nicht noch damit belohnt werden, dass man sich von ihm die Diskussionsthemen diktieren lässt. Ja, also gut, wenn man mit solchen Argumenten konfrontiert wird, vielleicht, aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das ist ein ziemlicher Strohmann, der hier aufgebaut wird. Mein Favorite war dieser Ausschnitt, dass Rechte oft mit den Theorien von Mises und Hayek kommen. Ja. Und da fällt mir beim Thema FDP dann halt gar nichts mehr ein, weil, sind die dann selber rechts, oder? Der Mises, das war ein ganz rechter. Dieser Säcke. Ja, es wird da einfach in Sachen reininterpretiert, was es wird hier halt auch von Chiffren gesprochen. Andere Leute benutzen ja so Worte wie Dog Whistling oder sowas. Oh, aber nee. Gut, ich meine, das Beispiel vorhin, da war eigentlich nicht viel Dog Whistling drin. Das war schon, ja, war schon ziemlich klar ausgedrückt, aber naja. Für die Freiheit. Für die Freiheit. Ja, letzte Woche gab es ja die Kontroverse mit der mit dem sogenannten Verfassungsschutzgutachten. Der Name lässt es auch etwas größer erscheinen, als es ist. Es ist einfach so eine behördliche Überprüfung. Die ist auch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Organisation oder eine Jugendorganisation wahrscheinlich überwacht werden sollte. Das hatten wir letzte Woche schon gesagt. Aber das Pikante an der Sache war, dass dieses interne Dokument halt an Journalisten weitergegeben wurde, aber nicht an AfD-Mitglieder. Also ich meine offensichtlich nicht. Aber diese Journalisten dann mit halt quasi mit Sachen aus diesem Dokument, die AfD-Leute konfrontiert haben, und das war natürlich eine ziemlich kafkaeske Situation, weil die ja nicht wussten, was im Dokument steht. Und da muss ich mal sagen, Netzpolitik.org, gut, die haben es veröffentlicht. Ja, immerhin. Ne, gut, dass sie das gemacht haben. Ja, die haben sich alle geziert, und da kann man einfach nur den Kopf schütteln und sagen, so, ja, also wenn es doch alle haben, dann hallo? Das ist dann doch wirklich Kindergarten, dann so, haha, ich weiß, was drinsteht und du nicht. Also da muss ich wirklich sagen, das war wirklich ein Tiefpunkt. Tiefpunkt der deutschen Politikkultur letzte Woche. Du sagst Tiefpunkt, ich sag Haltung. Ja, aber das wirklich, das ist doch wirklich Kindergarten, wie gesagt. Ja, ist das. Ich hatte mich auch so letztens über Netzpolitik so geärgert, weil die mir einen Kommentar gelöscht haben. Ja, und da war gar nichts. Was für ein Kommentar? Was hast du denn gesagt? Es ging um diesen Gillette-Spot. Und die haben das mit Rechten in Verbindung gebracht, irgendwelche Kritiker. Und das habe ich nicht verstanden, beziehungsweise ich kenne das ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Und habe dann nachgefragt, wie das denn kommt. Und das haben sie halt nicht veröffentlicht. Ne? Ja, also schaut es euch da hin. Da steht nicht wirklich irgendwas Überraschendes drin. Das ist tatsächlich halt eine Sammlung von öffentlichen Äußerungen von den Leuten. Und ja, also nichts Neues. Also das ist jeder, der die bedenkliche Tendenzen hat in Teilen, ist, denke ich mal, jedem klar. Aber dass nicht die Mehrheit der Partei irgendwelche Hardcore-Krypto-Nazis ist, das ist, ja, kann man sich eigentlich auch denken. Aber gut. Sonst würden die ein bisschen mehr auftreten wie die NPD. Ja. Was ist eigentlich aus der NPD geworden? Gibt es sie noch? Die sind abgeschrumpft. Ich interessiere mich dafür nicht, aber die müssen es ja auch eine harte Zeit jetzt haben. Wir haben doch irgendwann mal nachgeguckt, und die hatten irgendwie insgesamt, glaube ich, weniger als 5000 Mitglieder, oder? Also das war ja schon länger so der Fall. Aber die waren ja immer Hassobjekt Nummer 1, und die sind jetzt so total aus dem Fokus gekommen. Wobei, naja, gut, ich weiß es ja nicht. Vielleicht der Lebenswert noch. Naja, gut, das Ding ist halt bei der NPD. NPD mit der Linkspartei gegen die AfD irgendwelche politischen Aktionen startet. Das fände ich. Naja, die NPD, die ist halt so durch. Also da weiß ja jeder, dass es da wirklich Leute sind, die einen Hitler-Spleen haben. Oder die Linken auch nicht auch zu. Ja, die sind natürlich. Das ist. Das ist wie die MLPD. Für die ist schon gerechtfertigter als auf jeden Fall bei der AfD. Deswegen meine ich ja, die sind so aus dem Fokus total verschwunden. Wundert mich einfach nur, weil. Ich glaube einfach, weil die unbedeutend sind. Ja, es gab doch diese Bundesverfassungsgericht-Entscheidung mit der Parteienfinanzierung. Und danach hat man sich dann, denke ich mal, geeinigt, dass man einfach die ja jetzt ausblendet und sterben lässt oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ja, medial meinst du, dass man sie nicht erwähnt, ne? So wie es ja von der AfD gesagt wird, weil dauernd über die berichtet wird, sind die nur groß geworden. Ich meine, zum Teil stimmt das, wegen der Art und Weise der Berichterstattung. Könnte schon ein bisschen objektiver sein, auf jeden Fall. Hier in diesem Artikel von T-Online geht es um einen AfD-Netzwerker, der für ein russisches Europa kämpft. Und zwar wird da ermittelt, dass scheinbar ein Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten einen Brandanschlag in der Ukraine in Auftrag gegeben haben soll, der auf eine dort lebende Minderheit in Grenzregionen ab, abzieht. Und dieser Mitarbeiter, der ist auch in einem Netzwerk aktiv, in einem Kation-Netzwerk, was mit einem von einem russischen Milliardär gegründet worden ist, der auch innerhalb der Ukraine Kombatanten Geld gegeben hat, damit sie da Unabhängigkeits- und Sezessionskriege ja spielen dürfen. Und in diesem Netzwerk, da hockt auch der Dugin drin und man sieht diesen Mitarbeitern öfters mal auf sozialen Medien, auch mit der Eurasia-Flagge, also mit dieser Flagge mit den vielen Pfeilen. Was waren es? 9 Pfeile, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ja, schon ein Braten, würde ich jetzt sagen. Also für mich ist so auf der konservativen Seite ein Stück weit ein Litmus-Test, was die Leute von Dugin halten. Wenn die sagt, die feiern den, dann kann ich nur hart den Kopf schütteln. Und wenn die sagen, naja, der Dugin, geh weg, dann bin ich zufrieden sozusagen mit den Menschen auf der rechten Seite. Ich meine, der Dugin, der ist so eine Mischung aus Brzezinski und Bannon. So, der hat auch schon mal in einem Buch angemerkt, dass man doch, um größere Macht ausüben zu können in Russland, es fördern sollte, dass die Bevölkerung durch Asiaten, Muslime ausgetauscht wird. Also, wenn es immer heißt, die große Umvolkung, also der Dugin ist wirklich richtig einflussreich. Er schreibt wortwörtlich was von der Umvolkung, aber halt in Russland für geopolitische Ziele, weil der halt der World Island und Hard Island Theorie anhängt von den Kindern und da halt sieht, wie Russland eben ja halt mächtig werden kann. Und ich finde es auf jeden Fall spannend, dass halt ein Mitarbeiter von einem AfD-Abgeordneten mit dem Dugin so rumnetzwerkt. Ich finde es spannend. An der Stelle will ich sagen, dass ich mich von Russland distanziere. So. Ja, distanziert ihr euch auch von Russland? Ich hatte meine Mühe zu Russland. Oh Mammon, was ist los? Das kann irgendwann mal sein. Und würde mich auch nicht freuen, das Quatsch. Mammon, du bist total übersteuert, du klingst. Jetzt habe ich mein Mikro repariert und jetzt kommt das auf Mammon rüber. Das ist der Geist in der Maschine. Ja. Nach über 1000 Stunden Stream kommen immer noch Nicht-Profis ins Stream, deren Mikrofone mal, nicht funktionieren. Hör mal, Abel, ja, zumindest bekommen wir kein Geld vom Staat dafür, okay? Alles gut. So, politische Gewalt in Berlin-Neukölln eskaliert. Nazi-Experte soll Brandanschlag auf AfD-Politiker verübt haben. Ja, und da sind wir nämlich wieder, wie ich schon angekündigt habe, bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, weil unter Verdacht steht ein ehemaliger Mitarbeiter der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, aber der Beratungsstelle. Halt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung auf Twitter hat auf jeden Fall gesagt, es sei kein Mitarbeiter gewesen. Der hätte nur irgendwie Honorartätigkeiten ausgeführt. Ja. Und die legen Wert darauf, dass er kein Mitarbeiter war, sondern ein freier Mitarbeiter. Ja. Was mich wundert, ist, dass es bei der Amadeo-Antonio-Stiftung mehr Leute gibt als Annette Kahane. So, wer geht denn da sonst hin, Mann? Was soll das? Nur Experten sind da. Nur Experten, okay, ja. Nur die Guten. Gut. Tja, also vielleicht ein paar Worte zum Fall an sich noch, vielleicht, was da gebrannt hat, wie das gebrannt hat. Hoffentlich ist keiner zu Schaden gekommen. Ich habe das auch nur die Headline vorbeifliegen sehen. Ich dachte schon, das landet hier. Nee, es ist also niemand zu Schaden gekommen im Sinne von, es ist nur ein Auto, aber ja. Ja, aber das ist ja auch ein emotionales Objekt für viele Personen, gerade in Deutschland. Ja, natürlich. Aber die Frage, die hier im Raum steht, ist doch, ist der von der Amadeo-Antonio-Stiftung vielleicht radikalisiert worden? Ja. Naja, eher, dass er schon so drauf war und dann halt für die Stiftung gearbeitet hat. Und das heißt, die Stiftung bündelt. Was hat er denn für die Stiftung gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir uns ja sogar schon mal mit dem beschäftigt hier. Nee, der Name wird nicht genannt. Der Don hat darüber geschrieben, als wüsste er, um wen es sich handelt. Er hat da wahrscheinlich seine Datenbank überprüft, irgendwie, auf wen es passt. Aber Namen sind da ja auch an sich Schall und Rauch, außer für die Polizei, und die ist ja schon am Fall dran. Also. Ne? Aber es wäre schon lustig, eine Broschüre zu lesen, wo du dann weißt, so, der schreibt dir an der Broschüre mit gegen Hassverbrechen Stufe 12, weißt du? Und dann macht er sowas in seiner Freizeit. Das wäre schon, das hätte schon so ein bisschen. Also der Verdächtige hat zudem Beiträge für die Bundeszentrale für politische Bildung verfasst. Top. Im Jahr 2014 war er für Projekte des Vereins für demokratische Kultur in Berlin tätig und hat für die mobile Beratungsstelle Rechtsextremismus gearbeitet. Zivilfahndern waren am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in Neukölln drei Männer aufgefallen, die auf Fahrrädern unterwegs waren und einen Wohnblock umrundet hatten. Auf dem Innenhof sollen sie nach Angaben der Polizei an einem PKW stehen geblieben sein. Aus dem Auto soll sich ein Mann an dem Auto gebückt haben. Alle drei fuhren dann mit dem Fahrrad eilig fort. Die Fahnder verfolgten das Trio und konnten einen Mann stellen. Zwischenzeitlich wurde die Feuerwehr alarmiert, um das in Flammen stehende Auto zu löschen. Tja. Es besteht kein konkreter Tatverdacht, sagt die Anwältin. Aber naja, gut. Die Anwältin, ja. Nicht konkret, nur dringend. Ja, und das Lustige ist... Ich weiß nicht, was der Staatsanwalt sagt, statt der Anwalt. Der Typ, dem das Auto gehört, ein Politiker aus dem Vorstand des AfD-Bezirksverbands Neukölln, der ist, steht unter Verdacht, 2018 an mindestens einer Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein. Also anscheinend, ich weiß, dass es dauert nicht mehr lange und ganz Berlin brennt einfach komplett ab, so, wenn es mal viele von den Anschlägen gleichzeitig gibt. Mal, wollen wir dann danach hinlaufen oder davor? Ich weiß halt nicht. Aber wir könnten so hinlaufen, dass wir uns am Feuer wärmen können, wenn wir da sind. Das wäre dann wie Napoleon, der nach Moskau durchkam und ja. dann angezündet wurde. Nur halt wird an Berlin angezündet, spontan, weißt du, weil... Auf ja, jeden links, Fall ist die Amadeo-Antonio-Stiftung eine tolle Sache. Linksextremismus ist das richtige Stichwort. Das war hier nämlich auch mal wieder Thema im Bundestag. Natürlich von der AfD angeleiert, aber ich wollte jetzt eigentlich mal den Redebeitrag hier von dem Herrn Strasser von der FDP euch zeigen. Boah, der Schäuble kommt gleich zweimal vor. Ja, der kommt immer vor, weil der die Leute immer ansagt. Aber zweimal... Er ist doch der MC, der Showmaster. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zweifelsohne ein Problem mit Linksextremismus in Deutschland. Und was mich besonders besorgt, wir haben es laut Verfassungsschutzbericht mit einer steigenden Anzahl gewaltbereiter Linksextremisten zu tun. Das kann jeden Demokraten und jede Demokratin in diesem Land nicht kalt lassen. Vor allem, weil es ein jahrelanger Trend ist, den wir beobachtet haben. Wir als Freie Demokraten haben damals reagiert zu unserer schwarz-gelben Regierungszeit und haben die Mittel und die Maßnahmen im Kampf gegen Linksextremismus entsprechend erhöht. Umso bedauerlicher ist es, Herr Kollege Mittelberg, dass es Ihre Fraktion, die Union, gemeinsam mit der SPD war, die ab dem Jahr 2013 die Mittel wieder zurückgefahren hat im Kampf gegen Linksextremismus. Das waren verlorene Jahre im Kampf in diesem Bereich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können auch nicht davor die Augen verschließen, wenn Linksextreme in diesem Land zunehmend Gewalt nicht nur gegen Sachen, sondern auch gegen Menschen und insbesondere gegen die Polizei und Einsatzkräfte in unserem Land verüben. Sie sind es nämlich, die die Knochen hinhalten für unsere offene Gesellschaft. Sie sind es, die dafür sorgen, dass in Deutschland nicht das Gesetz der Straße, sondern das Gesetz des Staates zur Anwendung kommt. Deswegen haben diese Menschen Respekt und auch unseren Schutz verdient. Was wir aber leider erleben, und das ärgert mich besonders, ist, dass es hier Vertreterinnen und Vertreter demokratischer Parteien in unserem Land gibt, die linksextreme Gewalt bewusst oder unbewusst relativieren oder gar verharmlosen. Wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Schleswig-Holstein, Herr Ralf Stegner, nach den G20-Randalen in Hamburg ernsthaft davon spricht, ich zitiere, ideologisch gesehen ist die Verherrlichung von Gewalt eher rechte Gesinnung, schwarzer Block und Hooligans sind Kriminelle, keine Linken, Zitat Ende, dann verharmlost das linksextreme Gewalt in unserem Land. Wenn Polizistinnen und Polizisten im Hambacher Forst von Autonomen mit Steinen, Molotow-Cocktails und Fäkalien beworfen werden, dann ist das kein kreativer Protest, sondern dann ist das linksextreme Gewalt in unserem Land. Und ich erwarte gerade von Demokratinnen und Demokraten, dass sie nicht nur schweigen, dass sie nicht nur floskelhaft das bedauern, sondern dass sie entschieden widersprechen, auch gerade von den linken demokratischen Parteien in unserem Land. Denn eins ist doch klar, und das haben wir vorhin erlebt, Verharmlosung und Relativierung nützt nur einer Partei in diesem Hohen Haus, und die sitzt hier am rechten Rand, womit wir auch bei der AfD werden. Das, was Sie heute hier abgezogen haben, das ist doch sehr bemerkenswert. Ihr vermeintlicher Kampf gegen den Linksextremismus dient im Zweck und im Ziel eigentlich nur dazu, Ihre eigenen Probleme mit Rechtsextremen in Ihrer Partei, mit den braunen Flecken in Deutschland zu kaschieren und die Scheinwerfer entsprechend auf den Linksextremismus zu werfen. Sie stellen einen wohlfeilen Antrag gegen Linksextremismus ins Schaufenster, und im Björn Höcke, die junge Alternative, dekoriert den Laden bei Ihnen so braun, dass jetzt der Verfassungsschutz entsprechend tätig werden muss. Aber die Spitze der Scheinheiligkeit sind die inhaltlichen Forderungen in Ihrem Antrag. Am letzten Montag durften wir erleben, dass Sie wahrheitswidrig behaupten, die anderen demokratischen Parteien hätten Einfluss auf die Entscheidung über die Beobachtung des Verfassungsschutzes genommen. Frau Weidel behauptete sogar, Hamas sei nur deswegen abgelöst worden. 3 Tage später stellen Sie einen Antrag, in dem Sie die Bundesregierung auffordern, ein Vereinsverbot zu erlassen und genau diesen politischen Einfluss über den Deutschen Bundestag auf die Entscheidung der Bundesregierung nehmen wollen, nur weil es Ihnen entsprechend nicht passt. Was gilt denn jetzt, Frau Weidel? Ist es nur, wenn es bei Ihnen politisch opportun ist, dass man einschreiten soll, oder sollen unsere Sicherheitsbehörden nicht nach Recht und Gesetz entscheiden? Und ich habe das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden, dass sie genau das tun. Im Endeffekt, und ich komme zum Schluss, Herr Präsident, der Kampf gegen Extremismus wird nicht nur von Sicherheitsbehörden geführt, sondern er wird von allen Demokratinnen und Demokraten in diesem Land geführt. Und deswegen liegt es auch an uns Parlamentariern, entsprechend zu handeln. Populismus und Extremismus leben vom Problem. Es liegt an uns, diese Probleme zu lösen und diesen Leuten hier im Parlament den Nährboden zu entziehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Uli Grötz, ja, Darf ich noch mal fragen, was der letzte Punkt war, den er angesprochen hat? Weil ich bin da irgendwie durcheinander gekommen. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was jetzt der konkrete Vorwurf war. Er hat ja gesagt, dass die AfD mit ihren anti-linksextremen Vorgehen irgendwelche Sachen verschleiern. Aber welche Anträge, die gestellt haben, hat er denn konkret kritisiert? Naja, den Antrag, um den es da ging. Und worum ging es denn? Ja, um den Antrag gegen Linksextremismus. Was er jetzt da mit Webseiten wahrscheinlich links unten in die Media, würde ich mal sagen, beziehungsweise nur links unten jetzt oder so. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Hat auf jeden Fall andere in der Rede auch angesprochen. Aber ich habe den Antrag jetzt nicht gelesen. Nee, ich habe mir nur die Reden angeguckt. Also es hat ja ganz vielversprechend angefangen, aber ganz am Ende hat er halt so angefangen, gegen die AfD zu reden, und ich meine, Kritik ist ja schön, aber ich habe halt die Kritik in den Punkten nicht so ganz verstanden. Einfach nur so allgemein, wie die Form ist und dass die selber bei sich Umtriebe haben. Ja, klar, ist ja leider der Fall, aber das ist ja Whataboutism. Es geht ja um die Anträge gegen Linksextremismus und wie gesagt, welche ja, es wäre auch kritisiert. Es wäre schön, wenn die Politiker es schaffen würden, wieder die ganze Redezeit dem Thema zu widmen und nicht irgendwie 2 Drittel dem Thema, 1 Drittel der AfD oder die Hälfte dem Thema, die Hälfte der AfD. Das muss nicht in jedem Thema vorkommen. Ja, also das gab ist natürlich einige auch verschenkte ein bisschen Jahre, weil der Fokus komplett von dem Linksextremismus weggegangen ist. Das ist ja richtig. Aber die Frage nochmal, was sind denn die konkreten Anträge gewesen, die jetzt hier irgendwie... Ich kann mir das ja nicht vorstellen, wenn man etwas gegen Linksextremismus macht, dass das irgendwas verschleiern soll, was auf der anderen Seite passiert. Ich meine, es ja, gibt Aktionen gegen Linksextremismus. Das ist doch gegen Rechtsextremismus. Der Vorwurf hat doch beides seine Berechtigung. Ja, wir haben das ja andauernd immer wieder. Also es ist natürlich immer so, dass wenn bei der AfD irgendwas passiert, so wie jetzt mit dem Ding ist, wo wir uns da, wie hieß er, Magnitz und so, dann muss natürlich sofort irgendwie was gemacht werden. Und genauso hatten wir das ja auch gesehen, dass diese ganzen Amadeo und Hunde-Broschüre aktuellen Stunden da überall einberufen worden sind in den Landtagen und so. Der Antrag, um den es ging, war der Antrag zum Tagesordnungspunkt. Und kann man sich natürlich auf der Seite da durchlesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Webseite, die da angesprochen wurde, die man verbieten sollte, war links unten. Und ja, also das kann ich jetzt irgendwie schon verstehen, dass da drüber gesprochen wird. Und nochmal zu diesem Ding mit, ja, die beziehen sich alle nur auf die AfD. Das war jetzt natürlich auch ein AfD-Antrag. Und dann ist es ja auch so, dass wir ja hier auch so ein bisschen selektiv sind, natürlich in den Sachen, die wir uns hier angucken. Ne? Es gibt ja auch genug Tagesordnungspunkte, mit denen wir uns hier überhaupt nicht beschäftigen. Und ob die da jetzt überall auch auf die AfD einhacken, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also ich kann ja auch nicht die ganzen Bundestagsreden immer alle gucken. Ich ärgere mich sowieso schon immer am Ende der Woche, wie viel Zeit ich da schon wieder mit zugebracht habe, da durchzuskippen durch den Kram, um mir den Kram zu finden, den wir uns hier anschauen können. Ja, und ich kann auch verstehen, warum du das ausgewählt hast. Und es ist ja auch sehenswert gewesen. Das war verschenkte Zeit am Anfang, am Ende. Der Anfang war besser. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass aber, wie gesagt, mir ist immer noch, es ist schade, dass mir nicht klar ist, nachdem ich den Herrn gehört habe, was jetzt genau der Knackpunkt war, außer ja, dass die AfD in ihren eigenen Parteien Probleme mit Rechtsextremen hat. Das ist doch keine Überraschung für irgendwie. Auch sein Vorwurf mit dem Populismus. Ja. Auch der Vorwurf mit dem Populismus. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, macht die CDU, hört dafür aber kaum Populismusvorwürfe. Aber für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, darunter kann ich mir nichts vorstellen. Das sind so, die typischen einfachen Antworten, würde ich sagen. Ja, und jetzt habe ich hier noch diese hitzige Debatte, wo wirklich ganz viel hier, da gab es jede Menge Reden, aber ich wollte jetzt nur den Herrn von der Linken hier dazu mal reden lassen, weil er natürlich so ein bisschen die Extremposition drauf gehabt hat. Die anderen Sachen könnt ihr euch natürlich dann alle auf der Seite vom Bundestag nochmal anschauen, wenn es euch interessiert. Ja. Venezuela ist eine rechte Verschwörungstheorie. Meine Damen und Herren, CDU, CSU und SPD wollen sich heute stark machen für Demokratie, Rechtsstaat und freie Wahlen in Venezuela. Das finden wir prinzipiell natürlich eine gute Sache. Das finden wir immer eine gute Sache. Ich habe allerdings, Herr Außenminister, das Gefühl, dass es Ihnen darum nicht wirklich geht. Denn wir wollen mal versuchen, das ein wenig einzuordnen. Gibt es eigentlich von Ihnen hier in der nächsten Sitzungswoche eine Aktuelle Stunde zur Demokratie in Saudi-Arabien? Da gibt es gar keine Wahlen. Welchen Alternativpräsidenten unterstützen Sie eigentlich in Ägypten und der Türkei? Wen unterstützen Sie dort? Und wenn wir schon bei Ägypten sind, Sie haben Amnesty International gelesen, 60.000 politische Gefangene, Folter, die Menschenrechtssituation so schlimm wie wohl noch nie. Und Präsident Sisi ist ja hier ein gern gesehener Staatsgast in Deutschland. Und das ist aber auch Whataboutism in Sachen Geopolitik. Nur weil Saudi-Arabien existiert oder die Türkei existiert, ändert sich die Lage in Venezuela nicht. Was will der Herr Korte denn? Dass wir ein Heer aufstellen, um allen Autokraten die Demokratie zu bringen. Wir sind doch schon in Afghanistan. Das wurde von der Linken andauernd kritisiert. So. Ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, dass Whataboutism wirklich, ich meine, ja, aber was er sagt, stimmt ja wenigstens. Das muss man ja auch sagen. Aber es ist halt irgendwie Ablenkung. Warum nicht über Venezuela reden? Ja, wir können uns alle vorstellen, warum nicht. Der ist ja von der Linkspartei. Hallo? Vom 2. bis Februar, 2. bis 4. Februar fährt der Wirtschaftsminister Altmaier nach Ägypten. Und ich frage, wenn diese Logik wahr ist, wenn sie authentisch wäre, gibt es eigentlich in Ägypten ein Ultimatum, dass innerhalb von 8 Tagen die Demokratie hergestellt wird? Ansonsten gibt es keine 500-Millionen-Fregatte? Oder was ist los? Oder was ist los? Finden Sie eigentlich ja, in der Moment Türkei, mal, aber wenn wir schon dabei sind? Man das muss das ja mal bitte mal hier... Komplett false equivalence. Also in Ägypten hungert die Bevölkerung nicht. In Ägypten gibt es keine Gefahr, also keine direkte Gefahr eines heißen Bürgerkrieges. In Ägypten gibt es keine millionenfache Inflation. Ja. Allerdings also, gibt es eine Sache in Ägypten, und zwar Äthiopien hat ja den Staudamm gebaut, falls sich die Leute erinnern. Und das hat tatsächlich Auswirkungen, dass es halt schon Probleme gegeben hat, nicht nur deswegen, auch im Zusammenhang mit anderen Wetterphänomenen, dass halt die Ernten nicht so gut sind und dass die Leute zwar teilweise angefangen haben zu hungern, allerdings hat China quasi, weil China in Äthiopien sehr involviert ist und die wollen nicht, dass Ägypten gegen Äthiopien Krieg anfängt, haben die quasi angefangen, Ägypten zu unterstützen mit Hilfsmitteln. Sehr faszinierend. Ja, aber wie gesagt, also die Beispiele, die ihr nennt, Saudi-Arabien, Ägypten, das sind alles beschissene Diktaturen. Keine Frage. Aber ja. In Venezuela geht es gerade darum, vielleicht zu verhindern, dass sich die Leute gegenseitig umbringen. Und zwar ist es da halt gerade wichtig. Und in den anderen Ländern, ja, die Untätigkeit unserer Politiker denen gegenüber ist halt wirtschaftlich bedingt. Nichts anderes. Ja, 2,3 Millionen Flüchtlinge Venezuela, was sie geschafft haben. Wo, was war es, ein Fünftel oder ein Viertel vom Land unterwegs ist, weil es linke Politik so klasse funktionieren? Also, ja, ich würde jetzt auch linke Politik, egal. Ja, ist vielleicht zu breit, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Venezuela ein positives Beispiel bei Attac immer war. Das so ja, natürlich, das war ja unter hier, wie hieß er, der Hugo Chavez, genau. Das war ja auch sozusagen ein goldenes Zeitalter, weil da halt der Ölpreis hoch war. Der konnte, das war für einen Moment war das so, dass er halt das finanzieren konnte, aber die haben das halt auf tönerne Füße gestellt. Ja? Ich meine, konkret finde ich das eine gute Idee, wenn ein Land viel Öl hat und das halt nicht wie Saudi-Arabien in die Paläste der Reichen steckt, sondern wenn das Geld irgendwie auch bei denen ankommt, die im Land wohnen. Also finde ich grundsätzlich keine schlechte Idee. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch das Faszinierende an der ganzen Sache. Das war der Hugo Chavez. Das war nicht der Maduro. Der Maduro, auf den werden jetzt diese ganzen Sachen vom Hugo Chavez projiziert, weil der Nachfolger ist. Aber den kann man zu Recht wirklich kritisieren, weil der, ja, ich meine, der hat einfach Blödsinn gemacht die ganze Zeit. Ja, der Hugo Chavez, der hat auch Blödsinn gemacht, ja, aber der Maduro ist nur deswegen überhaupt an die Macht gekommen, weil der halt was mit dem Hugo Chavez zu tun hatte. Das blenden die halt so gerne aus und deswegen stellen die den so dar, als ob der nichts falsch machen würde. Das ist seltsam. Einordnen. Fanden Sie das freie Wahlen, wo Herr Demirtas im Knast sitzt, während der Wahlkampf ist? All das ist Ihnen keine Aktuelle Stunde wert und deswegen muss es erlaubt sein, dieses einmal zu hinterfragen. Zum Zweiten. Die Situation in Venezuela ist katastrophal. Wir fühlen mit den Menschen, die flüchten. Wir kritisieren die Einschränkung demokratischer Rechte und die Verhaftung von Journalistinnen und Journalisten und rufen alle Seiten auf, die Gewalt zu beenden. Und im Übrigen unterstützt die Linke grundsätzlich soziale Proteste. Und es gab in der Tat, das ist zu Recht gesagt worden, mehr als berechtigte Kritik an den letzten Wahlen von Präsident Maduro. In der Tat, auch das kritisieren wir und sehen es kritisch. Nur eins müssen Sie sich schon mal fragen. Wenn das so ist, und da sind wir einer Meinung, dass diese Wahlen demokratisch sehr zu kritisieren gewesen ist, wie kann man dann auf die Idee kommen, gleichzeitig jemanden als Präsidenten anzuerkennen, der sich selbst dazu erklärt hat? Das ist eine irre Logik, um das einmal klar zu sagen. Das ist klar. Und dann darf ich mal kurz einhaken nochmal hier. Dann will ich noch etwas sagen. Und zwar, er hat es jetzt ja erwähnt, aber er ist direkt weitergerutscht, ne? Und so wie ich das jetzt nachvollziehen konnte, ist es so gewesen, dass es gibt halt verschiedene Gesetze in der Konstitution und der Maduro ist trotz dieser ganzen Wahl-Shenanigans an sich schon rechtmäßig gewählter Präsident, aber weil er nicht in Venezuela geboren wurde, erfüllt er nicht alle Gesetzgebungen, deswegen kann man es juristisch auch so interpretieren, dass wenn er nicht mehr das Staatsoberhaupt ist, dass das übergeht auf den Präsidenten der Nationalversammlung. Das wäre halt der Guaido auch so. Nur die Nationalversammlung wurde ja vorher auch von Maduro aufgelöst. Also die ganze Situation ist einfach rechtlich gesehen kann man nicht sagen, wer im Recht ist. Ja, aber man muss schon sagen, alle haben halt schon eine rechtliche Argumentation auf der Seite, die nachvollziehbar ist. Das ist halt sehr, sehr verquer. Okay. Um einen Putschversuch zu verurteilen, was dringend notwendig ist, bedeutet das doch lange nicht, dass man die amtierende Regierung, gegen die geputscht wird, irgendwie gut findet und unterstützt. Was ist das für ein Unsinn, dieser Argumentation? Dann will ich Ihnen sagen, ich würde mir wünschen, und das haben Sie leider verpasst, diese Chance, Herr Außenminister, dass die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland, sich an die Seite von Mexiko und Uruguay stellt, die auf Dialog, Vermittlung und die Beendigung der Gewalt dringen. Das wäre der richtige Schritt gewesen. Und was tut die Bundesregierung und der übrigens ansonsten völlig standpunktfreie Außenminister in dieser Frage? Sie spalten Europa und sie stellen ein 8-Tages-Ultimatum. Und wenn das also nicht die Bedingungen dort erfüllt werden, dann stellen sie sich danach auf die Seite des Mauerbauers Trump und des Faschisten Bolsonaro. Das kann doch nicht allen Ernstes eine vernünftige Haltung sein. Und um das mal einzuordnen. Wir wissen seit den ganzen Kriegen Afghanistan, Jugoslawien und vieles andere mehr, dass immer, wenn über Menschenrechte gesprochen wird, geht es leider meistens nicht um Menschenrechte. Und ich möchte die grüne ehemalige Präsidentschaftskandidatin der USA, Jill Stein, zitieren. Sie sagt, ich zitiere, die USA haben rechte Putsche seit 100 Jahren rauf und runter in Lateinamerika unterstützt. Nicht einer führte zur Demokratie. Alle waren dazu da, die globale Elite zu bereichern. Aber wir sollen glauben, dass es diesmal ausgerechnet in Venezuela, das die weltweit größten Erdölreserven hat, anders sein soll? Das ist die Wahrheit und der Hintergrund des Agierens der USA. Und dem muss man sich entziehen. Oh. Das ist der Kern der Auseinandersetzung. Ressourcen sind immer wichtig, aber wenn deine Analyse nur darauf beruht, dass Land Ressourcen hat, bist du dumm. Du bist ein dummer Mensch. Du kannst nicht einfach nur sagen, das sind Ressourcen, das ist der einzigste Grund. Nein, es ist 100-mal komplizierter in jedem einzelnen Fall. Es ist absolut reduktionistisch, nur zu sagen, Öl spielt auch eine Rolle, klar, kein Ding, aber bitte, wenn deine Analyse nur ist, das sind Ressourcen, bitte mach dich nochmal klug, mach dich nochmal schlau. Die Ressourcen spielen auf jeden Fall immer eine Rolle. Aber was eine größere Rolle in Venezuela spielt, ist, dass die Leute, die Industriellen und die in Anführungszeichen Reichen im sozialistischen Land Venezuela, die nicht im Militär oder direkt in der Regierung sind, ja, die Produktionsgüter quasi unter ihrer Kontrolle haben, dass die vom Hugo Chavez einigermaßen gut behandelt wurden, aber vom Maduro nicht mehr so. Und die halt durch ihre Kontakte auch ins Ausland halt um Hilfe gerufen haben, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja, und man könnte so argumentieren, dass die Amerikaner diese Sache inszeniert haben, oder man könnte so argumentieren, dass die Amerikaner dann geholfen haben, die Sache weiterzuführen. Spielt im Endeffekt keine Rolle. Man kann auch für irgendwie amerikanische Interventionspolitik argumentieren, indem man sagt, dass ein Land, in dem halt einfach so eine Diktatur aufgebaut wurde, so eine sozialistische besonders, weißt du, so das gehört befreit und aufgelöst, weil Sozialismus hat so nicht zu sein, was soll der Mist. Und von daher, so die Welt profitiert davon, wenn Venezuela frei ist und nicht unter dem Daumen von einem Despoten. So, was soll das? Das ist aber eine bisschen blauäugige Sicht der Dinge, weil da, wo die USA im Verlauf der Geschichte sogenannte sozialistische Regimes entthront haben, sitzen heute ganz andere Kaliber, zum Beispiel im Iran oder in Libyen oder wo auch immer. Natürlich. Ich meine, das verstehe ich ja auch so. Die Sache ist halt nicht das. Die Sache ist nicht die Folge davon, sagen, was danach immer passieren kann. Weißt du, so das Vakuum an Macht, natürlich wird das irgendwie gefüllt werden, weißt? Aber dann bist du halt irgendwie verflucht als Amerika, wenn man sich so in die Position von Amerika versetzt, wenn man die Macht hat, was zu tun und man tut nichts. Aber gleichzeitig ist man dann verflucht, wenn man was tut und dann weggeht. Weißt du, was wollen denn die Leute? Die wollen was? Soll Amerika was machen oder soll sie nichts machen? Soll sie zuschauen? Weißt du, irgendwie betrifft das dann schon geopolitisch die ganze Welt, wenn irgendwo was brennt. Weißt du, Ja, für sowas hatten wir ja eigentlich mal die UN gegründet, aber ja, zahnlose Tiger beißen halt niemanden. Ich erinnere das auch an Argentinien 2001, die waren ja auch pleite im Prinzip. Und da haben die Amerikaner in der Form geholfen, dass sie bis 15 Jahre später noch ihre Kredite eingetrieben haben. Ja. Also überhaupt nicht. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass man sich da auf Hilfe verlassen kann von Amerika. Naja. Also was die UN angeht, ich habe mir ja die Sitzung vom Sicherheitsrat dazu angeguckt. Meine Güte. Und es waren im Endeffekt nur die Positionen da, entweder wir mischen uns nicht ein. Ich empfehle dazu übrigens, wer sich das geben will, das verlinke ich auch später, den von dem von Antigua Barbudas. Der ist sehr cool, der Typ. Also entweder wir wollen uns nicht in die Angelegenheiten einmischen, das sind halt auch so Leute wie Russland, Iran und so weiter und so fort. Und es gibt halt die Leute, die sagen, ja hier, die Deklaration der Menschenrechte und Menschenrechte sind verletzt worden durch Maduro und deswegen gehen wir rein. Das sind die Argumente, die auf UN-Ebene gemacht wurden, plus viel Blabla. Aber die haben ja eine Argumentation in der UN und es steht halt die Charta der UN und die Verfassung von Venezuela gegenüber der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und wie die rechtliche Argumentation im Rahmen der venezuelanischen Verfassung ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, beide könnten so rechtlich argumentieren. Deswegen wird ja auch so viel um den heißen Brei rumgeredet. Vielleicht, weil es von den Grünen aus den USA kommt, sollte auch Cem Özdemir vielleicht mal mit denen sprechen und nicht so süchtig nach dem Applaus der CDU-CSU sein. Ich glaube, diese Bundesregierung muss mit aller Entschiedenheit gegen eine US-Militärintervention aufstehen. Die Zeit von den USA geführten Putschen muss ein für alle Mal vorbei sein. Stellen Sie sich auf die Seite von Mexiko und Uruguay, das ist der richtige Weg. Und einen Hinweis gebe ich Ihnen noch. Wenn man sich am Ende bei allen Debatten auf der Seite von Trump und Bolsonaro wiederfindet, dann stimmt der Kompass ganz grundsätzlich nicht. Ja, wunderbar. Und zum Abschluss einen der ältesten Tricks der Welt, das Brunnenvergiften. Ja. Wenn du gleicher Meinung bist mit diesen Leuten, dann bist du ein schlechter Mensch, weil ja, das habe ich so ausgerechnet. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ja, und der Redebeitrag vom brasilianischen Abgesandten im UN-Sicherheitsrat war auch sehr moderat. Ja, Brasilien hat einfach ein Problem mit der Grenze zu Venezuela. Probleme, die Brasilien im Moment nicht brauchen kann. Brasilien hat ganz andere Probleme. Ja, deswegen, die sind nicht die Treiber bei der ganzen Sache. Aber die lassen gerne die Amerikaner durch, wenn die irgendwo hinwollen. In Klammern. Ja, und das gab es auch jetzt im Bundestag, nämlich nochmal Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist jetzt ein Jahr alt und die Grünen haben hier einen Antrag vorgelegt. Sie hat eine Party gemacht. Um das Ganze ein bisschen zu verbessern, weil ja im Moment immer noch alles furchtbar ist im Internet. Ich meine, wisst ihr ja alle. Und haben die das nicht sogar so gerechtfertigt, weil es gab nicht genug Sachen, die gemeldet und durchgesetzt wurden? Ja, das auch, ja. Unter anderem, aber das wäre jetzt halt auch die Fälle, deswegen müssen wir es verschärfen. Die Frage, also ich habe jetzt hier jetzt niemanden speziell rausgesucht. Ich wäre dafür, die Frau Künast sich anzugucken, aber wenn ihr lieber AfD oder wen anders haben wollt, dann sagt Bescheid. Ich habe auch noch die Domscheit-Werbe im Angebot. Domscheit-Werbe auch gut, Alter. Oh jo. Wo die Domscheit sagt, sie wird da zu dem Thema wird die was Vernünftiges sagen, kann ich mir so vorstellen. Meinst du, aber ja? Ja. Okay, Domscheit-Berg, alle dafür, ja? Ja, okay. Gib mir die Liebe. Okay. Ja, aber toll. Substantiv, so wie Würde. Würde ist ja auch ein Konjunktiv, meine ich natürlich. Nächste Rednerin für Bündnis für die Fraktion Die Linke. Ja, gut. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit über einem Jahr gibt es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und immer noch hat die Bundesregierung keinerlei Erkenntnis darüber, ob es effektiv gegen Hate Speech ist oder nicht. Eine externe Evaluierung soll frühestens nach 3 Jahren erfolgen. Ohne eine Evaluierung wird es aber wohl kaum eine Nachbesserung des Gesetzes geben, obwohl die Erfahrungen der letzten 12 Monate bereits gezeigt haben, dass sie dringend geboten ist. Von Nutzerinnen wissen wir, dass viele die Meldewege für rechtswidrige Inhalte undurchschaubar finden und dass sie ihnen juristische Kompetenzen abverlangen, die kaum jemand hat. Muss man bei einer NetzDG-Meldung auf Twitter anklicken, gegen welches Gesetz und gegen welchen Paragraph der beanstandete Inhalt denn verstößt. Diese Vorgehensweise wirkt als Barriere und ist ohnehin völlig überflüssig, denn uns hat im Ausschuss Digitale Agenda letztes Jahr Twitter erzählt, dass sie da sowieso nicht drauf gucken und das für die weitere Behandlung gar keine Rolle spielt. Ob es stimmt oder nicht, weiß man nicht. Die Transparenz hält sich in Grenzen. Auch für die Berichte, die nach NetzDG von den sozialen Netzen vorzulegen sind, gibt es nur sehr schwammige Vorgaben im Gesetz. Sie unterscheiden sich daher in Struktur und Detailgrad so erheblich, dass man sie weder bewerten noch vergleichen kann. Nicht einmal die Anzahl der Meldungen kann man irgendwie beurteilen. Denn wo Nutzer schon den Eingang zum Meldelabyrinth schwer finden, werden dann wohl auch weniger Meldungen abgeschickt. Über das diesbezügliche Meldeformular von Facebook zum Beispiel wurden vermutlich deshalb im ersten Halbjahr 2018 nicht einmal 2000 Meldungen abgegeben. Bei Twitter und YouTube waren es im gleichen Zeitraum aber 100-mal so viel, obwohl Facebook viel mehr NutzerInnen hat und ganz bestimmt nicht weniger Hate Speech. Wie erwartet, ja, gab es Fälle, in denen Beiträge ungerechtfertigt gelöscht wurden. Die Kultur auf Twitter und auf YouTube ist anders. Da mobilisieren sich halt Leute gegenseitig, die dann irgendwelche Aktionen fahren. Das scheint auf Facebook ja auch zu sein, aber anscheinend nicht in dem Ausmaß. Ich bin da auch überrascht, dass es so wenig Meldungen sind. Das macht mir ja so ein bisschen Hoffnung, dass die Blockwart-Mentalität sich vielleicht doch in der Breitbevölkerung nicht durchsetzt. Wäre schön. Also vielleicht haben sich die Leute, die was melden wollten, auch einfach mal überlegt, nee, komm, ist irgendwie doch nicht so schlimm, so, weißt du, so. Ja, ganz anders, wenn wir realisiert haben, dass das irgendwie rechtliche Konsequenzen hat und dann so gesagt haben, ist mir dann vielleicht doch nicht so wichtig oder so, träumen oder so. Gut, wirklich, Einerseits kann ich das Argument der Zugänglichkeit ja nachvollziehen, aber bei dem Thema müsste ich auch sagen, vielen Leuten ist es dann vielleicht erst bewusst gewesen, ach so, ja, das, was ich hier mache, hat vielleicht tatsächlich Konsequenzen für die Person, so schlimm war es doch nicht, und dann haben sie es nicht gemacht. Genau. Das sollte ich auch zu bedenken geben. Genau, ja. Und aus den Gründen, das ist auch etwas, was ich eigentlich auch sehe in der Datenbank von dieser Webseite da, die ich habe, wo ich dann schon Leute sehe, die sich aufspalten lassen, großteils halt so dafür, großteils dagegen. Aber wenn es dann um die Frage geht, ja, sollte die Person dafür bestraft werden, wenn sie dieser Meinung ist, dann ist bei den meisten solchen gespaltenen Positionen halt immer ein ganz klares Nein. Das ist dann vollkommen egal, ob du dafür bist oder dagegen, ob es beleidigend ist oder nicht. Die Leute sagen in den meisten Fällen einfach, nein, das soll keine Strafe sein. Weißt du, wenn man sie vor die Frage setzt, so, weißt du, so, wenn man ihnen sagt, ja, weißt du was, die Person wird da jetzt bestraft, das ist ein ganz anderer Kontext. Ja, und das ist eben das Problem mit diesem Hate Speech Gesetz. Da wird überhaupt nicht argumentiert und gesagt, ja, den Leuten würde wirklich was passieren, wenn du das jetzt irgendwie anwendest. Das ist einfach nur so, ja, komm, entfern doch einfach die Sprache, ist doch egal. Redest du etwa über That Safe Space? Ja, ich rede über thatsafespace.net. Ja, thatsafespace.net, ja. thatsafespace.net, ja. Genau. Und wo selbst Einsprüche gegen ungerechtfertigt gelöschte Inhalte nicht zu einer Wiederherstellung dieser Inhalte führten. Und genauso gab es Fälle, in denen gemeldete Inhalte stehen blieben, obwohl sie Rechtsverstöße darstellten. Vor allem gegen Overblocking können sich NutzerInnen schwer wehren. Denn weil das NetzDG sich so unklar ausdrückt, passieren Fälle wie der folgende, den mir ein Rechtsanwalt beschrieb. Da Facebook einen Beitrag seines Mandanten löschte und ihn außerdem auch noch für 4 Wochen gesperrt hat, erwirkte er vor dem Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung, nach der Facebook den gelöschten Inhalt wiederherzustellen hatte, weil er ganz klar von der Meinungsfreiheit gedeckt war. Dennoch verweigerte der Zustellungsbevollmächtigte von Facebook die Annahme dieser Gerichtsentscheidung, denn jetzt wird es ganz lustig, er sei ja nur zuständig bei Gerichtsverfahren zur Löschung von Inhalten nach NetzDG, aber nicht bei Gerichtsverfahren zur ungerechtfertigten Löschung von Inhalten nach NetzDG. Hier. Ja, dieses absurde Theater, und deswegen, das zur Einschränkung der des deswegen brauchen wir ein Meinungsfreiheitsdurchsetzungsgesetz, was den Beleidigungsparagrafen abschafft, Meldestellen in den Redaktionen der Zeitungen für die Kommentarspalten und bei den sozialen Medien aufbaut mit Strafen von bis zu 200.000 Millionen Euro, falls die Dinge löschen. 200 Milliarden. Den Finger bitte in den Mundwinkel nicht vergessen, ja. Meinungsfreiheitsdurchsetzungsgesetz. Und wir sind die revolutionäre Speerspitze, eine Avantgarde, die dieses Gesetz durchboxen wird. Und wir versammeln uns unter dem Hashtag organisierte Freiheit und werden dafür kämpfen. Hoch auf die Meinungsfreiheit. Kein Wort ist illegal. Da hast du das wäre auch, gut, weil die Kritik, die sie hier sagt, ist, gelöschte Sachen können nicht wiederhergestellt werden, weil der Ansprechpartner sich dafür nicht zuständig fühlt. Ja, das Problem könnte man einfach dadurch lösen, indem man dem Ansprechpartner sagt, okay, du darfst jetzt nicht mehr, du bist jetzt nur noch dafür zuständig, die Sachen wiederherzustellen. So. Ja, oder beides. Das zeigt, wie absurd der Gedanke ist. Hier sollte die Dame eigentlich kritisieren, so ja, das zeigt, wie absurd das System ist und vielleicht sollten wir es doch mal überdenken und vielleicht diesen Typen einfach, ja, dann brauchen wir den Typen gar nicht mehr. Dann wird das nicht mehr gelöscht und dann haben wir das Problem nicht mehr. Ja, aber auf die Idee wird hier leider nicht gekommen. Ich möchte noch was anmerken. Ich war nämlich gerade zu blöde, mich zu unmuten. Bei Twitter sollen ja angeblich so wenig gelöscht werden oder gemeldet werden, weil es da so schwierig ist, ranzukommen. Also ich habe zweimal Leute gemeldet, weil sie direkt zu Gewalt aufgerufen haben. Und die Kategorien sind eigentlich relativ eindeutig zu erklären. Ich muss keinen Gesetzestext kennen, um den Unterschied zwischen der hat mich beleidigt und der zu Gewalt aufgerufen. Das ist nicht so kompliziert, also das ist natürlich viel Text, aber da gibt es Überschriften, das ist nicht so schwer, da jemanden zu melden. Und also ich finde, das ist kein schlüssiges Argument. Ja, man hatte was gesucht, ne, scheinbar, und dann gefunden in dem Punkt. Also. Ja, aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass er, also wie man damit überfordert sein kann, als Mensch, der eine gewisse, also der lesen und schreiben kann. Ja, vielleicht ist da auch keine Hand und Fuß dran. Also wer weiß, vielleicht ist da auch niemand mit überfordert gewesen und sie formuliert das nur, ne? Das nehme ich nämlich an. Das ist ihre Vermutung, aber die Vermutung kann ich nicht nachvollziehen. Ja, und genau das ist ja eben so das, was ich meine. Also die Leute werden sich neu umentscheiden, wenn sie merken, oh Mist, meine Entscheidung hat Konsequenzen, die ich vielleicht so nicht gerne hätte. So, darum geht's. Und in berechtigten Fällen müssen die Leute auch darauf hingewiesen werden, dass es Konsequenzen haben könnte. Also es hat schon seine Berechtigung. Ja, normalerweise bin ich ja immer für Einfachheit und Streamlining im Prozess und sowas, aber das hat ja Konsequenzen und da muss darauf hingewiesen werden. Da reicht nicht ein Terms of Service durchscrollen, einverstanden. Man könnte eigentlich auch eine ganz gute Argumentation so aufstellen, warum bei Facebook weniger Sachen gemeldet werden, weil Leute da nämlich ein anderes Bewusstsein für die Nutzer auf Facebook haben, als zum Beispiel Nutzer auf Twitter. Auf Twitter ist es so, ja, wirst halt gesperrt, machst dir einen neuen Account, innerhalb von 5 Minuten bist du wieder da, was soll's, man kann dich massenflaggen, ist doch egal. Ne? Aber bei Facebook ist es so, dass die Leute wahrscheinlich eher so eine Ansicht haben, dass das wirklich Menschen sind, weil ganz viel Information über die Leute da ist, weißt du? Und deswegen hat das einen viel persönlicheren, individuellen so Charakter. Ja, bei Twitter ist es weniger so. Das Verlockertsein sozusagen der Kommunikation ist ja dann auf Twitter noch ein bisschen stärker, also vielleicht genau. Auch dieser Begründung, aber. Ja, es läuft ja eigentlich auch komplett umgekehrt. Also bei sowas finde ich nicht gut, ne? Bei Twitter kann dich ja jeder anschreiben im Endeffekt und bei Facebook musst du dir ja genau aussuchen, irgendwie, von wem du da überhaupt was hörst oder so. Genau. Und deswegen kann ich das auch schon alleine verstehen, warum es da enorme Unterschiede gibt, würde ich auch genauso erwarten. Also diese Anonymisierung ist vielleicht noch nicht mal so das Ding, aber wenn die Leute da irgendwie nur Katzenbilder-Seiten irgendwie liken und ihre Freunde da irgendwie drin haben, dann kann ich das schon verstehen, warum die nicht eine Nase lang irgendwie irgendwelchen Hate Speech melden. Also. Ja, ist auch nicht erlaubt, ne, mittlerweile. Ja. Katzenbilder, Hundebilder, Vogelbilder. Ja. Das ist einfach eine andere Kultur im Umgang mit den Plattformen. So, aber diese Argumentation kommt ja nicht in den Sinn, weil beides ist Internet, beides ist auf Netz.dg ausgelegt und wird da verwendet. Also was soll's? So, Mann, ey, das ist so traurig. Der Meinungsfreiheit geführt hat in diesem Fall liegt an unsauberen Formulierungen im Gesetz. aber auch, glaube ich, an einer fehlenden Bußgeldbewährung bei Nichtwiederherstellung ungerechtfertigt gelöschter Inhalte. Nach wie vor ist aber meine stärkste Kritik am NetzDG, dass die Bundesregierung ihre eigene Verantwortung im Kampf gegen Hate Speech und andere Formen digitaler Gewalt nicht an US-Firmen delegieren darf. Sie muss eigene Verantwortung übernehmen, Polizei und Justiz ausreichend ausbilden und personell so ausstatten, dass rechtswidrige Inhalte auch verfolgt werden. Und da würde ich halt einfach gern mal die Anke Domscheit-Berg einfach mal gern fragen. Jetzt einfach so, während sie da steht, einfach dazwischenreden, fragen: Was ist denn die Definition von Hate Speech? So, definier mal, komm. So, wenn du schon sagst, da sollen Leute ausgebildet werden, die das professionell dann alles irgendwie regulieren sollen, wer was sehen darf. Ja, komm, definier's. Komm. Ja, das zeigt, die Grundidee ist auch wieder absolut absurd, weil sie sagt ja selber, wir können diese Entscheidung, die so wichtig ist, nicht den Unternehmen überlassen. Was richtig ist. Das heißt, diese Entscheidung, wer soll die Entscheidung treffen? Das ist das Problem. Die Entscheidung ist doch mit dem CGS in die Hände der Unternehmen gelegt worden. Das hoheitliche Recht des Staates oder beziehungsweise die Rechtsprechung wurde ja aus den Händen von Gerichten genommen und die in die Hände von Privatunternehmen gelegt. Also jetzt zum Beispiel hier, ne, diese Rede im Deutschen Bundestag, ja. Warum kann ich denn nicht zum Staat hingehen und sagen, hier, diese Rede von Anke Domscheit-Berg da, das ist Hassrede. Das ist Hassrede gegen Meinungsfreiheit. Das verstößt gegen meine Weltanschauung. Das ist nicht gut hier. Das ist Hetze. Ja, kannst du ja machen, aber dann prüfen sie das und dann kommt da nichts mehr raus, ne? Ja, und geil. Die langweilige Antwort ist, die hat ja Immunität im Bundestag. Ja, aufgehoben, aufgehoben. Nicht die Löschung strafbarer Inhalte führt zu einer Durchsetzung des geltenden Rechts. Das schaffen Strafverfolgungsbehörden. Mit dem irreführenden Netzwerkdurchsetzungsgesetz genannten Gesetz wird es eher bei weniger Rechtsverstößen zu einer Verurteilung kommen, denn wenn ein Inhalt gelöscht ist, zeigt ihn ja auch keiner mehr an. So macht sich das Justizministerium einen schlanken Fuß und minimiert seinen eigenen Aufwand. Der Linksfraktion reicht sowas nicht. Im Übrigen, Sie ahnen es, bin ich immer noch der Auffassung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nichts im Strafgesetzbuch verloren haben. 219a gehört abgeschafft. Und wenn Sie es nicht mehr hören können, helfen Sie, es umzusetzen. 219a muss weg. Vielen Dank. Auf Linie. Ich werf so lange, bis ihr nachgebt. Das ist, Mann, ey, was soll das denn? Was soll das, Alter? Es gibt doch, besonders da bei dieser scheiß Abtreibungssache da, 219a, wo es heißt, man darf es nicht bewerben. Ja, so, ja, cool, soll man es bewerben dürfen? Ja, mehr Meinungsfreiheit, mehr Freiheit, Sachen, irgendwie Informationen zu verteilen, geil. So, da ist sie auf einmal dafür, weißt du? So, aber wenn ich dann hingehe und sage so, ja, NetzDG ist nicht so gut und dann sage, ja, wenn du es nicht willst, wenn du willst, dass ich damit aufhöre, das zu sagen, dann irgendwie sorgt dafür, dass es nicht irgendwie aktiv ist, ne, dass es dann verboten wird, dieses NetzDG, ne, so, und ich rede so lange weiter, bis ihr da irgendwie was macht, ne, so, das ist doch kindisch, Mann. Das ist auch so ein Punkt, ja, die Leute, die halten auch ein bisschen dagegen einfach, ne, ja. Wenn du Druck machst vom Staat aus, dann kriegst du Druck zurück. Ja. So. Meinungsfreiheit ist eine rechte Verschwörungstheorie. Du bist eine rechte Verschwörungstheorie, aber ich komme zu dir vorbei, Alter. Du hast Heidelberg-Verbot, Alter. Kloppe. So ein Hals, Alter. Die Anke soll einfach mal Geländer einfach wieder irgendwie häkeln, Alter. Was soll das, Alter? Hier habe ich noch eine Kleinigkeit jetzt. Das ist eine Kurzintervention. Da geht es um die Frage, ist die AfD eine bürgerliche Partei? Was gibt's denn da zu blöken auf der linken Seite, meine Damen und Herren? Das ist doch ein geschäftsordnungsmäßig verbrieftes Recht, wenn ein offenbar feiger Redner da vorne eine Zwischenfrage nicht zulässt, durch eine Kurzintervention antworten zu dürfen. Herr Huben sitzt ja gleich neben mir. Eigentlich bräuchten wir das Mikrofon jetzt gar nicht und Sie haben ihn in Abrede gestellt. und Sie haben in Abrede gestellt, dass die AfD eine bürgerliche Partei sei. Dass Sie das in Abrede stellen, gestehe ich Ihnen zu, dafür werden Sie ja bezahlt, im Endeffekt vom Steuerzahler und auch von Ihren Beitragszahlern. Aber Sie wissen natürlich genau, dass die AfD nicht nur keine bürgerliche Partei ist, sondern die einzige bürgerliche Partei in diesem Bundestag. Alles andere, was er sitzt, Herr Huben, und dazu zählen Sie auch, ist Sozialismus und Gleichmacherei im weitesten Sinne, und zwar im schlechtesten Sinne. Die einzige bürgerliche Partei sitzt hier ganz rechts, und zwar hinter mir als Fraktion. Herr Huben, Anlass für meine Frage war, dass Sie da vorne wieder so Allgemeinplätze vom Stapel gelassen haben, wie dagegen, dass wir eine bürgerliche Partei oder Fraktion wären, sprechen ja immer die Zwischenrufe, die kämen, wenn bei Ihnen vor allem Frauen reden. Nun ist mal festzustellen, dass bei Ihnen relativ selten Frauen reden, aber das müssen Sie sich mir selber mit sich ausmachen. Mich würde mal interessieren, Herr Huben, was, und jetzt kommt meine Frage, was konkret, Herr Huben, meinen Sie mit diesen Zwischenrufen, die da angeblich unsere bürgerliche Überzeugung in Abrede stellen sollen? Jetzt kommen Sie nicht mit allgemeinen Floskeln wieder, sondern machen Sie ganz konkrete Aussagen. Ich bin darauf gespannt. Sie werden nämlich keine machen können. Vielen Dank. Herr Huben, wollen Sie entgegnen? Bitte. Zwischenrufe kennen wir eher von den anderen, sage ich nur. Von den Grünen und so. Die rufen alle ständig dazwischen. Ja, okay. Tja, und was hat er darauf geantwortet? Weil ich meine, keine Ahnung, dass die AfD keine bürgerliche Partei ist, ist ein etwas, weiß ich, ist einfach ein komischer Vorwurf, würde ich einfach mal sagen. Ach so. Was soll denn das heißen? Das heißt keine, es geht um Familienväter. Also erstens, Herr Brandner, oder was? Ich arbeite seit meinem 17. Lebensjahr, habe zum Teil mein Studium selbst finanziert, bin mit 23 Jahren in das Familienunternehmen eingetreten und habe bis zum letzten Jahr gearbeitet, ganz brav Steuern bezahlt. Und deswegen ist der Anwurf, glaube ich, an der Stelle, ich sei bezahlt und Sie nicht, etwas irre. Wir alle werden vom Steuerzahler getragen, die AfD, genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause. Deswegen ist der Anwurf irrig. Sie wollen nun unbedingt eine konkrete Aussage haben. Die Kollegin meiner Fraktion ist leider nicht da, aber sie ist Düsseldorferin und hat deswegen genauso viel Humor wie ich als Kölner. So, also lassen Sie den Kollegen ausreden. Also es ist der typische Effekt, der Herr Braun bekommt immer einen besonderen Hormonschub bei solchen Fragen. Das merkt man leider auch immer. Aber ich will es konkretisieren. Die Kollegin Strack-Zimmermann aus Düsseldorf hatte in einer der letzten Sitzungen eine Lederjacke an. Und was ihre Kollegen dort von sich gegeben haben, das war einfach unterirdisch. Und die Gelegenheit wollte ich noch mal wahrnehmen, weil sie ein konkretes Beispiel haben wollten. Es ist dann eben über Lederkleidung und Frauen entsprechend philosophiert worden. Meine Herren, das ist nicht gentlemanlike und deswegen sind Sie keine bürgerliche Partei. So, die reden darüber, wer bezahlt wird. Die reden über, wer wen bezahlt und über Jacken. So, dafür nachdem das geklärt ist, machen wir darüber redet, wer wen Redner bezahlt. Liste als nächster. Ich kann es nur immer wieder sagen, diese Leute beschädigen die Würde des Bundestages, wenn sie sich so benehmen wie im Kindergarten. Der hat das gemacht, ja, aber nur, weil der gesagt hat, die Janine hat eine Lederjacke an und das ist irgendwie bla. Was soll das denn? Was soll das? Lederjacke, ich weiß nicht, ich kann mich auch noch an so eine andere Politikerin erinnern, die dann auf einmal irgendwie so in Lack und Leder überall abgelegt wurde. Ja, die war aus Bayern, glaube ich. Ne? Ja, ich erinnere an unseren Außenminister, der letzte Woche noch getwittert hat, ja, diese Jacke trage ich privat. Mhm. Ja, also ich meine, was haben die alle mit ihren Jacken, Alter? Alles total random. Man fragt sich wirklich, hier, es ging um den Jahreswirtschaftsbericht, ja, und die reden über sowas. Und die reden, über Jacken. Ich meine, ich muss mal auch wirklich Stellung nehmen zu dem Kommentar von dem Kölner über Düsseldorf, ja. Also das fand ich offensive, ja, und ich finde, dafür sollte er sich öffentlich entschuldigen. Also keine Ruhe. Wenn er die White-Righted hat, in allen Ehren, das war leider ein Upsi. Apropos Kleidung, Kampf für Frauenrechte. Ja, ich will kurz noch mal ein bisschen was zum Kontext noch mal beitragen, weil das kam ja quasi nach der Rede von dem Politiker, an den das jetzt gerichtet war. Das war ein Herr von der FDP, falls man das da in der Einblendung nicht gesehen hat. Und da ging es halt um Wirtschaftspolitik und das, was er da so erzählt hat, war halt so Sachen wie, ja, wir können die Arbeitszeiten flexibler gestalten und Freihandelsabkommen und machen und sowas. Und nach so einer Rede dann irgendwie sich dahinzustellen und zu sagen, hier sind alle Sozialisten und sie ja auch, fand ich auch ein bisschen bescheuert, hier von dem Brandner eben. Also. Ja. Ja, okay. Jetzt kommt der nächste Aufreger. Frau TV hat noch schon lange nicht mehr, aber über dieses Ding bin ich auf jeden Fall gestolpert und ja, ich fahre es einfach mal ab. Ihr macht ja von Anfang an schon ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Ja, ich finde das auch vor allem lieb, dass sie hier schon irgendwelche von diesen Suffragettes hier irgendwie nehmen, also Leute, die mit Deutschland überhaupt nichts zu tun haben, ist schon mal vielsagend. Und wo ich auch mal darauf hinweisen will, diese riesigen Hüte, die die aufhaben, die sind, glaube ich, Zeichen davon, dass diese Leute damals alle der Arbeiterklasse angehört haben und ganz kleine Menschen waren. Ja, Suffragette-Movement war von unten heraus, ja. Ja, seit ich Red Dead Redemption gespielt habe, kriege ich irgendwie immer den Drang, meinen Revolver zu ziehen und zu schießen. Also lass Pharma ab. Wenn man sich in Deutschland mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beschäftigt und dann auch noch professionell, dann steht man unter Beschuss. Denn das ist ein so ungeliebtes Thema, dass man es kaum glauben kann im 21. Dann Jahrhundert. Steht man unter Beschuss mit Steuermitteln. Man wird von allen Seiten zugebombt mit Förderung und Scheißdreck. Dass man sich überhaupt beruflich damit, dass man sich überhaupt beruflich damit beschäftigen kann, ne, finde ich, ist auch schon eine ganz schöne Aussage. So nach dem Motto, hier für meine Wahnvorstellungen werde ich auch noch alimentiert vom Staat. Also ich könnte man das ja genauso. Mir klingelt das noch in den Ohren von eben gerade mit diesem Rechten, mit der Broschüre Kommunikationsstrategien gegen Rechte. Ne? So, wenn die Bullshit erzählen, dann soll man sich auf gar keinen Fall auf die Diskussion einlassen. Ja. Ne? Das schreckt sie aber nicht ab. Silke Laskowski, Juristin, Hochschulprofessorin und Aktivistin. Super Liste, ganz tolle Liste. Dürfte sicherlich jeden freuen, der irgendwelche Kinder an der Uni hat oder so, dass da super tolle Aktivisten rumlaufen, die da Politik machen, mit dem, was sie den Leuten dabei bringen. Super Sache. Mehr als 10 Jahren setzt sie sich für paritätische Wahllisten ein. Also dafür, dass Frauen und Männer abwechselnd auf der Wahlliste. Hat die nicht vorhin noch irgendwas erzählt von Gleichberechtigung? Dass sie für Gleichberechtigung ist? Ja, eben, deswegen. Was hat denn das mit Quoten zu tun? Die Frau hat scheinbar nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber gut. Und somit mehr Frauen in die Parlamente kommen. Mehr Frauen in die Parlamente, ne? Das ist der Weg, wie du mehr Frauen in die Parlamente kriegst als Frau. Was du auf gar keinen Fall tun darfst, ist in eine Partei eintreten und dann da für den Kram, den du haben willst, irgendwie dann gerade stehen. Arbeiten. Und dich hinstellen. Ne? Das darfst du nicht machen. Aber was du machen darfst, ist deine Hochschulprofessur dafür zu benutzen, den Leuten zu erzählen, wie unterdrückt sie sind. Das ist top. Also wenn ich mich jetzt auf die Straße stelle und sag, Leute, gebt mir mal Verantwortung und Geld und einen Posten, so, ich bin ein Kerl, das ist meine Begründung, so, ich bin ein Kerl, gib mir das, ja, dann gucken mich die Leute an und sagen, bist du blöd? Nein, was soll das? Nein, geh weg, Junge, nein, scheiß Student, weißt? So, aber wenn da jetzt Frauen so als ganze Gruppe dastehen, weißt du, und sagen, hier, da, gebt uns mal Geld und Verantwortung und einen Posten, dann sagen die Leute, oh, Alter, ja, Frauen, komm, ja, Frauen, geil, Frauen. Hashtag Matriarchat. Nein, aber wovor ich mich fürchte, ist, dass 2026 bei mir zu Hause die Polizei an der Haustür klingelt und sagt, ja, Herr Abel, wir müssen Ihre Frau mitnehmen, sie muss jetzt in Parlament und da muss sie Politik machen. Das ist das Gleichheitsdurchsetzungsgesetz für die Frauenrechte und die muss jetzt ins Parlament. Da können sie sich, da wären noch, wie sie wollen. Die muss jetzt Politik machen. Nein, und da kann sie sich wählen, wie sie will. Weißt du, wir sind in einem freien Land. Freie Wahlen, freie Möglichkeit, in die Partei einzutreten. Und das Ergebnis ist nicht so, wie manche Planer der Gesellschaft es gerne hätten. Ja, buhu. Ich sag's doch immer schon, wir sind in der GmbH. Es gab gar keinen Friedensvertrag. Das ist alles Bullshit. Personalausweis, das steht doch da drauf. Personal. Ja, weißt du, so Silke Laskowski ist unermüdlich. Ja, irgendwie Leute in der Klapse gibt's auch, die sind unermüdlich. Denen werde ich auch keine Verantwortung zutrauen. Weißt du, so, wenn jemand unermüdlich ist, dann geht es auch irgendwie einher, dass die Person irgendwie nur auf ein Ding ausgerichtet ist. Und das heißt aber nicht, dass es eine wertvolle Ausrichtung ist. Das ist einfach nur so ein Ding von, ich bin unermüdlich. Ich kann nicht schlafen. 30 Sekunden Beitrag. 5 Minuten, aber ich bin stolz. Ja, auf nein, Abel, egal. Leuten, ich bezahle dafür GEZ, Alter. ARD. Anderen Leuten würde man sagen, sie ist besessen von Zwangsgedanken, dass sie nicht richtig alle Rechte hat oder so. Aber hier ist Unermüdlichkeit. Ja, Abel, deine Vision hat mich an den Film Harrison Bergeron erinnert, wo da im Endeffekt die Leute, die wirklich die Regierung steuern, einfach random irgendwelche Leute anrufen und sagen, so, du bist jetzt Abgeordneter. Ne, weil du passt in die Quote, du erfüllst die Rahmenbedingungen, du bist genau passend. So. Boah, ja. Und was ich auch lustig finde, ist die Gleichheit des Like-Dislike-Verhältnisses dieses Videos. Vielleicht ändert sich das ja noch, wer weiß. Vielleicht. Ey, warum ist dein Problem mit der Frau, mit deiner Frau, die dann abgeholt wird? Weißt du was? Kette sie einfach an Herd. Aber für unsere Verhältnisse sind das ja schon viele Aufrufe, so 700 Stück. Also normalerweise haben die Videos, die wir so gucken, ja mal so zwischen 0 und 20 Aufrufe. Das ist wohl wahr. Ja, ja, bei 490.000 Abonnenten ist das schon aber eine ganz magere Quote, würde ich sagen. Auch wieder wahr. Quote, haha, Quote, du hast Quote gesagt. Genau, wir brauchen ein ARD-Durchsetzungsgesetz. Ja, alle Leute, jeder zweite Clip, den du anguckst, muss von Frau.tv sein. Jeder erste Clip. Einem spezifischen Blick und Männer auch. Das ist der männliche Blick. Der ist zurzeit ganz überwiegend vertreten in den Parlamenten. Es fehlt der weibliche Blick. Ja, und da geht es schon weiter. Ich meine, was ist das, wenn nicht eine richtig üble Verschwörungstheorie? Also, stellen wir vor, einer sagt so, ja, das ist die ganze Gesellschaft ist geprägt so von diesem jüdischen Blick. Kennt ihr den? Ja, kenne ich. Hab den jeden Morgen, Alter. Den haben wir ja im Moment jeden überall, Morgen. Den jüdischen Blick. Ne? Und deswegen, müssen wir uns mal drum kümmern. Ja, Alter, machen wir doch einfach einen Ethnostaat nur für Frauen. Ja, wir sind unermüdlich. Oh. Was für ein... Also, dass dir das nicht auffällt, was die da eigentlich sagen. Ey. Das ist nur der männliche Blick, ja. Und deswegen haben wir ja auch diese ganzen Gesetze hier. Sexualstrafrechtsreform 2016, diesen ganzen Kram, was alles schon begraben war und dann wieder rausgefischt wird. Wo ewig lange, wo auf allen Kanälen Nein heißt Nein, Nein heißt Nein. Wir hören davon hier auch, wie schnell das geht, ne? Also von der Forderung bis zur Umsetzung. Das geht ja schnell. Und deswegen haben wir diesen Paritätskram. Ja, gut, das heißt schnell. Also bei diesem Paritätskram hat jetzt. Heißt im Vergleich zu Sachen, die für Männer sind zum Beispiel. Ja, die es dann gar nicht gibt. Bei diesem Paritätskram hat es jetzt vielleicht eine Weile gedauert. Zumindest habe ich da früher nichts von gehört. Vielleicht ging es auch schnell und die behaupten jetzt alle nur, sie hätten es schon lange haben wollen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ja, auch sowas. Ne? Ich meine, im Interesse von wessen Mann ist das? Welcher männliche Blick von diesem männlichen Blick, den wir gerade haben, sagt sich, wir brauchen unbedingt dieses Paritätsgesetz? Also ich hätte gerne eine Forschungsstelle, um die feministische Scharia zu erforschen. Also da hätte ich gar nicht gern. Da fällt mir immer diese Story ein, wo irgendein Land dafür bezahlt hat, weil Feministen dann wollten, so eine feministische Gletscheranalyse durchzuführen. Und dann haben die das von Steuergeldern natürlich, ne, nicht aus eigener Tasche, ne, von Steuergeldern alles bezahlt bekommen, weil die Analyse von Gletschereis wurde überwiegend von Männern gemacht und das ist dieser männliche Blick, also müssen wir jetzt Frauen hinschicken. Warum nicht Goldfische, Alter? Was soll das, Mann? Hab keinen Bock drauf, Alter. Frauen. Weil Goldfische intelligenter sind als Feministen. Und vor allem ist es auch so, dass sie immer was anderes rausfinden müssen. Das heißt, wenn sie irgendwie was haben, da was lesen in einem Biobuch oder so, und sie sollen was Eigenes formulieren, dann darf das ja nicht das Gleiche sein. Dann muss das ja was anderes sein. Warum überhaupt nach Geschlecht? Weißt du, warum? Ja. Warum nicht irgendwie hingehen und irgendwie konsistent sein? Weißt du, sagen, dass das Geschlecht so ein... Ja, aber dieselben Leute sagen doch, dass Geschlecht ein Konstrukt ist von der Gesellschaft, okay? Da gibt's doch keine Frauen und Männer. Da kannst du auch nicht für Frauen argumentieren. Was soll der Scheiß, Mann? Ein Beispiel, 1997, als die Vergewaltigung in der Ehe gegen große Widerstände von vielen Männern unter Strafe gestellt. Bullshit. Da kann man alles nicht mehr hören, ey. Ja, eben. Wie mühsam das war und was für absurde Gegenargumente, ich sag's mal in Tüdelchen, da angeführt wurden. Ja, und die kamen von Männern. Sie wollten die Ehe retten, also bitte. Ja, sie wollten die Ehe retten. Unvorstellbar. Na, das wäre jetzt auf jeden Fall mal ein Punkt, wo auch so ein paar konkrete Sachen mal ganz gut wären, ja. Aber das haben sie ja wieder nicht. Nur irgendwie ihre ungeschriebene Historie, wo das dann alles legal und erwünscht war oder was weiß ich nicht, was sie sich da in ihrem Kopf zusammenspinnen. Welche Ehe war da noch zu retten, in der Frauen von ihren Männern vergewaltigt wurden, wenn sich da die Frauen nicht fraktionsübergreifend... Oder Männer von Frauen. Und das war ja auch damals überall so. Ne? Die Leute wussten es ja auch nicht besser. Die haben dann da die Frauen Nein gesagt und sie haben das aber trotzdem gemacht. Hat jeder gemacht. Ja, deswegen war das auch so anerkannt. Ich weiß noch, wie Leute sich früher begrüßt haben und gesagt haben, ach, die Alte, die hat wieder nicht gewollt, da musste ich wieder mit Gewalt. Ach, das ist ja dein gutes Recht. Die hat doch selber in der Zeit gelebt, die ist doch alt genug, in der Zeit von 1997 zu wissen, dass da nicht ständig Leute in der Ehe vergewaltigt worden sind. Weil im Normalfall ist eine Ehe halt was Gutes. Verstehst du, Frau Laskowski? Ja, das zum einen und zum anderen, wie gesagt, diese anderen Sachen hier mit Nötigungen und Körperverletzungen, die waren auch nicht in der Ehe ausgenommen. Nur halt eben diese Kategorie von Vergewaltigung, wo man dann gesagt hat, das wäre quasi reserviert für irgendwelche außerehelichen Dinge. Und das haben wir auch ich komme mit so einer Forderung an. Sex war zu der Zeit auch einfach eine eheliche Pflicht. So, das wurde mit dem Gesetzesding halt auch abgeschafft. Sex ist keine eheliche Pflicht mehr. Noch was kurz zu dem zu den feministischen Geistieren, also zu den Gletschern, zu der Forschung. Das Erforschen hat ein Budget von 412.930 kanadischen Dollars. Nice. Nur so, das hört sich zwar abstrus an, aber was für Geld dann dahinter steht, ist dann immer so ein... So. Ja, ich würde nur sagen, dass ich das schon auch hart finde, was man dann als Politiker im Nachhinein davon hat, dass man den Frauen damals irgendwelche Gesetze eingeräumt hat, beziehungsweise das mit der Vergewaltigung dann in der Ehe. Ja, da kann man sich jetzt anhören heute, dass das irgendwie vorher erlaubt gewesen wäre, ne? Obwohl man irgendwie nur praktisch einen Fall getan hat, das Gesetz erweitert oder so. Stelle ich mir das vor, ich habe das nicht genau verfolgt damals, aber ja, es ist so eine Art von den Rücken fallen, finde ich. Was hat man denn davon? Zusammengeschlossen okay. Hätten, dann hätte es bis heute kein Gesetz gegeben. Silke Laskowski will eine gleichberechtigte Gesellschaft und ist deshalb unterwegs in ganz Deutschland, hält Vorträge, erläutert. Ne, also was sie nicht tut, ist in Parteien eintreten. Das tut sie auf jeden Fall nicht. Politik machen tut sie auch nicht. Aber an allem vorbei ihre Überzeugung durchpeitschen und dafür auch noch von unseren öffentlichen rechtlichen Medien als große Heldin hingestellt zu werden, das tut sie. Patriarchat. Erläutert den geringen Frauenanteil in den Parlamenten. Die erläutert den geringen Frauenanteil, weil die nämlich genau weiß, was dahinter steckt. Sie hat's verstanden. Moment. Wenn diese Person von Mann und Frau Black ausgeht, wie kann sie dann sagen, was besser ist, wenn sie kein Mann ist? Sie hat keinen Mann-Blick, sie ist unvollständig. Ach Mensch, sie ist genauso unvollständig wie die Männer. Opex, das heißt, hast du nicht verstanden. Der Frau-Blick ist aber der einzig richtige. Das ist die menschliche Sicht, Opex. Das andere ist nur ist Männersicht. Okay, es tut weh, wenn man diese Fricken... Sollen sich mal irgendwie entscheiden, Alter. Kein Bock, Mann. Nach Hause gehen sollen die. Warum hört man auf die, wenn sie nicht mal ein Konzept haben? Brownie Points. Wie hier im vergangenen November in Detmold. Viele Frauen glauben wirklich, es liege daran, dass Frauen sich nicht trauten und so weiter und so weiter. Es sei ein individuelles Problem. Das ist völliger Quatsch. Es ist ein strukturelles Problem, das muss man deutlich machen und das kann man anhand von Zahlen sehr gut belegen. Zahlen! Dann mach es! Zahlen! Nee, ich meine, das macht sie ja. Sie zeigt auf die Zahlen und sagt, hier, seht ihr die Strukturen? Seht ihr die Strukturen? Das macht ja irgendwie aber jeder, ne? Und keine oder kaum jemand geht dann in MINT stattdessen, was da nicht nötig wäre oder so. Also erstmal schließt das eine das andere nicht aus. Das kann sowohl individuell als auch strukturell sein. So, ich weiß nicht. Ich meine, es ist eher sowas Strukturelles, wenn sie Sachen erzwingt, die dann ins Gesetz geschrieben werden und strukturell dann Sachen ändern, anstatt dass sie dann irgendwie, ich meine, wo ist das Problem? Ist das Problem, dass die Strukturen männlich sind? Ist das das Problem? Okay, cool. Gut, super. Klasse, Sexismus. Auch im Stadtrat in Detmold gibt's in Sachen Parität von Männern und Frauen noch Nachholbedarf. Nein. Bei rund 50 Veranstaltungen ist sie allein im letzten Jahr aufgetreten. Das alles neben ihrer Arbeit als Juraprofessorin an der Universität Kassel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich fertig. Silke Laskowski ist... sie ist so ein guter Mensch. Ne? Sie macht das auch noch neben ihrer Arbeit. Ja, so einfach... Ja, als Juraprofessorin hast du da vielleicht auch ein bisschen Glaubwürdigkeit oder so. Einfach um wirklich zu verstehen, warum ich mich so aufrege, wechselt doch einfach... das Paradigma Mann-Frau zu schwarz und weiß, weißt du, so dunkle Haut, helle Haut. Arier und Jude. Arier und Juden, ja, weißt du was, so das, weißt du, Volksverräter und ja. Schwaben. Ja, und Schwaben, ja, Berliner und Nicht-Berliner, weißt du, so, ja. So. Ja gut, Berliner kannst du alle vergasen. Gemeinden unterwegs. Genau die Frauen an der Basis sind wichtig und genau die sind es, die am Ende den Ruck nach vorne von hinten durchgeben und dafür sorgen, dass sie... nach vorne. Wir brauchen den Ruck nach vorne von hinten. Wegen der männlichen Sicht. Es gibt auch verschiedene Arten von Ruck, jedoch von der Seite oder von oben. Nein, nach vorne, von hinten. Andere Sorten von Ruck sind Sexismus. Dieses Thema dann auch in der großen Politik ja dann aufgegriffen wird. Sich einbringen, für ihre Rechte kämpfen, das begleitet Silke Laskowski eigentlich seit ihrer Kindheit. Für ihre Rechte kämpfen, ja. Welches Recht hat sie denn? Das Recht, endlich quotiert irgendwo rumzuhocken. Oh. Ja. Was Männer ja schon heute haben. Deswegen ist es auch Gleichberechtigung dann. Sie kommt aus dem Ruhrgebiet. Die Eltern sind beide berufstätig. Mein Vater machte den zweiten Bildungsweg, studierte in Aachen und meine Mutter ging arbeiten. Hä, was ist das denn? Was ist denn dieser zweite Bildungsweg? Ist das so ein anderes Wort für kriegt alles geschenkt? Kann ich mir anders nicht vorstellen, weil ich glaube, der hat auch bestimmt lange Jahre für seine Rechte gekämpft. Dann hat er irgendwann eine Quote gekriegt und dann hat er endlich sich selbst verwirklichen können. Andere Möglichkeit kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe einfach mal gegoogelt, so zweiter Bildungsweg. Als zweiter Bildungsweg werden Bildungsgänge bezeichnet, die es ermöglichen, im Erwachsenenalter einen Schulabschluss zu erwerben, der zunächst nicht oder erfolglos angestrebt wurde. Initiiert wurde der... Ja, also halt nachholen halt, genau, ja, Abschluss nachholen. Initiiert wurde der gymnasiale zweite Bildungsweg von dem Mathematiker Alfred Klebsch. Ja. Ja, diese Leute glauben einfach, dass das ein individuelles Problem ist. Das kann aber eigentlich nicht sein. Das muss, glaube ich, ein strukturelles Problem sein. Feminismus ist kein individuelles Problem, es ist ein strukturelles Problem. Da müssen wir was mitmachen. Postmodernismus ist kein individuelles Problem, es ist ein strukturelles Problem. Alter, Kulturmarxismus. Also er ist zur Schule gegangen, sie hat gearbeitet. Ja. Falls Leute nicht mehr wissen, worum es hier geht, so wie ich. Ja. Genau. Morgens in Herten eingepackt wurden, um in den blauen Käfer gesetzt zu werden und dann nach Gelsenkirchen zu fahren. Dort wurden wir abgesetzt von meinen Großeltern, die uns dann wieder in die Schule oder zuvor noch in den Kindergarten brachten. Ja? Also ein eher unkonventionelles Familienmodell, was aber gut funktionierte. Was? Unkonventionelles Familienmodell? Ich nehme mal an, die Frau ist irgendwo so um meine Hausnummer auch vom Alter. Und jetzt will ihr mir erzählen, das wäre unkonventionell gewesen, dass die Eltern die Kinder zu den Großeltern gebracht hätten, oder was? Ja, unkonventionell. Außergewöhnlich für mich. Alter Schwede. Was redet die da für ein Blödsinn und wen interessiert das auch in dem Zusammenhang? Sie ist so eine wunderbare Person und das muss uns vorstellen. Ah, stunning hier and brave. Ja. Jetzt. Okay. Die hat pausenlos für ihre Rechte gekämpft, schon damals schon. Hast du noch gerade gehört. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung. Bei ihren Großeltern hat sie gesagt, ja. Nee. Ja. Hat sie gesagt, Parität. Nur zum Opa aber. Männliche Strukturen und Grenzen stößt sie trotzdem schon frühzeitig. Zum Beispiel in ihrer Schulzeit an einem ehemaligen Jungengymnasium mit konservativen Rollenbildern. Ich habe gelernt, mich unterkriegen zu lassen. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, aber das haben alle. Als wenn das nicht jeder an der Schule machen müsste. Lernen, sich nicht unterkriegen zu lassen, ist eine der wichtigsten Lektionen, die man an der Schule lernen muss. Egal welches Geschlecht, sexuelle Ausrichtung oder sonst irgendwas. Mann! Das sind einfach ein niedriges irgendwie Selbstwertgefühl rausprojiziert auf die gesamte Gesellschaft. Weißt du so? Weil bevor sie auf sich selbst mit dem Finger zeigt, weißt du, sieht sie sich selbst als Teil einer Struktur. So, das ist so das. Ja, sie kommt scheinbar nicht wirklich damit klar, kritisiert zu werden, weil sie das dann alles von sich abweisen muss auf Strukturen und möglichst auf männliche. Ohne ihr was zu unterstellen, ich kenne sie halt nicht so. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt für sich selber scheint, es ist ja nicht zu wollen. Weil sonst wäre sie ja wohl in eine Partei eingetreten oder ist sie das vielleicht sogar, und gut, wissen wir natürlich nicht. Vielleicht hat sie auch einfach nichts erreicht, weil die Leute sie für eine Verrückte gehalten haben. Jetzt ist ein Paritätsgesetz, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, Vortragsreisen sind Nein. Die hat einfach für sich diesen Weg rausgesucht und gefunden und jetzt macht sie Jura und macht eben Aktivismus, weißt du? Jura und Aktivismus, das ist genau das, was ich will, weißt du? So, ich will nicht, dass Justitia blind ist. Nö, die soll irgendwie Frauen anschauen. Die braucht den weiblichen Blick, ja. Ja, wir brauchen männliche Justiz, weißt du? Justitia ist eh schon eine Frau, ja. Nee, die soll nicht blind sein, die soll den weiblichen Blick haben, weil wenn die blind ist, dann sind es ja wahrscheinlich Strukturen vom männlichen Blick dann. Ja, weißt du. In meinem Jahrgang lernen müssen. Das ist ja dann auch etwas Positives, dass wir erkannt haben, solch eine männliche Dominanz macht niemanden glücklich. Männliche Dominanz, die gibt es auch in der Politik. Um das zu ändern, zieht Silke Laskowski 2016 auch vor Gericht. Das ist das nächste Ding so. Um das zu ändern, und als ich das zuerst mal gehört habe, um das zu ändern, zieht sie in die Partei ein, um irgendwo zu kandidieren. Aber nein, sie zieht vor Gericht natürlich, weil natürlich, ne, das ist ja der Weg, als Frau irgendwie da reinzukommen, ist natürlich vor Gericht ziehen. Selbstverständlich. In Bayern. Can't you find a way? Gemeinsam mit einem Aktionsbündnis von Frauenverbänden will sie dort mit einer Verfassungsklage das Paritätische. Und Big Vagina ist auch dabei. Aber es ist alles Männerblick und Frauen haben keine Macht und deswegen müssen wir alles auf den Kopf stellen. Wahlrecht durchsetzen. Die Klage wird ab. Parität erreichen. Oh Gott. Boah, sind die hohl, ey. Ja, das ist jetzt auf diesem Meme. Artikel 3 ist ein Grundrecht, das ist ein Individualrecht. Wie kann man sagen, oh, unser Grundgesetz sagt, die Kollektive müssen gleich sein? Alter Falter. Ja, vor allem ist das so doch Teil der Ewigkeitsgeschichte oder was, ne? Die Leute. Nee, das ist Gleichberechtigungen, Gleichstellung. Ja, das ist aber. Und argumentieren das mit irgendwelchen Einzelfall-Bundesgerichtsurteilen, Verfassungsgerichtsurteilen. Die Frau hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Das Menschenrecht auf Wasser unter der Bedingung der Handelsliberalisierung und Privatisierung. Wow. Sehr interessant. Das Menschenrecht auf Wasser unter der Sicht von Frauen trinken anders als Männer, oder wie? Feministischer Aktivismus ist irgendwie so ein Catch-22, weißt du, so, du hast halt als Frau, hast du dann zuerst die Einsicht, dass Frauen irgendwie schlecht behandelt werden und irgendwie als irgendwie kritisiert werden von Männern, dann gehst du hin, radikalisierst dich, wirst zu einer ekelhaften Person mit richtig ekelhaften Charakterzügen, dann wirst du von Männern kritisiert und dann sagst du, haha, da braucht man doch Feminismus, weil das stimmt doch. Ja? Ihr seid alle nur eifersüchtig, die Frau ist Professorin, die hat was erreicht und ihr nicht. Ebel, ich habe eine Webseite, du nicht. Kein Professortitel, sie hat sogar noch einen Doktortitel. Mach das mal nach, die mit ihrem Wasserrecht. Ich habe mir auch einen Recht gekauft. Auf Wasser. In Mad Max wurde ich schon gewarnt, Wasser macht süchtig. Wurscht ist sie nicht. Ich muss ja sagen, also das Urteil, bitteschön, 73 Seiten. Ja, also der Senat hat sich Mühe gemacht. Das ist doch schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dass am Ende dabei ein Ergebnis gefunden wurde, das ich nicht teile, naja, das ist ja eine ganz andere Frage und das ist in der Juristerei auch nicht unüblich. Ja, aber es geht um die Diskussion, um die gesellschaftliche Diskussion, die dadurch angestoßen wurde und auch um die rechtliche Diskussion, die ja jetzt weitergeht. Denn mittlerweile. Aber man weiß schon ganz genau, was man hinten raus haben will. Finde ich auch. Hauptsache ganz viel drumherum reden, damit die Leute nicht sehen, was der Kern der ganzen Angelegenheit ist. Ja, und immer jetzt vom ersten Schritt. Ich aufhören. Ja. Nein. Immer vom ersten Schritt. Vom Verfassungsgericht die Niederlage hatten. Immer dieser erste Schritt oder dieser weitere Schritt. Niemals der letzte. Vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Die Forderung auch hier, Wahllisten im Reißverschlussverfahren. Das heißt, immer schön abwechselnd Mann und Frau. Das zeigt, es geht. Ein Riesen. Ja, das zeigt, es geht. CDU, ne Leute, guckt es euch an. AKK 47. AKK, ja. Mann, ey, Frau, ey, Mann. Warte, das macht keinen Sinn, okay? Man sagt, Frauen sind irgendwie häufiger mit Hass konfrontiert, besonders unter diesem Deckmantel des Patriarchats werden Frauen überall weggeekelt und jetzt ist es so, als würde man da Frauen einfach aufs Messer legen, weißt du, so. Die werden jetzt hingeekelt. Ja, was soll das? Warum? Wieso? Wegen der Gleichberechtigung. Ja, auf dem Altar der Gleichberechtigung soll jetzt irgendwie soll halt irgendwie das Gesetz sterben. Ja, geil. Ich meine, es ist doch gut, wenn Frauen sich politisch engagieren, aber solange die sich nur in solchen Spartenthematiken engagieren, wird sich das Problem nicht ändern. Also mehr Frauen in die Politik, aber mit den Fachthemen und nicht nur das gleiche Thema immer wieder. Da gibt es genug Leute, die dafür sprechen. Und auch Silke Laskowski nutzt die große Bühne für ihr Anliegen. Die nächsten Wahlen und diese Message, die sollte wirklich jede Partei in der Bundesrepublik verstanden haben. Die nächsten Wahlen werden nicht gegen Frauen gewonnen, auch nicht ohne Frauen, sondern nur mit Frauen. Ja, weil bisher ja auch alle Wahlen nur gegen Frauen gewonnen worden sind, weil die auch nicht die Mehrheit der Wähler stellen. Ne, hingehen. Und weil es natürlich nur die Parteien, die Partei Mann und die Partei Frau gibt. Ja, das halt. Könnt ihr euch nicht mehr erinnern, wie wir bei den früheren Wahlen immer Frauen einfach weggesperrt haben, damit die nicht wählen gehen können? Zuerst haben die Männer gewählt, dann haben die Frauen gewählt. Die haben niemals irgendwie selbst entscheiden können, ob sie wählen gehen, wann sie wählen gehen und wen sie wählen. Nein. Das war eine dumme Populistin. Man kann das Frauen gar nicht zumuten, Alter, dass sie das Richtige wählen. Wir brauchen Frauen, die Frauen bevormunden, Alter. Oh! Gay. Und solche Jar Jar Binks werden es sein, an denen am Ende die Republik zugrunde geht. Warte da. Ja, ich erinnere da nur an Hillary Clinton. Da reiben sie sich ja heute noch ihren Kopf darüber und meinen, es wären Fake News gewesen, die Frau ruiniert haben und nicht dieses ewige Deplorables und keine Ahnung, hier Frauen, da Frauen, sich mit Lena Dunham dahinstellen und so ein Kram, wo sich selbst die meisten Frauen dann irgendwie von abwenden, weil so eine Lena Dunham, so eine komische Vorzeigefeministin halt auch bei den Frauen nicht besonders beliebt ist. Beide Blicke gehören gleichberechtigt. Bei der Clinton, also als ihr Ehemann Präsident war, damals war auch die Naomi Wolf Teil der Regierung. Sie wurde als Political Advisor unter Al Gore und Clinton angeheuert. Und die Naomi R. Wolf hat ein Buch geschrieben, das heißt Beauty Myths. Und um das am besten zusammenzufassen, ist so, sie ist so ein bisschen der weibliche Alex Jones. Sie sagt, dass der schönheitsindustrielle Komplex das Unterbewusstsein der Frauen erobert hat und mit geheimen Werbebotschaften und Diät-Tipps, die nicht funktionieren, Frauen mit einer Psy-Op unter Kontrolle gebracht haben. So, dass das die Machenschaften des Patriarchats sind. Und sie redet auch davon, dass die Konzentrationslager heutzutage von der Schönheitsindustrie geschaffen worden sind und dass wir Frauen auf harten Diäten zu Tode hungern lassen und dass selbst in Konzentrationslagern die Menschen mehr zu essen hatten. Auf dem Level, also wirklich Alex Jones mäßig, also wirklich richtig am Arsch und die war halt unter Gore und Clinton Political Advisor. Vielleicht färbt ihr auch sowas negativ auf dem Name Clinton ab, sodass deine Hillary, wenn sie dann in der Vergangenheit schon einfach ihr Branding kaputt gemacht hat durch solchen Unfug, vielleicht färbt es ja mit ab. So, ich weiß nicht, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber vielleicht Branding ist das Problem. Branding ist das Problem bei Hillary Clinton gewesen. Ja, das wird jetzt auch nochmal thematisiert, weil ich habe den Eindruck, in einem Satz nur, dass die Demokraten nicht wollen, dass die Hillary Clinton läuft. Und deswegen haben die jetzt die Marianne Williamson quasi ins Rennen geschickt. Die hat was mit Oprah Winfrey zu tun und ist in Amerika extrem bekannt, obwohl die hier keinen Arsch kennt. Das wird sich in den nächsten Wochen ändern, meine Prognose. So. Marianne, du kannst einfach Frauen nicht leiden. Dafür braucht es ein neues paritätisches Wahlrecht. Und das per Gesetz, fordert Silke Laskowski. Denn nur dann kommen automatisch genauso viele Frauen wie Männer ins Parlament. Wir haben gesehen, die letzten 70 Jahre waren durch Freiwilligkeit der Parteien geprägt. Dazu sich 0,0. Seit 1998 stagniert der Frauenanteil im Bundestag bei ca. 30%. Mit Freiwilligkeit kommen wir nicht weiter. Wir brauchen einen Zwang, oder nicht? Also, der Automatismus ist ein Zwang, ganz einfach. Ja. Das ist immer die beste Aussage, würde ich sagen, überhaupt. Mit Freiwilligkeit kommen wir nicht weiter. Ja. Vor allem, weil wir bei der letzten Bundestagswahl 38% hatten. Das ist nicht mehr ungefähr 30. Das ist ungefähr 40. Und wir hatten auch schon mal über 40%. Das ist halt echt wirklich dämlich, Mann. Wenn ich jetzt eine Frau darauf reduziere, dass sie nur eine Frau ist, ja, und deswegen XYZ kann oder nicht kann, ja, bin ich Sexist. Wenn eine Frau das mit sich selbst macht oder mit anderen Frauen macht im Namen des Feminismus, dann ist das Aktivismus, dann ist das gesund und wirklich ein gutes Argument, ein sehr gutes. Ja, ihr müsst mir glauben, Leute. Nein, weißt du, nee, das ist einfach ein XYXX-Chromosom-Ding. Mann, die hat eins zu viel, sie scheint. Ja, ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht gucken jetzt. Tja. Und die Leute fragen mich, Dennis, warum bist du kein Feminismus? Mehr Frauen im Landtag per Gesetz! Ich habe gehört, dass es nur ein Vorschlag wäre oder beziehungsweise ein Entwurf. Wisst ihr das genauer? Ja, ich habe auch gelesen, dass das es ist keine Gesetzesänderung, sondern es ist nur ein Teil des Vorschlages irgendwie übernommen worden. Ich bin da auch noch nicht so ganz durchgestiegen. Ich denke das wird sowieso hoffentlich kassiert, ja, weil das, ich meine, wir haben schon... Es ist umgesetzt worden, es muss halt nur noch die letzte Hürde der Gerichte bestehen. Deswegen wollte ich auch noch warten, bis es dazu kommt, weil ich meine, der Artikel 3 des Grundgesetzes ist sehr eindeutig. Ja, aber die Länder haben alle Grundgesetze. Das widersprechen dem eindeutig, dass es gibt auch keine Rechtsexperten, die irgendeiner anderen Ansicht sind. Deswegen ist es ein absolutes Unding, dass das überhaupt so weit kommen konnte. Doch, unsere Justizministerin. Ist vielleicht keine Expertin, aber sollte sie natürlich auch nicht sein, ne? An der Stelle. Also. Ja, der Udo Vetter war sich auch so sicher, dass da nichts kommt. Ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Ich weiß nicht. Bisher haben die noch alles durchgekriegt, ne? Was sie haben wollten. Egal, ob mit oder ohne Grundgesetzänderung. Ja, die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, ist sehr, Also ich habe wirklich einige sehr krasse Gehirnwindungen in den letzten Tagen mitbekommen. Die Aktivisten beten nur ihr Zeug runter, ne? Ja, so nach dem Motto so, ja, es ist ja okay, weil einem Mann wird das Recht weggenommen, aber das ist ja okay, weil das wird dadurch kompensiert, dass einer Frau das Recht gegeben wird. Und wirklich so wird von an sich intelligenten Leuten das versucht zu verteidigen, wo ich mir einfach denke, wow. Niemand darf aufgrund seines Geschlechtes bevorzugt oder benachteiligt werden. Außer Frauen, ne? Niemand darf aufgrund seines Geschlechtes. 50% ist ja keine Vorteilung. Wisst ihr was? So das, was ich jetzt wirklich niemand mal... Niemand! 3 Absatz 3 Satz 1. Niemand! Ja, Männer sind doch niemand. Damit ist das Thema eigentlich durch. Aber das Ding ist halt, was ich mich jetzt auch wirklich so halt im ganzen Großen und Ganzen dann frage, ist, du hast es geschafft, du hast es wirklich hinbekommen, dass jetzt 50-50 Frauen sind. Du hast einfach geschafft, dass 100% der Partei eine Frau ist. Das ist 100% der Regierung, des Landes. So, also, Feminismus hoch 10, ja, hast es geschafft, eine Utopie. Jetzt läuft da was schief. Wer ist schuld dran? Würden sich Feministen dann hinstellen und sagen, ja, Feminismus hat was verbockt. Ja, ich als Frau nehme das auf mich und ich bin schuld. Nö. Dann wenn OPEX, wenn das Utopia nicht funktioniert, dann war der lange Arm des Patriarchats doch zu stark, der mit den glorreichen Freiheitskämpferinnen im Arm drücken lag. Ja, der Gedanke, der dahinter steckt, irgendwie so nach dem Motto hinzuschmeißen und zu sagen, dann macht ihr euren Scheiß alleine, so, den kann ich auch verstehen. Ja, aber weißt du kannst doch nicht hingehen und sagen, dass deine Ideologie und deine Bewegung so unglaublich stark ist und so viel erreicht hat, wenn alles, was sie erreicht hat, nur möglich ist, weil die Leute irgendwie, die da in deiner Konkurrenz waren oder die du als Konkurrenz siehst, ja, eigentlich schon irgendwie dir in die Karten gespielt haben, die dir geholfen haben, dass du überhaupt so weit kommst. Ja? Wenn es wirklich Patriarchat ist, warum verbieten wir dann den Frauen nicht irgendwie Autofahren? Warum nicht an Saudi-Arabien was abgucken, wenn das doch das Ziel hier ist von der Struktur? Die haben mehr Patriarchat drauf als wir hier. So, das sollte doch kein Problem sein, wenn wir eh schon im Patriarchat leben, Alter. Keine Ahnung. Ich möchte dazu auch nochmal sagen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und der zweite Satz im Zusammenhang mit verschiedenen arbeitsrechtlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts wird halt immer wieder zitiert und gesagt, so ja, nee, deswegen entspricht das dem. Aber wie Stapel es ja vorhin gesagt hat, es geht ja noch weiter. Es dürfen keine Nachteile entstehen. Ja, deswegen, Frauen dürfen bevorzugt werden in gewissen Rahmen, aber sobald ein eindeutiger Nachteil nachgewiesen werden kann, und das kann beim Aufstellen von Wählerlisten bei Parteien eindeutig nachgewiesen werden können. Wenn man sagt, abwechselnd ein Mann, eine Frau. Darum geht es ja, ganz konkret. Ja, aber das ist doch ein Regress, man Alter. Muss ein Mann einer Frau den Platz weichen, das ist ein eindeutiger Nachteil und da wird er in der politischen Tätigkeit eingeschränkt und da kommen auch die ganzen anderen Grundgesetzartikel hinzu. Also wer da irgendwie, also wie gesagt, was da für Gehirnwindungen gemacht werden, um das zu rechtfertigen. Ja, hier haben wir ein schönes Beispiel, wo Gehirnwindungen auch bestimmt eine Rolle gespielt haben. Ja, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben einen Gender Equality Award ausgegeben und die hatten einfach keine Leute, die dem Award geben können. Ja, also ich könnte jetzt nochmal herausgucken und welche Leute von welchen Ministerien da die Awards bekommen hätten, aber lest euch kurz durch, ist ganz lustig, ist auch so ein bisschen Tongue in Cheek geschrieben, weil was soll man sonst noch dazu sagen? Die Leute haben sich halt das Maul zerrissen sozusagen darüber, dass da eben nur Männer ausgezeichnet wurden, bei einem Gender Award oder so, Equality Award. Ja, und das finde ich ein bisschen verlogen sozusagen in der Form, dass er eben, ich hatte ja auch ein Video darüber gemacht, ja, dass er auch Beispiele von anderen Sätzen schon gegeben hat, dass da irgendwie die schwedischen Frauen in die Regierung gekommen ist und hat sich da die Kopftücher aufgesetzt und die waren ja auch fast nur Frauen, ne? Also, das ist ja jetzt noch schlimm dran, ne? Der doppelte Standard wieder. Ja, aber immerhin tun sie was. Und ich glaube, in den Emiraten war das auch so, dass da die Männer nicht alleine in die Mall durften, in die Supermarkthalle da. Und das haben sie auch geändert zum Beispiel. Das heißt also, im Punkt Gender Equality ist tatsächlich für die Männer vielleicht eher was passiert. Ne? Kann ja sein. Ja, also bei diesen Gender Equality Awards wurden halt nicht die Männer selber ausgezeichnet, sondern die Männer stellvertretend für die Institutionen, für die stehen halt verschiedene Ministerien, das Finanzministerium und andere Ministerien, die halt besonders viel Frauenförderung betrieben haben. Aber die Chefs sind weiterhin Männer. Also ich meine, es ist alles auch nicht so schlimm, aber es ist ein gewisses Stereotyp, sagen wir es einfach mal so. Deswegen ist es lustig. Ich habe es auch mitgebracht, weiß ich nicht genau. Ja, da haben sie ja festgestellt, dass bei YouTube die Mädchen so unterrepräsentiert sind angeblich, dass die aber viel mehr geguckt werden sozusagen und dass sie viel mehr Aufrufe haben bei weniger Videos. Das wurde nicht erwähnt. Angeblich sind die eben jetzt unterrepräsentiert und da haben sich auch schon verschiedene Organisationen das irgendwie auf die Fahnen geschrieben, dass ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Bayerischer Rundfunk oder so. Wie klagten das an, dass Frauen irgendwie auf YouTube unterrepräsentiert werden oder so? Aber es ist eben das übliche Problem, sie machen eben nur Schminkerei und so was. Ja, aber also ich hatte das auch eingereicht. Das kommt hier von dieser Marlisa-Stiftung. Mhm. Das ist die Schauspielerin Maria Furtwängler und ihre Tochter, die hier Privatstiftungen gegründet haben. Und damit halt Aktivismus betreiben. Und der Artikel ist halt so unglaublich tendenziös. Während Frauen fast ausschließlich im How-To-Genre anzutreffen sind, also sich auf beratende Videos über Schönheitsoptimierung, Mode, Ernährung, Haushalt und Beziehungen konzentrieren, zeigen Männer in ihren Themen eine deutlich größere Vielfalt. Von Musik und Film über Comedy und Politik bis hin zu Technik und Sport scheinen sich die Interessen männlicher YouTuber weit zu verteilen. Aber ja, echt? Und ist es vielleicht sogar auch so, dass Frauen sich öfter für Berufe in die Richtung interessieren und Männer eher für Technik und so? Ist das vielleicht wirklich, das tut mir leid, aber für mich scheint das ja fast am Geschlecht festzumachen zu sein. Und dann halt auch noch so an den Haaren herbeigezogener Kram, dass Frauen sich zu 71% auf YouTube in ihrer Wohnung zeigen und Männer selbstbewusster irgendwie sind und Kompetenz zeigen und ihre Tätigkeit als professionelles Handeln deklarieren. Das ist alles Zeug, was meiner Meinung nach auf YouTube überhaupt nicht zutrifft. Die erfolgreichen YouTuber, Männlein oder Weiblein, sind meiner Meinung nach eben nicht perfekt oder tun so, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und so. Stichwort authentisch. Also, dass du authentisch bist. Fehlinterpretation der Sache. Also, der Artikel hat das fehlinterpretiert. Der konkrete Wortlaut ist, Frauen sind auf YouTube deutlich unterrepräsentiert, was, hat ja schon was gesagt, weibliche YouTuberInnen werden überwiegend sichtbar mit traditionellen Themen, Beauty- und serviceorientierten Formaten, How-To, also ein bisschen anders. Und Frauen werden auf YouTube im privaten Raum und mit Hobbys dargestellt, während Männer im öffentlichen Raum und Berufskontext sichtbar werden. Das ist völliger Scheißdreck. Ja, aber es ist nochmal ein bisschen vor allem wie aber auch passiv, wie passiv das formuliert ist. Die werden dargestellt, die werden sichtbar gemacht. Nein, die nehmen sich selbst eine Kamera und stellen sich dahin und machen das. Das machen die selbst, die sind selbst aktiv. Ja, aber sowohl die Männer als auch die Frauen. Das machen die Studie Twitter-Chat gepostet. Auf Seite 5, da ist eine sehr gute Grafik, da wird klar, wie die überhaupt auf diese abstruse Ansicht gekommen sind, aber es wird auch klar, warum das eine abstruse Ansicht ist. Vor allem auch noch die Informationen darüber, wo gefilmt wird, dass Frauen Beauty-Vlogs eher zu Hause machen so, und Männer sich eher selbstbewusst so irgendwie anders präsentieren. Ne? Irgendwie sowas war das, hast du mal angesprochen gehabt. Ne? Irgendwie so, sollen Frauen jetzt Beauty-Vlogs auf der Baustelle machen? Auf der Bahnhof. Aus dem Wald. Spiegel. Der Wald. Ich möchte noch anfügen, der Artikel lässt auch noch einen Experten zu Wort kommen. Trotzdem sei es für Menschen wie irgend so ein Model, die einem klassischen Schönheitsideal entsprechen, relativ einfach, sich im Internet zu präsentieren, weil sie ohnehin im Allgemeinen positives Feedback bekommen, findet Tarik Tesfu, Moderator des Funkformats Jäger und Sammler. Die Frage ist, Wer darf sich überhaupt selbst inszenieren? Zu sagen, liebe dich selbst ist ein Privileg, wenn man groß und schlank ist. Fuck you, Tarek. Fuck you. Echt. Wer darf sich selber inszenieren? Seid ihr Wahnsinn? Jeder. So ein Vogel wie er sogar, meine Güte. Und danach wird noch einen abseits langen die Rapperin Eunike geschildert, die wir ja auch schon mal in irgendeinem Social Justice Artikel als Schild drin hatten. Also es scheint da irgendwie so ein Netzwerk innerhalb des Journalismus zu geben, wo die Leute rumgereicht werden wie Eunike und Tarek Tesfu und so. Und Top 100 Kanäle, ja. Oder Top 1000 Kanäle. Also, ich glaube, bei YouTube gibt es ein bisschen mehr als nur 1000 Kanäle. Ist das dann auch international? Also, ist PewDiePie, da ist ja auch Gloria Borger. Also, ist das dann richtig aufgeschlüsselt? Oder? Ich glaube, das ist nur im Deutschen, ne? Also, die haben von Social Blade die Top 1000 Kanäle genommen. Codierung von GeschlechterkanalbetreiberInnen. So. Und dann in einer anderen Teilstudie 100 Top personenbezogene Channels ohne Let's Play-Formate oder Fernsehsendungen. Auch interessant. Keine Let's Play-Formate, aber auf Seite 5, ein bisschen weiter oben, stand ja die Aufschlüsselung der einzigen Kategorien und Gaming hat da schon eine ziemliche Rolle gespielt, würde ich mal sagen. Ja, also genau guck, da. Guck mal, bei Politik und also bei der Politik, das Geschlechterverhältnis von den Videos auf YouTube, wenn du dir das anguckst und ins Verhältnis setzt und dir den Bundestag anguckst, dann siehst du, dass da so ein bisschen so das abgebildet wird, wer dann im Bundestag sitzt. Das ist lustig, finde ich. So vom Verhältnis her. In der freien Gesellschaft, das ist, im gesamten Westen ist es überall in etwa gleich. Selbe mit Büchern. Das ist überall so, habe ich auch schon mal gesagt. Ja, und deswegen können wir ja das mit der Freiwilligkeit auch nicht mehr machen. Hast du ja gerade gehört. Ich meine, das beweist das ja, was die Dame gerade meinte. Stimmt. Ja, ich fand die ganz lustig, weil die auch sehr grafisch aufbereitet und so kurz war. Doch. Mich würde vor allen Dingen mal interessieren, was sie unter Gewalt und Kriminalität verstehen. Also. Hip-Hop Worldstar? Keine Ahnung. Diese happy Slapping-Videos. Wahrscheinlich. Ist das eigentlich die Jennifer Rostock-Universität? Höchstwahrscheinlich. Die Hengstin-Universität. Im Chat sagt gerade jemand, es braucht ein Paritäts-Upload-Gesetz, nämlich der Barefoot Samurai X. Das wäre auch gut, wenn du dann dein Video hochladen willst. Was ist denn noch EU-Kommissar für Upload-Filter? Kriegst du dann so eine Anzeige, so es müssen noch 374 Gigabyte von Frauen hochgeladen werden, bevor dein Video hochgeladen werden kann. Cool. Ja, weil ich das ja schon lese, also ich glaube, bei den Mädels ist es immer so, die meisten fangen mit Beauty an, weil es einfach sicher anfühlt, jeder macht so ein bisschen was mit seinen Haaren, jeder schminkt sich so ein bisschen, da hat man schon mal ein paar Ideen, was man machen könnte, ja, so ist das halt, ne, ich meine, wie viele Leute gibt's bei YouTube, die irgendwelche Gitarren-Tutorials machen, so mehr oder weniger gut oder so ein Kram, ne? Oder irgendwelche durch irgendwelche ihren Desktop durchklicken und da irgendwas erklären, wie man Dateien erstellt oder was weiß ich nicht was. Ne? Also ich meine. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, die haben sich zwar an bestimmten Abonnentenzahlen orientiert, aber was auch Fakt ist, in bestimmten Genres, wenn da Frauen unterwegs sind, haben die eine sehr höhere Popularität gegenüber einzelnen Männern. Das meinte ich ja. Ja, ja. So eine Bibi lädt irgendwie ein Video im Monat hoch und so oder so und hat genauso viele Aufrufe wie der Gronkh, der lädt jeden Tag 4 Stück hoch. Ja, ich meine, wenn du zum Beispiel eine Frau hast in einem Gaming-Umfeld oder ich sag mal eine Frau bei Autorennen, ist ja ein typisches Beispiel, ne? So, eine Frau, die YouTube-Autorennkanal, die hat wahrscheinlich auch allein dadurch, dass sie eine Frau ist, einen höheren Magnetwert als der Durchschnittsmann. Wenn du über Gymnastik kriegst oder so, dann guckt dir auch keiner zu. Ich denke, Frauen werden da schneller kritisiert, wenn sie irgendwas besonders Krasses irgendwie im Video machen. Was nichts besonders Lustiges. Da wird man als Frau doch schneller als irgendwas abgestempelt als ein Mann. Ja, wenn du so denkst, dann weiß ich auch, warum sich niemand für deine Videos interessiert. Mach einfach, was du denkst, was gut ist. Solange du jetzt keine Gesetze brichst. Mach ja, einfach. Vor allen Dingen, wenn das zum Beispiel sowas mit diesen Comedians ist. Also vor Jahren gab es auf YouTube irgendwie so einen Themenkanal oder so, nur mit Frauen-Comedian-Kram. Da habe ich mir mal irgendwie einen Nachmittag lang das durchgeklickt. Und es war wirklich so, dass in jedem Video nur über Frauenkram auch gesprochen wurde. Ne? Also es war irgendwie, wenn du dir die Männer anhörst, dann hast du da alle möglichen Themen auf der Welt. Meistens geht es darum, was für arme Würstchen die Typen selber sind. Und ja, da hast du halt irgendwie hier mein Freund dies und hahaha und irgendwie Periode und bla bla, so ein Kram, ne? Und also wenn dir weiter nichts einfällt, außer ich bin eine Frau, dann kann ich auch verstehen, warum das Leute nicht so interessant finden. Also. Du hast dann was Krasses. Ich finde einfach diesen Satz, das, was da gesagt wird, ich finde es so unfassbar dumm. So, man wird schneller abgestempelt. Ja, das muss dir egal sein, wenn du in die Öffentlichkeit willst. Ja, was schon Fakt ist, ist, abgestempelt wirst oder nicht. Ja, dass die Leute sind dann auch fixiert, ne, Themen fixiert. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie was machst außer der Reihe, also ich meine, es gibt auch Kanäle, die machen eben sowieso alle Themen oder so. Das ist dann was anderes, aber die meisten haben sich ja doch irgendwie ein bisschen festgelegt. Und wenn du dann mit was anderem um die Ecke kommst, dann bringt das es nicht sozusagen. Sind die Leute da etwas enttäuscht, ja. Oder die Erwartung wird eben einfach enttäuscht, ne? Ich glaube, das ist das, worauf sie hinaus wollen, auf jeden Fall. Ja, genau, das ist dann die böse Hürde, ne, für die Frauen, aber das haben alle auch, ne? Das ist wahrscheinlich das Fazit, was wir dann daraus ziehen, um dann irgendwie zu sagen, so, wir brauchen jetzt einen Topf, wo wir dann irgendwie die Frauen mit den alternativen Rollenvorbildern fördern können, damit wir mehr Diversität kriegen. Ich finde Punkt 4 noch viel besser. Die Strukturen und Zwänge des Mediums bedingen die Inhalte. Was soll das heißen? Da sind sie schon wieder. Ich kann auf YouTube alles hochladen, was ich will, solange es nicht gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Ob das eine Zugfahrt durch das verschneite Norwegen ist oder ein Besuch im Phantasialand oder wie ich gerade einen Salat mache, das ist völlig egal. Wo sind denn da Strukturen und Zwänge, die Inhalte bedingen? Wer das Marshall McLuhan lesen und nicht verstanden haben, würde sich der Person, die den Satz da hingeschrieben hat, unterstellen. Wenn deine Antwort auf deine gestellte Frage wäre nirgends, dann schaust du nur nicht strukturell genug, okay? Es ist ja, überall. Das ist ein männlicher Blick. Es ist alles problematisch daran. Egal was, es ist alles Kapitalismus, alles Ausnutzung. Dann beantworte mir bitte auch eine Gegenfrage. Wie ändert man das denn? Was für Stellschrauben? Frauen, du musst einfach nur Leute reinstellen in Räume, die andere Geschlechtschromosome haben. Dann ist geregelt. Aha, danke. Ja. Denn das Universum und die Regeln und die Naturgesetze, weißt du, so der Realität, in der wir alle leben, richten sich ja eher nach denen aus, die genetisch irgendwie ein anderes Geschlechtschromosom-Ding haben. Aber ist das nicht am Ende diverso-normativ? Ja. Ja, aber Hauptsache Kapitalismus verweigern, darum geht's. Das ist Gender-Normativismus. Nee, ich glaube nicht, dass Kapitalismus verweigern damit so viel zu tun hat. Denn wenn du dir diese Leute anguckst, sind das ja alles so Kapitalismusverweigerer, wie hier, was habe ich letztens gesehen? Lady Bitch Ray hat gepostet so, oh, ich habe mir jetzt gerade bei Starbucks einen Kaffee geholt, 6,50, da bin ich aber wach. So, und ich denke mir so, Alter, die ganze Zeit irgendwelche dummen Aktivismus machen und dann 6,50 für einen Dreckskaffee bei einer Kette ausgeben, die keine Steuern zahlt und ihre Mitarbeiter versklavt. Guck mal, Adorno und Co. in Amerika an der Ostküste waren deprimiert, weil ihr wunderschöner Marxismus nicht funktioniert hat und sie im Kapitalismus erst existieren können. Ja, das ist genau dasselbe Ding. Die Leute verdrängen einfach nur ihren Aktivismus und sagen, ja, ich betreibe ja schon Aktivismus, das muss doch reichen, da kann ich mir auch mal was gönnen. Das ist genau dasselbe Ding wie Leute, die halt religiös sind und sich da selbst irgendwie hier Buße tun, weißt du? So Ablassbriefe, so ein Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Das ist genau derselbe Scheiß. So, die Leute kommen nicht damit klar, dass die Welt okay ist und manche Sachen sind halt doof, aber es ist halt charakterlich bedingt, sondern müssen sich halt was Größeres erfinden, denn es kann ja nicht so einfach sein. Du meinst, dass die Leute Role-Action-Playing betreiben, weil sie nicht darauf klarkommen, dass sie in einer freien Gesellschaft leben? Ja, Leute wollen ihr Leben spannend gestalten, anstatt einfach in der Realität zu leben. Aber das mit den Strukturen, da war aber schon das gemeint, was ich auch gesagt habe, dass die Zuschauer dann eben wegbleiben, wenn man ein anderes Thema anfasst oder so. Ja. Glaube ich. Ne? Aber ja, auf was ist denn das? Spiegel Online, Berichte über Mobbing, Berliner Bürgermeister bestürzt über den Tod einer Grundschülerin. Ja, eine 11-Jährige hat sich wohl irgendwie in den Tod gestürzt oder so. Angeblich wegen Mobbing, weiß man ja nie so ganz genau, wenn da nicht irgendwie was Schriftliches ist, aber ja, das scheint ja der Grund zu sein. Oh je. Und das ist natürlich tragisch, dass sich eine scheinbar will man da auch jetzt deswegen dann irgendwie wieder durchgreifen oder so im Internet. Ne? Und auf jeden Fall sollen die Mobbing-Coaches. Ich nur ganz kurz anmerken, dass ich es doch mal wieder ein bisschen assi finde, dass irgendwie jeden Tag sich irgendwelche Jungs vor den Zug schmeißen oder so wegen irgendeinem Scheiß, auch Mobbing bestimmt. Aber dass ein Mädchen dann stirbt und dann passiert plötzlich was so. Das finde ich. Ja, ja, ja, auf der anderen Seite möchte ich sagen, eine 11-Jährige. Yes, nee, ja. Weißt du, wie sehr, also das macht mich wirklich traurig, weil der Suizid, klar, ist bei Männern höher und so, aber ich denke mal, mit 11 nehmen sich die wenigsten Leute das Leben, egal ob Männlein oder Weiblein. Und wenn man so verzweifelt ist mit 11 Jahren, weil einem auch nicht geholfen worden ist von der Schule, was die Hintergründe sehen ja wohl ein bisschen so aus, dass die Schule halt immer gesagt hat, ja, wir machen, ja, wir sehen, wir tun, aber es ist nie was passiert. Ja. Und dass, wenn dann jetzt schon wieder nach Regeln im Internet geschrien wird, frage ich mich halt auch so. Das Mädchen war ja nicht auf ja, das lese ich jetzt hier auch nicht raus. Das war in der Schule. Das lese ich jetzt hier auch nicht raus mit dem Internet. Aber auf jeden Fall Mobbing und die Respektcoaches von Frau Giffey sollen eingreifen. Außerdem hatte ich jetzt hier auch noch nicht draus gelesen, wer da jetzt irgendwie verantwortlich sein soll oder so, weil ich würde mal ziemlich stark darauf tippen, dass es wahrscheinlich Frauen sein werden, also irgendwelche Mädchen. Sie kennt. Ja, ja. Die Art und Weise, wie alle Berichte zu dem Thema geschrieben sind, sind sowieso sehr, sehr dürftig. Klar, es geht um Kinder, man will die schützen, aber es geht halt auch um Berlin und da hat man schon im Hinterkopf auch halt immer die Zustände an Berliner Schulen. Berlin selbst als Faktor. Aber ja. Weißt du, so der größte, noch eine weitere Eigenschaft, die da vielleicht eine Rolle spielt, und zwar keine so geringe, ist der Haushalt, so zu Hause, weißt du, so aus welchen Umständen kommt denn die Person, weißt du, so normalerweise ist es nicht so, dass du mit 11 Jahren in die Schule gehst und dich dann umbringst, so das ist nicht typisch und auch nicht wegen Mobbing, okay, da müssten schon mehrere Faktoren aufeinandertreffen, so vielleicht hat das Mädchen irgendwie andere Gründe gehabt, warum sie es gemacht hat. Weißt du, da einen Grund ranzuziehen und zu sagen, ja, weil sie zu derselben Zeit auch irgendwie gemobbt wurde, hat sie sich deswegen umgebracht. Das ist halt irgendwo... Aber das sind jetzt wieder Spekulationen halt. Da kannst du nicht, die werden nicht den Abschiedsbrief, wenn es einen gibt, veröffentlichen oder so. Ja, das weiß ich ja, das weiß ich. Das will ich auch nicht meinen. Ich meine einfach nur, dass es irgendwo auch dann eine... Korrelationsfeststellung ist, weißt du, so Korrelation heißt Kausalität. Immer mehrere Faktoren zusammenkommen, das ist ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt und ich glaube auch, dass ja, klar, es ist eben ungeklärt, inwieweit andere Faktoren eine Rolle spielen, ne? Also, Mobbing ist sicher auch ein belastender Faktor, ja, klar. Was ist das? Was ist das? Journal of Medical Ethics, featured article, after birth abortion, why should the baby live? Ja, das ist ein Artikel vom medizinischen ethischen Ethics Journal in Amerika, also halt so ein hoch angesehenes, wo sich halt auch viele Leute darauf beziehen. Und das ist im Endeffekt ein Artikel, hier geht es um zwei Dinge. Einerseits geht es darum, die ganze Thematik mit behinderten Babys, wenn sie geboren werden, wie es aussieht, wenn die nicht überlebensfähig sind, wenn sie halt wirklich so geschädigt sind, dass sie auch, nachdem sie geboren werden, halt getötet werden müssen, weil sie kein Herz haben oder weil halt irgendwas anderes war, was vorher nicht festgestellt werden konnte, auf der einen Seite. Allerdings hat die ganze Sache auch noch eine ganz andere Dimension, ist, dass argumentiert wird, dass, wenn das möglich ist, ist es auch möglich, das auszuweiten quasi. Ja. Und was auch möglich ist, wenn es möglich ist, im ersten Trimester der Schwangerschaft die Kinder abzutreiben, nicht aus medizinischen Gründen, sondern aus ethischen Gründen oder aus sozialen Gründen oder aus finanziellen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer, allein Willensbekundungen, gibt es an sich auch medizinisch diese, ja, also kann man quasi auch rechtfertigen, dass das auch für neugeborene Babys gilt. Euthanasie! So, ja, also es gibt ja eine Diskussion, einerseits haben wir ja hier das schon bei den Grünen gehabt, da haben wir ja eine sehr ekelhafte Ansprache vorgestellt. Nee, du meinst die Jusos, glaube ich. War das die Jusos? Ja, stimmt, das waren die Jusos. Ach Gott, meine Güte. Sorry, da habe ich den Grünen jetzt mal Unrecht getan, obwohl die sind... Gleicher Verein. Ja, aber in Amerika gibt es ja in New York jetzt ein Gesetz, was nicht so weit geht, aber in diese Richtung geht. In Virginia wird jetzt so ein Gesetz gemacht, da gibt es auch so einen Gouverneur, der ist ein bisschen in die Schusslinie geraten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber der Punkt ist dir, der berufen sich alle im Endeffekt mehr oder weniger in irgendeiner Art und Weise auf diese ethische Rechtfertigung hier. Wenn man sich den letzten Absatz anguckt, da ist es auch ganz klar, wie ich es halt vorhin gesagt habe, ja, so Sachen wie die Kosten für die Eltern, soziale Kosten, psychologische Kosten, wirtschaftliche Kosten, wenn das gute Gründe sind, um das Baby früh abzutreiben, ist das ja quasi der moralische Status und der juristische Status einer potenziellen zukünftigen Person wäre gleich. Und deswegen könnte man auch, ich zitiere jetzt einfach mal, which would also justify the killing of the potential person when it is at the stage of a newborn. Also nachdem es geboren wurde. Ich meine, damit könnte man auch bei der nächsten Hungersnot mit der Logik sagen, okay, wir carpetbomben das ganze Gebiet, weil die Leute verhungern eh. Und so dauert es nicht so lang. Einerseits geht es wirklich um genetische Defekte, Krankheiten und wirklich so schlimme Sachen wie kein Gehirn. Gehirn funktioniert nicht, halt wirklich nicht überlebensfähig. Aber explizit mit dieser zweiten Variante, obwohl das so ist, das wird wirklich explizit so gesagt, obwohl das so ist, gilt es auch explizit für perfekte, überlebensfähige Kinder, die gesund sind, whatsoever. Bis zu ein paar Tage nach der Geburt. Eindeutig steht das hier so. Ist so eine Wochenbettneurose oder so bei Frauen gerne mal. Und das ist einfach wirklich sehr bedenklich, weil das einfach auch in wissenschaftlichen Kreisen in Amerika nicht wirklich großartig thematisiert wird. Und wie gesagt, viele Politiker in Amerika berufen sich da drauf und es ist schon krass. Ja, es ist halt krass. Absolut. Mehr will ich dazu nie sagen. Ja, mehr geht ja auch nicht, weil müssen wir mal gucken, was das denn immer wird. Das hier ist noch ein Nachtrag zu der Sternchengeschichte, für die wir letzte Woche hatten, was ja jeder so ziemlich mitbekommen hat, auch vor unserem Stream schon. Dass es in Hannover dieses riesen Ding da gab mit dieser kleinen Broschüre, mit den komischen Formulierungsvorschlägen, beziehungsweise ob das alles nur so Vorschläge sind, da gibt es jetzt halt unterschiedliche Ansichten zu. Zum Beispiel in der Verwaltung, weil im Prinzip ja unter diesem ganzen Wisch der Name vom Oberbürgermeister stand. Und da gibt es dann halt diverse Leute, die jetzt der Ansicht sind, deswegen ist das jetzt quasi eine Dienstanweisung des obersten Dienstherrn von der Stadtverwaltung. Und deswegen müssen sich halt die Leute dann auch wirklich daran halten, zumindest innerhalb von der Stadtverwaltung. Und dieser freundliche Herr hier, der mir natürlich auch persönlich bekannt ist, das ist hier der Patrick Döring von der FDP in Hannover. Der ein oder andere mag ihn vielleicht noch kennen aus seiner alten Rolle als Generalsekretär der FDP, die er ja auch inne hatte. Und er war auch mal Bundestagsabgeordneter. Jetzt ist er halt Ratsherr im Rat der Stadt Hannover. Und der sagt halt eben, ja, die Leute sollen das einfach ignorieren und sich quasi danach nicht richten und fertig. Und was vor allen Dingen fasziniert daran war dieser Facebook-Thread zu diesem Artikel hier von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wo dann also auf jeden Fall so einige Sachen gesagt worden sind, wo ich jetzt nicht weiß, ob die ernst gemeint waren, aber wenn sie ernst gemeint waren, dann würde ich sie auf jeden Fall unter Netz.dg einsortieren. Also es wurde dann hier irgendwie Ja, also das Freundlichste war noch so, dass man gemeint hat, der Herr Döring müsste jetzt vom Verfassungsschutz jetzt beobachtet werden, weil er ja quasi die Leute dazu anstiftet, irgendwelchen Dienstanweisungen da nicht zu entsprechen und so. Und ja, dazu habe ich mir dann nur so gedacht, ja, du wärst auf jeden Fall ein Widerstand gewesen, Typ, der das geschrieben hat, weil, also, wenn ich mir solche Logiken von wegen so, ja, ist doch jetzt ein Befehl, muss ich jetzt ausführen, hier irgendwie habe, dann, ja, Wurstmahlzeit. Aber das ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob das halt nur Spaß war, was die Leute da geschrieben haben, um sich lustig zu machen, oder ob das wirklich ernst gemeint war. Und wenn es wirklich ernst gemeint war, mache ich mir ernsthaft Sorgen über die Stadt Hannover. Also, ja. Ja, die Neigung zum Sarkasmus bei dem Thema hat auf jeden Fall zugenommen, jo. Ist mir auch schon aufgefallen. Ja gut, ich meine, ich mache ja auch meine Witze, ne? Ich habe die Woche jetzt bei Twitter geschrieben, wer von euch ohne Gender ist, der werfe den ersten Stern. Und ja, also ich meine, man weiß es halt immer nicht so genau, ne? Und gerade diese Vergleich mit autoritären Systemen haben wir ja letzte Woche ja auch gezogen im Zusammenhang mit dieser ganzen Sternchengeschichte. Und ob die Leute das jetzt einfach nur schreiben, weil sie halt eben damit aufzeigen wollen, ne, wie weitgehend das halt alles ist, also wie man das halt weiterspinnen kann, ne? Oder ob die das jetzt wirklich so meinen, dass man irgendwie gegen Leute vorgehen soll, die jetzt irgendwie sagen, diese Sprache brauchen wir nicht. Also ja, aber naja, das gibt's auf jeden Fall keinen medialen Shitstorm, weil ist ja nur der dicke, reiche Herr Döring, beziehungsweise wohlgenährte Vorstands ehemaliger, ich glaube, der war irgendwie im Aufsichtsrat von der Bahn und lauter so Sachen. Also der hat auf jeden Fall keine finanziellen Schwierigkeiten in seinem Leben mehr, denke ich. Der hat bestimmt ein gutes Polster. Und über so jemanden, den kann man wahrscheinlich beleidigen oder so, scheint so zu sein. Also ich habe da auf jeden Fall den medialen Shitstorm irgendwie verpasst, aber gut. Das hier ist eine Zusendung vom Seb Run. Den kann man gar nicht genug loben, weil das ist nämlich der Mann, der sich immer die Arbeit macht, unter unseren Streams die Kapitelmarken anzufertigen und die Links. Ehrenmann. Ja. Bester Mann. Und das ist ein Artikel, den wir jetzt nicht im Ganzen lesen werden, weil der ist über 20 Seiten lang. Aber ich finde den sehr interessant. Ich habe ihn gelesen. Es ist mal eine wirklich so ein Zusammentragen aller Dinge, die es zum sprachlichen Gendern irgendwie, die wichtig sind. Ist von einer ehemaligen Leiterin der Abteilung Grammatik am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Ja. Ich empfehle sehr, das Ganze zu lesen. Also es geht zum Beispiel los, dass sie fragt, ob halt, Moment mal, jetzt muss ich kurz Meta gehen. Irgendwer echot hier ganz schrecklich und hat immer so einen leichten roboterigen Unterton drunter. OPEX, Stapel, macht mal eure Dinger zu. Okay. Zum Beispiel sagt die Autorin hier, wenn wir von Wählern und Wählerinnen sprechen, bezieht sich Wähler nur auf die männlichen Personen. Wenn wir dagegen nur von Wählern sprechen, kann das Geschlechtsmerkmal aufgehoben sein. Eine aufhebbare Inklusion gilt auch für den Begriff Tag, der volle 24 Stunden, aber auch in der Opposition zur Nacht nur die Hälfte meinen kann. Und auch die Briten wissen natürlich, dass England ein Teil von Europa ist. Dennoch meinen sie mit Europa, wenn sie an sich selbst zuerst denken und von England und Europa sprechen, nur Kontinentaleuropa. Also so geht ganz grundsätzlich los, dann über die sprachhistorische Entwicklung, so ein bisschen wie die weiblichen Formen entstanden sind, dass es halt Formen wie Königin gab, bevor es Formen wie Wählerin gab. Ist ja irgendwie auch relativ klar. Und da wird halt auch betrachtet, wie sich diese Blöcke gegenüberstehen. Und die gute Frau Professorin sagt auch, wie wichtig ist das wirklich, diese Frage zu lösen. Das sowohl von der Seite, die dafür ist, als auch von der Seite, die vehement dagegen ist, also sowas wie wir. Wie wichtig ist das wirklich im gesellschaftlichen Kontext? Finde ich einen sehr interessanten Artikel. Lege ich jedem ans Herz, der ein bisschen fundierter auch, also ist schon ein wissenschaftlicher Artikel, der ein bisschen fundierter in das Thema sprachliches Gendern einsteigen will und auch ist sicher nicht schlecht. Da sind sicher einige Brocken drin, die man in der Diskussion mit jemandem, der das Gendern verteidigt, sehr gut benutzen kann, um zu sagen, nee, Moment mal, so und so sieht das historisch aus. Tja, und also, dadurch, dass es jetzt ja in den Amtsgebrauch eingeführt wird, für manche Behörden, auf städtischer Ebene zumindest, ist es ja so, dass die sich an diese Sprachregelung ändern müssen. Und da gibt es ja sowas wie eine Rechtschreiberegelung. Und es gibt auch einen Rat der deutschen Rechtschreibung, und da habe ich auch was Interessantes zu gefunden. Der Rat der deutschen Rechtschreibung sagt, einen Moment, der Rat erachtet es als wünschenswert, beim Verfassen von Texten zusätzlich stilistisch-gestalterische Gesichtspunkte einzubeziehen. So beispielsweise durch Variation alternativer Umsetzung geschlechtergerechter Schreibung, etwa Vermeidung mehrfacher Doppelnennungen. Dabei liegt es im Ermessen der Schreibenden gemäß der gewählten Textsorte und dem eigenen Stilempfinden, eine Kombination verschiedener stilistischer und grammatikalischer syntaktischer Strategien anzuwenden. Und im Endeffekt, ja, der Asterix wird nicht benötigt. Die derzeitige Rechtschreibung ist ausreichend. Also zum Glück müssen wir nicht damit befürchten, dass das bald an den Schulen gelehrt wird, obwohl, wer weiß, das ist ja auch wieder Ländersache. Beim Teutates, der Asterix ist nicht unnötig. Was du meinst, ist der Asterisk. Bitte unterschreiben. Ja, ja, ja. Ich dachte halt schon, wir hätten ja bald nicht mehr die neue Rechtschreibung, sondern die gute Rechtschreibung. Aber das bleibt uns zumindest bis auf weiteres erspart. Ja, gibt es noch gute Rechtschreibung gesetzt von Franziska zum Abschied irgendwann. No. Ja, ich finde vor allem diese Überschrift, die demokratische Pflicht und das Sprachsystem. Schon ziemlich heftig irgendwie. Das ist eine demokratische Schrift, diese Pflicht, diese Sprache zu benutzen. Nee. Das ist eine Fehlinterpretation, Chris. Sie sagt irgendwo ganz klar, dass es eben nicht... sie sagt zum Beispiel striktes Gendern ohne Berücksichtigung von referenziellen Modus, aber auch von Kommunikationsgelegenheit und Interaktionsgattung ist wenig sinnvoll. Und sie sagt doch genau das, ich muss es nur gerade finden. Du hast vorhin gesagt, dass sie gesagt hat, dass sie schreiben würde, dass man sich einigen soll, irgendwie als Gesellschaft sozusagen. Dass Gendern keine Pflicht wird, ist eine demokratische Selbstverständlichkeit. Also, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die ist schon. Ah, ja, okay. Also, die demokratische Pflicht besteht darin, das nicht einfach von oben zu diktieren und dann zu sagen, es hat euch jetzt allen zu gefallen, ja. Wie gesagt, lies den Artikel, Chris. Also es ist wirklich auch, denke auch für dich noch ein paar Informationen drin. Halt rein Sprachwissenschaft. Leite ich gleich noch an den Patrick weiter. Ja, und nochmal, der Rechtschreiberat sagt, nicht nur die Geschlechter männlich und weiblich, sondern zum größten Teil auch andere Geschlechter, Geschlechtsformen werden angemessen durch die geschriebene aktuelle Sprache. Es gibt keine anderen Geschlechter als männlich und weiblich. Ja, aber selbst wenn es welche gäbe, die Rechtschreibung umschließt sie. Und der Rechtschreiberat meint auch, dass eine männliche Abkürzungsform nicht irgendwie angreifbar wäre, sondern dass das auch weiterhin grammatikalisch und rechtschreibermäßig korrekt wäre. Naja, ist ja nur der Rat der Rechtschreibung. Danke nochmal für die Einsendung, Semper. Kommen wir nun zu einem Punkt, bei dem ich immer das Gefühl hatte, dass Swisser, wenn ich mir die SJWs angucke, die haben ja ihre Ideologie und ihre Talking Points und tralala und wie sie denn so aufgebaut sind mit ihren Ideen. Und was ich immer so empfunden habe, ist, dass das Stereotype Threat, der in gewissen, unter gewissen Bedingungen schon durchaus einen Effekt haben könnte. Und ich war mir aber nie so ganz sicher, wie das dann wissenschaftlich am Ende aussieht, ob das dann wirklich der Fall ist, dass das Stereotype Threat dass der Fall eintritt oder nicht. Stereotype Threat wäre, alle Schwaben sehen arm aus und dann bist du schlechter im Geld machen bei irgendeiner Aufgabe, weil du das Stereotyp im Kopf hast. Und da habe ich mal eine relativ große Studie gelesen, wo man in der Schule interveniert hat, wo durch Selbstaffirmation, also ich bin fähig, ich bin nicht arm, als Schüler dazu gebracht worden sind, bessere Noten zu schreiben. Und aber in der Kontrollgruppe, von der Gruppe, die nicht dem Stereotype Selbstred unterlag, dass es dort keinen Einfluss hatte. Also das ist sozusagen, wenn du ein negatives Bild von deiner eigenen Gruppe im Kopf hast, dass du mit Affirmationen das ja kombattieren kannst, dass du nicht durch Stereotype eine schlechtere Leistung bringst. Und jetzt haben sie hier eine Studie gemacht an einer Schule mit 1000 Teilnehmern, wo sie genau diesen einen Punkt, wo ich bei den SJWs immer dachte, da haben sie vielleicht schon nicht so Unrecht mit dem, was sie da verzapfen. Das könnte schon sein, oder zumindest kenne ich Literatur, die in die Richtung deutet. Und genau den Punkt hat jetzt diese Studie gemacht, weil sie keinen wissenschaftlich signifikanten Effekt gefunden haben. Und das ist die größte Studie in der Richtung, die man bisher gemacht hat. Und ja, sozusagen den Punkt, den ich bei den SJWs als größten gesehen habe, der ist kaputt gegangen. Also den Punkt, dass man, also der Punkt, dass man halt Leute irgendwie so motivieren sollen, aufpushen soll, damit sie sich nicht stark reden oder so, aber du kannst ihnen nicht immer einreden, dass sie nicht können. Okay, ja. Also ja. Grenzen, denke ich mal, schon richtig. Okay, ja, dass es da Grenzen gibt, ja, okay, klar, ja, okay. Hm? Das habe ich auch schon mal beurteilt, das Ding, ne, oder so ein ähnliches, habe ich auch gedacht, irgendwie, ja, also, mit dem. Na, Black Man. Egal, ja, nächstes Thema, nächstes. Ja, wir haben ja alle mit Trauer oder Freude, je nachdem, gehört, dass Ben Affleck im nächsten Film nicht mehr Batman spielen wird. Und natürlich kommen sofort die ersten Leute aus den Hecken und sagen, wow, ich habe hier ganz tolle Ideen, warum der schwarz sein sollte. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da dran gehen soll. Also natürlich, ich habe auch eine gute Idee. Also ich meine, das kommt sicherlich gut mit dem Kostüm, dann sind wir in der Dunkelheit schlechter zu sehen. Also das ist auch eine gute Idee. Moment, Schwarze, Amerika, der Film wäre 10 Minuten lang. Der würde einfach erschossen werden vom Polizisten. Also Ben. Aber halt, wenn man halt so die Artikel liest, the character's blackness would inform all aspects of his character, from the murder of his parents to the rejection of his personal legacy to his contentious relationship with the police. Also, das ist natürlich alles, ich krieg Kopfweh. Seine Eltern sollen natürlich möglichst von einem bösen Cop erschossen werden, weiß, ist ja klar. Und so weiter und so fort. Moment, es wäre eigentlich statistisch realistischer, wenn seine Eltern von einer gegnerischen Gang erschossen werden würden, von Verbrechern. Nee, eigentlich wäre realistisch, dass er eine alleinerziehende Mutter hat, aber der Pinguin als Corrupt Steward of Old White Money Gotham. Also da wird ein Verbrecher umgedeutet zu einem Vertreter der bösen weißen Oberklasse. Also es ist überhaupt nicht mehr Batman. Es ist eine andere Geschichte von einem schwarzen Superheld, dessen alleinstehende Mutter von einem brutalen Cop getötet wird und der dann Vigilante wird und sein Vermögen aufgibt. Und es ist nicht Batman. Man fällt es endlich auf. Dass ich geklaut habe. Ich glaube, dass ich dann. Das ist Scheißdreck. Und macht es wegen mir, aber jammert nicht, wenn die Leute halt irgendwann einfach auf eure Filme, auf euren ganzen Scheiß einen großen Haufen machen und einfach nicht mehr kommen. Hey, kriegen wir dann auch irgendwie einen Black Panther Remake, aber mit weißen Leuten? Black Panther läuft jetzt umsonst in amerikanischen Kinos als Teil des Black History Month. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist aber schon irgendwo rassistisch, oder? Nö, überhaupt nicht. Ein Jahr alter Film ist Teil der Black History oder was? Oder ist Wakanda Teil der Black History? Klar, Wakanda ist Teil der Black History jetzt. Hast du denn das noch nicht gesehen? Das ist jetzt die alte Geschichte, schwarze Geschichte wurde ins Memory Hole geschmissen und jetzt ist Wakanda. Uganda Knuckles ist mehr schwarze Geschichte, okay? Wakanda Knuckles? Ja, aber damit alles besser wird, arbeitet auch YouTube hart daran, alles besser zu machen. Es geht darum, dass sie Stress damit haben, dass Videos von vielen Leuten runtergevotet werden in manchen Fällen. Das ist natürlich ein organisierter rechter Mob, der sowas macht. Das wissen die auch. Das sind nicht Konsumenten, die angepisst sind von Blizzard oder EA oder irgend sowas im Videospielbereich. Oder die Downvotes passieren immer irgendwie organisiert. So. Und deswegen überlegen die jetzt, was man machen könnte. Also die härteste Option, die sie haben, ist, den Dislike-Button komplett zu entfernen. Womit YouTube ja dann auch irgendwie... Also, nachdem ihr Rewind das am meisten disliked Video auf YouTube ever ist, in verdammt kurzer Zeit sitzen sie jetzt da in ihrem Stübchen, wo sie die Firma bürokratisch verwalten und sagen, ah, den Button, den müssen wir jetzt loswerden. Das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, ihr wart mal ein junges Unternehmen, junge, dynamisch, gutes Teamwork, und dann verliert ihr immer mehr und mehr Kontakt zu der Base, zu der Userbase, zu der Creatorbase von eurer Firma. Und das ist so der Punkt, wo man euren Niedergang von weit weg, wo man sagen wird, genau an der Stelle hat sich die Welle gebrochen, wo es dann nur noch bergab geht. Das ist meine Voraussage, wenn sie das wirklich machen. Weil Rewind war komplett entfernt von den Benutzern, nur noch Kooperatismus, und hier haben sie jetzt, machen sie das nächste, wo sie dann Kontakt verlieren zu den Benutzern. So. Tja, und in dem Jahresrückblicksvideo von den berühmtesten und bekanntesten YouTubern und YouTube-Trends haben die natürlich den größten YouTuber überhaupt nicht erwähnt. Das sei mal nebenbei gesagt. Allerdings gibt es noch ein paar andere Vorstufen, bevor die den Knopf wegpacken. Die wollte ich doch noch mal kurz nennen, nur ganz schnell. Und zwar überlegen die, also erstmal empfehlen die Leuten, die da mit einem Problem haben, einfach Up- und Downvotes einfach auszumachen. Das kann man ja in YouTube-Kanälen, aber das hat natürlich den Nachteil, dass sie auch keine Daumen nach oben bekommen. Eine andere Option ist die sogenannte Granularität, wie sie es nennen. Das heißt, wenn du einen Daumen nach unten machst, dann musst du einen von mehreren Gründen anklicken. Warum? Warum dislikest du das Video? Ja, also da ist es quasi, das hatten wir ja vorhin auch, da wird quasi eine Hürde aufgebaut. Nur in diesem Fall wirklich, du sollst dich dafür rechtfertigen, dass du einen Daumen nach unten gibst. Ja, wie viele Leute werden dann nicht irgendwie weiterklicken? Ne? Da weiß man schon, was dahinter steht. Da hat natürlich wieder den Nachteil, macht man es dann beim Upvoten auch. Das wollen sie natürlich wieder nicht. Und eine andere Sache, eine kreative Variante war, dass sie den Daumen abschaffen und durch ein Sternesystem ersetzen. Aber da haben sie dann doch ganz schnell gemerkt, dass das nicht gut war. Ja, das gab es doch schon mal. Variante, die letzte, das gab es doch schon mal mit den Sternen. Das, in der Anfangszeit von YouTube gab es die 5 Sterne, die man keiner gegeben hat. Das war ja auch so ein Meme. 5 Stars, please. Ja, und also die haben sich nochmal mit Steam, glaube ich, auseinandergesetzt. Ja, mit ein paar Leute haben die da ins Haus geholt, um sich beraten zu lassen. Und da haben sie gemerkt, das ist keine gute Idee. Und eine Variante, die gerade liebäugeln, ist, dass man erst einen Daumen nach unten geben kann, wenn man mindestens 25% eines Videos geguckt hat. Das wiederum finde ich gar keine schlechte Idee. Also, dass man wissen sollte, was man runtervotet, finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ja, also Shades of Grey. Finde ich vor allen Dingen gut, weil da müssen sich die ganzen Leute, die uns nicht mögen, bei 25% von unseren 4-Stunden-Streams angucken. Ja, nix mehr für die Weltraumaffen. Ja, hier geht es um den Don, der ist in den Medienpreis-Jury berufen worden. Und das hat vielen Leuten nicht gefallen. Ja, und vor allen Dingen üblichen Bekannten hat das nicht gefallen, die hier zitiert werden in diesem Artikel. Also zum einen hat es der Dame, die Mitgründerin von BuzzFeed Deutschland und jetzt irgendwie ARD Social Media Chefin oder sowas, ARD und Tagesschau.de Chefredakteurin oder so. Der hat es nicht gefallen, und auch nicht gefallen hat es hier dem einem von diesen Experten, die auch in der Löschdicht-Doku aufgetreten sind. Seemann hieß er, glaube ich. Hat es auch nicht gefallen. Also es waren schon auf jeden Fall so ein paar Leute dabei, die entweder sich mit dem Don Alfonso schon mal angelegt haben oder entsprechend halt eben sich für Experten für rechte Gesinnungen irgendwie halten. So wie der Herr Seemann. Ja, und ganz besonders toll fand ich diesen Tweet hier von Jan Böhmermann zu dem Thema. Das stimmt optimistisch. Wenn durchgeknallte Salonrassisten, ne, das ist der Don, und instabile Borderline-Kolumnisten beruflich und intellektuell oft genug an sich selbst scheitern dürfen, sie zum Trost irgendwann für den Deutschen Bundestag Medienpreise verleihen. Ja. Also der Herr Böhmermann ist echt irgendwie jetzt mittlerweile, ja, immer wenn irgendwelche Leute so eine Verleumdungskampagne starten, ist er mitten mit dabei. Also Wenn ich, find ich krass. Also, dass man wenn einfach ich so was. irgendwie beigehen kann. Ich meine, das ist ja auch keine Satire, wenn ich irgendjemanden Salonrassist nenne. Eben, das wollte ich auch gerade sagen. Also, wenn du solche Sachen auspackst, das ist ja schon nah an der Beleidigung im Endeffekt. Ich meine, der Don wird ihn dafür nicht verklagen, ist ja auch Blödsinn. Aber das ist die Verrohung. Und das ist die geduldete Verrohung, weil er wird nicht dafür sanktioniert. Er wird nicht dafür gemaßregelt. Kriegt wahrscheinlich Kritik von Leuten, die er geblockt hat. Ja, meistens ist Was das dann ist auch auch. vor allen Dingen Verleumdung und keine Verrohung. Also im ersten Sinne auf jeden Fall. Weil wenn ich irgendwie behaupte, jemand wäre ein Rassist oder würde das irgendwie salonfähig machen, Rassismus oder so, dann möchte ich mal wissen, was sie damit meinen. Also das Einzige, was ich irgendwie gehört hatte, waren irgendwelche Sachen mit Gaudi-Migration, hatte irgendwer geschrieben, was der Don mal geschrieben hat, Gaudi-Migration, weiß man auch nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt gemeint war. Zumindest wurde das aus den Tweets dann nicht ersichtlich und auch sonst, ich finde diesen Begriff Gaudi-Migration jetzt auch nicht schlimm. Also, irgendwas da, ich meine, das passt vielleicht sogar ganz gut hier auf jeden Fall auf diese Bahnhofsschreier, wie andere Leute, die dann irgendwie da, oder Bahnhofklatscher, wie andere, die dann irgendwie bezeichnet haben oder so, finde ich Gaudi-Migration noch wesentlich freundlicher. Ja, aber weißt du, das Ding mit Jan Böhmermann ist ja auch, der hat ja sein Reconquista-Internet-Ding und das ist dann so irgendwie nett und freundlich, ja, so mit dem Motto, dass man da den Leuten, die da ideologisch nicht ins Muster passen, dass man denen so freundlich entgegentritt und halt irgendwie so mit Tatsachen, aber das ist echt einfach Polemik. Es ist echt nicht gut. Ja gut, aber vorher hat er noch irgendwie gemeint, man müsste die Leute groß rausbringen oder so, ne? Und das war dann irgendwie ein halbes Jahr später, lese ich dann irgendwie in sämtlichen öffentlich-rechtlichen Medien, das sei eine rechte Strategie, wenn man die Adressen von irgendwem veröffentlicht oder so. Ja, klar. Also, Jan Böhmermann, Alter. Ja, aber du musst auch immer im Narrativ darauf achten, wer die Guten sind, Chris. Ja, das stimmt Also, natürlich. weißt du, wenn es die anderen machen, dann ist es Courage zeigen und sich zivil engagieren und bei den anderen ist es Hassverbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, hier haben wir einen Artikel von einem amerikanischen Sportjournalisten und Marketingmenschen, der im Endeffekt auch über das Geschäftsmodell der Medienindustrie redet. Da rede ich ja immer ganz gerne drüber, weil mit Werbung lässt sich kaum mehr Geld verdienen. Die meisten gehen jetzt auf ein Paywall- oder Subscription-Modell. Ja, Patreon ist ja im Endeffekt auch mehr oder weniger eine Art Subscription-Modell, wenn man sich es genau überlegt. Und der Herr, der prophezeit hier, dass das einfach nicht funktionieren will langfristig, aus mehreren Gründen, um es kurz zu sagen, weil die Leute einfach neben Netflix und anderen Diensten dann zu viele Abos haben, bei Einzelpersonen den Überblick verlieren und da irgendwann keine Lust mehr drauf haben. Und dass es kein Geschäftsmodell für Massenmedien ist, die kein Alleinstellungsmerkmal haben. Ein Alleinstellungsmerkmal wäre sowas wie auf dem Fernsehmarkt betrachtet HBO, weil HBO einer der wenigen Sender war, wo halt Leute fluchen durften oder sexistische, anzügliche Sachen irgendwie gezeigt werden durften. Und im allgemeinen Fernsehen nicht. Also Nachrichtenmagazine im Sinne von Zeitungen haben ein Problem. Allerdings Magazinformate, bei denen ist das was anderes. Die haben ja auch schon mehr Erfahrung mit Abonnementensystemen. Ja, deswegen. Ja, das Geschäftsmodell, die großen Nachrichtenseiten haben auch ausprobiert, diese Subscription-Modelle, die Paywall-Modelle, und die kriegen einfach nicht genug Geld dafür, um ja langfristig tragfähig den Inhalt zu bieten, der diese Beiträge dann auch rechtfertigt, im Gegensatz zu den Nachrichten, die man allgemein halt auch kostenlos bekommt. Ja. Also quasi alles, was früher in einem Magazin war, wird hinter einer Paywall sein, wird sehr spartenorientiert sein und wird überleben können und alles andere wird kostenlos sein, weil jeder ja die allgemeinen Nachrichten berichten kann. Wir können das hier ja auch machen. Juhu! Eine ja. Grafik, die das Zeitungssterben von seiner schönsten Seite zeigt. Da habt ihr's. Ist die Grafik nicht schön? Warte, 2008, okay, gab es 71.000 Newspapers, die veröffentlicht, also Newspaper Publishers, ne, so, ja, Zeitungsverleger, ne? So, 71.000, 2008. Verleger? Ja, also Publisher. Nee, da steht unten, wer da beinhaltet ist. Employees, nicht Publisher. Analysten, Reporter, Korrespondenten, Editors, Fotografen, Television, Video, Motion Picture, Camera Operators and Editors. Ach so, ja, ja, okay. Genau, ja. Ja, das ist halt in der Legende einfach, dass Newspapers Publishers, das habe ich zuerst gelesen. Ja, aber auf jeden Fall ist das irgendwie exponentiell so in der Kurve halt nach unten gegangen. Das ist ziemlich traurig, so. Television Broadcasting hat sich recht gehalten. Digital Native ist aufgestiegen um ein paar Tausende und Radio Broadcasting ist ein bisschen abgeflacht. Genauso wie Cable Television eigentlich. Aber Cable Television ist eigentlich wirklich im Blech geblieben. Das Krasse ist wirklich das Newspaper Publishers Ding. Ja. Ich find's gut. Das tut der Presse gut. Learn to code einfach. Learn to code. Bisschen Umstrukturierung, so. Das ist ja systematisch, weißt du, das ist strukturell. A bold proposal for fighting censorship. Increase the collateral damage. Okay, worum geht's hier? Das ist interessant. Ja, das fand ich ganz interessant. Das ist eine, ja, das ist quasi eine kleine Propaganda-Anleitung von den freundlichen Leuten vom Council of Foreign Relationships. Und zwar wird hier im Endeffekt am Beispiel China einfach mal eine Propagandastrategie dargestellt, die man natürlich für Aktivismus und andere gute Dinge benutzen kann. Zwinker, zwinker. Zunächst wird hier dargestellt, wie China mit Zensur, also mit Zensur umgeht, wenn es um irgendwelche umtrieblerischen Sachen in deren Augen geht. Beispielsweise gab es mal eine Zeit lang, wurde der Buchstabe N und überall, wo der Buchstabe N halt online gepostet wird, es geht um Online-Posts, auch im öffentlichen Leben, aber hauptsächlich Online-Sachen, das wurde zensiert, weil man halt gewitzelt hat, dass der Xi Jinping die Ente Amtszeit hat, die aus der Mathematik, ne, 1, 2, 3, N, ne, so, ja, und deswegen wurde, wenn man N einfach nur als Buchstabe irgendwo geschrieben hat, wurde das halt gelöscht durch die chinesische schöne Firewall. Und das war schon eine sehr krasse Aktion an sich, weil es schon sehr viele Posts betroffen hat, und hier wird halt im Endeffekt, um es kurz zu sagen, vorgeschlagen, dass man die Strategie nutzt, Begriffe zu besetzen oder umzudeuten, die nicht so einfach gelöscht werden können, weil es sonst Collateral Damage geben könnte, also anderweitigen Schaden. Beispielsweise Firmennamen oder irgendwelche Slogans von irgendwelchen Unternehmen. Ja, wenn, er nimmt das Beispiel von Brasilien, wo eine politische Bewegung sich um den Werbespot von Johnny Walker quasi geschart hat. Der hieß The Giant Has Awoken. Ja, und dann war es halt eine revolutionäre Bewegung in der Bevölkerung und die haben das dann übernommen und für ihre Aktivistentätigkeit genutzt und haben dadurch halt auch Zensur in Brasilien umgangen, weil wie in China, wenn da halt Sachen zensiert werden, die Firmennamen beinhalten, dann werden halt auch Sachen zensiert, die und mit denen Unternehmen Geld verdienen und dann beschweren die sich darüber. Ein anderes Beispiel wäre, wenn man irgendwelche Sachen benutzt, um die Firewall zu umgehen, beispielsweise was auf einem Amazon-Server frontet, also da eine Weiterleitung macht, dann und China das blocken würde, dann müssten die quasi alle Amazon AWS-Server blocken. Und da würden einfach sehr viele Sachen nicht mehr funktionieren, die auch in China genutzt werden. Und das würde einfach Kosten verursachen und deswegen wird es nicht gemacht, sondern toleriert. Und wie gesagt, die Propagandastrategie oder die Empfehlung für Leute in solchen Ländern, zwinker, zwinker, ja, ist, dass man halt taking brands or advertising slogans as vehicle for political movement may encounter another challenge. A person-to-person basis. Also das war noch was anderes, ja. Also es funktioniert sehr viel mit Mundpropaganda, weil man die Umdeutung, die Leute müssen ja erstmal wissen, dass der Slogan das bedeutet, was er bedeutet. Ja, beispielsweise, Menschen können move things together zum Beispiel. Ja, das kann ja so interpretiert werden, ja, gründet eine Bewegung. Ja, die Leute müssen es so wissen. Ja. Ja, also wenn man jetzt noch eine Punk-Band-Gründung vor sich hat, dann am besten chinesische Regierung nennen oder so, damit sie es nicht blocken können. Ja, also hier werden ein paar Firmen vorgeschlagen, beispielsweise Lenovo. Ja, weil das steht schon für, wofür steht es nochmal? Ich muss gerade gucken. Ja, Associate, also für Zusammenkunft. Oder Huawei, das erste Symbol steht für China und das zweite Symbol steht für Aktion, also China-Aktion. Also, ne, so. Zwinker, zwinker, sage ich nur. Council on Foreign Relations. Also es gibt Dinge, die man nicht entfernen und zensieren sollte, weil dadurch dann der Staat irgendwie Probleme hat mit, ne? Okay, cool. Genau, der Staat, es würden Kosten verursacht werden. Auch wenn der Staat es durchdrückt wird, würden trotzdem Kosten Ja, und deswegen sieht der Staat in der Regel davon ab. Das habe ich mir auch irgendwie bei dem Artikel dann gedacht. Wenn Amazon-Server abgeschaltet werden, funktionieren viele Sachen nicht. Genau, ja. Meet the man behind a third of what's on Wikipedia. Ja, trefft den Typen, der verantwortlich ist für ein Drittel von dem, was auf Wikipedia so rumgreift. Ja, dieser Mann, der hat relativ viel bei Wikipedia bearbeitet. Und ich dachte mir einfach nur so, als ich die Überschrift gelesen habe, also ein Drittel der Wikipedia, Artikel im Englischen, da hat er einen Edit gemacht. Wenn ihr wissen wollt, was Macht ist, dann guckt euch diesen Herrn an. Also wie oft der die Gelegenheit hat, ein Narrativ mitzugestalten oder eine Sicht, eine Art und Weise, was zu sehen, ist schon beeindruckend. Also da habe ich meinen Hut gezogen. Dachte ich mir, das hat was. Ja, alte Diesel werden in Deutschland aussortiert und dann in vielen östlichen EU-Ländern weitergefahren. Umweltschützer sind entsetzt. Was ich dazu sage, ist Imagine My Shock. Was? Nein. Sagen die Umweltschützer jetzt. Umweltschützer haben damit ein Problem. Da wird recycelt und Umweltschützer haben damit ein Problem. Ich fasse es nicht. Nee. Aber das war doch schon immer so. Das ist jetzt plötzlich News. Das ist so wie Wasser ist nass. Bahnen sind Transport. Ja, Wasser ist nass, S-Bahnen sind Transportations Dinge. Ja, weiß ich. Ja, okay, auf jeden Fall warum 8 Stunden schlafen, wenn 2 bis 4 reichen, sagte jemand. Und was ich vor allen Dingen lustig fand an diesem Artikel ist, also es ist ein Wissenschaftler, der das selber ausprobiert hat und dann gibt es hier irgendwie dieses Fazit, wo war das hier? Genau, zudem sei ihm in der Zeit klar geworden, dass er seine Zukunft nicht in der Wissenschaft sehe und er legt den Grundstein für seine spätere Karriere als Journalist. Also einfach mal eine Runde nicht schlafen und schon kommst du auf Ideen wie, ich sollte Journalist werden. Wo es ja auch schon vom Jahr oder so diese Beiträge gab, dass die Journalisten alle irgendwie zu viel Energy-Drinks trinken und zu viel Kaffee und so und zu wenig richtig essen und zu wenig schlafen und so. Und ja, das scheint so ein Henne-Ei-Ding zu sein, wo vielleicht sogar das Schlafen dann der Auslöser ist, wenn man dieses hier so sieht. Also, ja. Ja, wenn ihr wissen wollt, was wirklich dahinter steckt, dann lest euch den Artikel selber durch, kommt in die Quellen. Neuro and behavioral correlates of sacred values and vulnerable to violent extremism. Das ist ein interessanter wissenschaftlicher Artikel, der ein psychologisches Experiment sich angeschaut hat und verschiedene Analysen vorgenommen hat. Also man hat ein soziales Experiment gemacht und man hat dazu Dschihadis rekrutiert oder Menschen, die den Dschihad feiern. Und man hat ihnen einen Fragekatalog vorgelegt und hat sie ein soziales Exklusionsspiel spielen lassen, also ein Videospiel, bei dem dir der Ball nicht so oft zugepasst wird und dann in der Kontrollgruppe mit einem normalen Passverhältnis, also wo du einen Ball hin und her kickst und du kriegst dann nur 5% Ballbesitz oder du kriegst 50% Ballbesitz und es kam heraus, dass sozusagen soziale Isolation einen dazu bringt, bestimmte Werte noch stärker abzufeiern, soll heißen, Sacred Values sind Werte, die du niemals verletzt sehen möchtest. Du hast aber in der Regel dann noch andere Werte, die dir nicht ganz so wichtig sind, die dir dann aber wichtiger werden durch dieses soziale Exklusionsspielchen. Und interessant dabei ist, dass wenn das so stimmt alles, und ich muss mich noch ein bisschen besser reinlesen, um das mehr in Kontext setzen zu können, aber so ein Hashtag zum Beispiel wie Nazis raus dürfte mit dieser Forschung dann belegt sein, dass der zu rechtsextremistischen Gewalttaten führt und dass zum Beispiel dann Religionskritik am Islam zu terroristischen Anschlägen führt. Und da ich dies mit dieser Argumentation so wirklich gar nichts anfangen kann, so persönlich, weil ich es einfach freie Gesellschaft so sagen, tun dürfen, so nach den Gesetzen, was eben im Rahmen ist. Also es ist einfach ein Artikel, der einem Argument, was ich oft verwende, gegenüberläuft und ich muss noch mehr rumlesen und wir schauen, was die Gegenseite denkt. Da habt ihr es. Also Fazit, freie Meinung verbieten wäre das vom Artikel. Also, weil es zur Radikalisierung führt. Ich hingegen denke, dass mehr Sprache immer zu weniger Radikalisierung führt. Also mehr Reden ist besser wie weniger Reden. Weil weniger Reden bedeutet Aktion, mehr Reden bedeutet versuchen, verschiedene Blickwinkel einnehmen zu können, wie eine Fliege, die mit ganz vielen Augen viele verschiedene Blickwinkel einnehmen kann, um die Realität zu betrachten. Und nicht so ein Zyklop, der irgendwo draufhaut. Sondern so ein Bzzz, so eine Fliege. Wisst ihr so? Kein Wort ist illegal. Ja, reden und verstehen ist wichtig, auf jeden Fall. Also ich finde die Metapher einer Krake besser, die überall ihre Tentakel drin hat. Du guckst so viel Hentai. Ja, ich guck so viel Weltkrieg-Propaganda. Tja, dann bleiben wir mal bei einer Datenkrake. Hier haben wir einen sehr interessanten Fall, meiner Meinung nach. Hier geht es um Posteo. Das ist ein E-Mail-Dienstleister, der sich damit brüstet, dass der besondere Sicherheit anbietet und die Nutzerdaten besonders gut verwaltet und für Privatsphäre besonders auf Privatsphäre besonders achtet. Das sagen ja viele, allerdings verfolgen die auch den technischen Ansatz, dass sie ihre Systemarchitektur so aufbauen, dass die gewisse Daten gar nicht erheben können, die dann geleakt werden können, die vielleicht auch für sowas wie Vorratsdatenspeicherung oder sowas wichtig wäre. Und hier gab es jetzt im Endeffekt ein Urteil, dass die ihre Backend-Architektur anpassen müssen, ja, um bestimmte Telekommunikationsgesetze erfüllen zu können, um gewisse zusätzliche Daten zu erheben, die die nicht für den Geschäftsbetrieb brauchen, um die für Behörden vorhalten zu können. Das ist schon ziemlich krass. Ja, also die bestimmte Nutzerdaten, IP-Adressen oder sowas erheben die gar nicht, brauchen die gar nicht erheben. Es ist trotzdem alles sicher und so weiter und so fort. Es funktioniert technisch, ohne dass sie es erheben. Und jetzt müssen die ihre Systeme umbauen, um mehr Daten über ihre Nutzer zu erheben, nur für die Behörden. Die machen selber nichts damit. Die wollen die gar nicht erheben, die brauchen die nicht zu erheben, aber die müssen es tun. Nur deswegen. Ich habe es jetzt mehrmals gesagt, weil ich finde das so krass. Ja. Schweinerei. Ah, okay. Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und Japan über eine Wirtschaftspartnerschaft. Ich hatte mich mal schon mal damit beschäftigt, aber ich wollte es eigentlich nicht unbedingt ansprechen, weil CETA und sowas war ja allgemein bekannt. Allerdings ist es jetzt nochmal durch die Nachrichten gegangen, weil es jetzt ja auch in Kraft getreten ist. Und es hat für ein bisschen Interesse gesorgt. Deswegen wollte ich es nochmal kurz ansprechen oder auf ein paar Punkte eingehen. Und im Endeffekt eine Sache, die bei dem Abkommen zunächst mal erwähnenswert ist, was für viel Kritik gesorgt hat, sind die sogenannten Investitionsschutzabkommen. Da geht es um Schiedsgerichte und sowas. Ja? Die sind in diesem Abkommen, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht drin, beziehungsweise nur sektoral drin. Ich muss es alles mit einem kleinen Haken versehen, weil das Dokument ist extrem lang. Und ich stütze mich auf viele Sekundärquellen, die ich dann nachgecheckt habe, aber ich habe es mir nicht komplett durchgelesen. Ja? Aber dieses Investitionsschutzabkommen soll nochmal in einem separaten Abkommen geregelt werden. Aber in Anteilen ist es schon hier drin. Ja? Was ich sehr gut finde, weil diese Schiedsgerichtssache, die würde ja im Endeffekt Regierungen vorschreiben können, ihr dürft gewisse Gesetze nicht erlassen. Was hier allerdings in dem Abkommen enthalten ist, ist, dass gewisse Gesetze nicht erlassen werden dürfen, die gegen gewisse Handelsabkommen verstoßen. Und dann muss man im Hinterkopf haben, Japan ist ja in TPP drin mit Amerika. Und deswegen gelten sehr viele TPP-Regelungen für Japan, die wir ja vermeiden wollten in Europa. Ich sag mal Stichwort Chlorhühnchen, nur geht es jetzt bei Japan nicht um Chlorhühnchen. Wir exportieren eher Lebensmittel nach Japan als die Lebensmittel zu uns. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum die das Abkommen unbedingt sehr gerne wollten. Weil Japan braucht Nahrungsmittel und europäische Nahrungsmittel haben einen sehr hohen Standard international gesehen. Und wir exportieren gerne Nahrungsmittel. Und ein weiterer Kritikpunkt, den man vielleicht anmerken könnte, wäre, dass bestimmte Infrastruktur ja verstaatlicht werden kann, ja, oder privatisiert werden kann. Abwasserleitungen, Bahnnetze und so weiter und so fort, ist ja auch so ein Problem mit diesen Handelsverträgen. Da gibt es im Endeffekt eine Klausel, dass das so nicht direkt passieren könnte. Allerdings gilt diese Klausel für gewisse Branchen und Branchen, die nicht in dieser Liste drinstehen, für die gilt diese Klausel nicht und es gibt halt ein paar Ausnahmen. Und was wichtig ist, zukünftige Branchen sind in dieser Liste nicht erfasst. Das heißt halt Innovationen, neue Firmen, neue Geschäftsmodelle, andere Klassifizierungen, die darunter nicht vertreten sind, die ja, würden halt unter diese Rahmenbedingungen nicht fallen. Und eine wichtige Rahmenbedingung, die wir in Europa ja haben, ist das sogenannte Vorsorgeprinzip, dass wir im Endeffekt sagen, ein Produkt muss getestet sein, dass es sicher ist, darf nicht gesundheitsschädlich sein und so weiter und so fort, bevor es auf den Markt kommt. Sonst ist es nicht legal. Gut, bei 5G haben wir ja schon gesehen, dass die gesagt haben, das Vorsorgeprinzip gilt hier nicht. Also machen wir in Europa ja schon Ausnahmen. Aber in Japan, wie in Amerika, gilt halt das andere Prinzip, dessen Name gerade entfallen ist, dass die im Endeffekt Sachen schon zur Marktreife bringen können. Nachsorgeprinzip. Und eventuelle Ausfälle halt regulieren durch Klagen und sowas. Nachsorgeprinzip. Bitte? Nachsorgeprinzip. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Begriff ist, der zumindest hier im Rahmen dieses Dokuments genannt wird. Ja, aber es wird in dem Dokument auch explizit genannt. Aber ja, wie gesagt, wir machen es bei 5G ja jetzt schon nicht bei uns. Also ja. Ja, das ist im Endeffekt der Punkt, worum es geht. Ja. Ja, interessant. Ja, und 99% aller Waren sollen tariffrei geschaltet werden. Ja, ist okay. Aber Japan hat ja ein ähnliches Preisniveau wie wir. Mit Vorsicht gesagt, mit großer Vorsicht gesagt. Also, ja. Weil sich den ganzen Spiele, die in Europa nicht erscheinen, dann in Japan kaufen für günstiger, oder wie? Ja, vielleicht erscheinen die dann in Japan auch, weil das wäre ja eine Marktbarriere. Für ein japanisches Unternehmen. Vielleicht gibt es dann japanische Produkte hier auch, die es vorher nicht gab. Also es ist ja nicht wow, immer alles. Wow, das heißt, ich krieg vielleicht endlich Suntory Premium Malt Bier. Ich bin sofort für den Freihandel. Ja, in Frankreich Die französischen Wirtschaftsgesetze sind ja ein bisschen anders als wir in Deutschland. Also nicht grundsätzlich anders, aber ein paar Besonderheiten haben die halt, wie wir sie ja auch haben. Preisbindungen in Supermärkten haben wir in Deutschland ja teilweise auch, nur in Frankreich wird das noch ein bisschen härter gehandhabt. da gibt es so Margenkorridore für Supermärkte, wie viel die verdienen dürfen an den Lebensmitteln, damit die Lebensmittel nicht zu teuer werden. Und jetzt haben die da, hat die Regierung im Endeffekt einen Plan auf den Weg gebracht, der halt noch umgesetzt werden muss, der den Supermärkten im Endeffekt, der die Supermärkte in ihrer Preisbindung freistellt, dass sie gewisse Markenprodukte teurer anbieten, allerdings müssen die dafür andere Lebensmittel billiger anbieten. Also Grundnahrungsmittel, Kartoffeln oder Gemüse, Eier, Milch, Butter, solche Sachen. Ja? Nutella ist natürlich wieder ein Beispiel, weil das Gemüter erregt, weil wer mag kein Nutella? Aber Nutella ist halt ein Markenprodukt und in Frankreich halt auch ein importiertes Markenprodukt. Und deswegen wird da der Preis halt auch reguliert, aber die dürfen das jetzt teurer anbieten als vorher, um da durch die Mischkalkulation im Endeffekt ein Geschäftsmodell zu haben, das sie wirtschaften können. Ja. Und eine lustige Meldung. Nutella wird teurer, die Leute regen sich auf. In meinen Augen funktioniert Preisbindung nicht. Also, das ist Humbug. Das ist, ich ja, hier sehen wir. Nö, für Grundnahrungsmittel finde ich das völlig in Ordnung. Aber der Preis würde weiter sinken, wenn die freie Wirtschaft ihre Arbeit tun könnte, denke ich. Also. Ja, bei Lebensmitteln spielt halt immer auch die Lebensmittelstabilität und Qualität eine sehr große Rolle. Deswegen, ja, Lebensmittel, okay. Hier sehen wir Tappy, eine Erfindung von T-Mobile in Amerika. Und dieser Tappy, dieser sympathische Tipp-Tipp-Roboter, der dafür gedacht ist, halt Betriebssysteme und Apps auszuchecken, ob die irgendwie Fehler generieren. Ja, einfach dadurch, dass man das Menü 5-mal öffnet und nach links wischt und dann stürzt das Handy ab. Wer hat es nicht erlebt? Ne? Warum auch immer. Also es sind halt Bugs, die so drin sind und diese Maschine ist dafür gedacht, das zu testen. Hier sehen wir einen netten chinesischen Mitarbeiter, das wird später noch eine Rolle spielen. Hier sehen wir noch einen netten chinesischen Mitarbeiter, das wird später eine Rolle spielen, weil, warum ist es wichtig? Huawei hat ja gerade extreme Probleme in Amerika, weil die werden ja verklagt auf sehr vielen Levels und eine riesige Klage, die die gemacht haben, die jetzt verloren haben, ist halt von T-Mobile gegen die gewesen, weil die diese Robotertechnologie quasi geklaut haben. Wie haben sie das gemacht? Das könnt ihr euch jetzt selbst überlegen. Ihr habt das Video ja gesehen. Fand ich nur lustig. Das ist das Video aus dem Jahr 2012, wo halt von 2012 bis 2016 haben die halt die Baupläne geklaut und Teile der Maschine geklaut und ja. Dafür sind die jetzt verurteilt worden und es geht halt um diesen Tappy-Roboter. Ist er nicht süß? Ja, und die Chinesen legen deren Chip-Hersteller lahm. Ja, hier geht es weiter um den Handelskrieg in Amerika, aber allerdings, ja, ich muss sagen, da hat sich schon wieder was geändert bei dieser Meldung. Und zwar, die Amerikaner und die Chinesen haben jetzt angekündigt, dass sie bald wieder neue Handelsverhandlungen machen wollen und da wird das auch wieder geklärt werden. Aber es geht im Endeffekt um Patente und es geht auch wieder um 5G-Technologie und um einfach Technologietransfer. Ja. Und durch die 5G-Technologie werden jetzt sehr viele Computerkomponenten in Amerika auch zu sogenannten Dual-Use-Gütern hergestellt. Das heißt, das sind Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Das muss nicht viel heißen. Beispielsweise Zusatzstoffe, die man benötigt, um Zahnpasta herzustellen. Aus den gleichen Sachen kann man quasi Chemiewaffen herstellen und deswegen stehen die auch auf solchen Dual-Use-Listen. Da gibt es halt viel mehr Bürokratie, nicht alle Leute dürfen das handeln und so weiter und so fort. Aber in Amerika wird jetzt halt mehr und mehr Computertechnologie und Patente zu Computertechnologie auf diese Dual-Use-Liste gesetzt. Aber das soll halt mit China jetzt auch nachverhandelt werden. Naja. Der Artikel ist mir mehr oder weniger reingerutscht, gebe ich zu. Ah, ja, hier haben wir die Missile Defense Review 2019. Ja, das ist das offizielle Dokument vom amerikanischen Verteidigungsministerium und das ist einfach ein wahnsinnig interessantes Dokument. Wir haben ja jetzt die IDF-Verträge sind ja aufgekündigt worden, werden dann wahrscheinlich einfach irgendwie in welcher Form auch immer nachverhandelt werden. Die nuklearen Arsenale müssen ja gewartet werden und erneuert werden und ersetzt werden, weil die alt werden und kaputt gehen und so weiter und so fort. Und Teile von diesen INF-Verträgen standen dieser Erneuerung halt im Weg. Teilweise gab es da auch Lösungen, aber ja, es ist, wie es ist. Die Verträge sind jetzt gekündigt worden und deswegen ist das Thema wieder aktuell. Und in diesem Dokument kannst du einfach mal ein bisschen runterscrollen. Es ist sehr lang, aber es ist sehr, sehr grafisch und interessant aufbereitet. Die nuklearen Arsenale der verschiedenen Länder weltweit, alle Länder. Ja, vor allem natürlich auch die Länder, die Amerika gefährlich werden können. Das amerikanische Arsenal, wie die Raketengrößen sind, wie die, also ist alles auch mit sehr vielen Bildern sehr schön dargestellt. Also wenn man das Thema fasziniert, wenn schön, ist natürlich immer relativ. Ja, aber, und auch viele technische Informationen. Und halt so Sachen wie, wie ist das mit den nuklearen Schutzschilden und wie ist das mit den Zonen, die beschützt werden und Zonen, die aufgegeben werden und ja, auch ein bisschen düsteren Aspekten. Aber der technische Aspekt steht im Vordergrund und deswegen sehr interessant, da einfach mal durchzuscrollen, wenn man sich dafür interessiert. Schwierige Kost, würde ich vermuten. Bitte? Schwierige Kost, würde ich vermuten. Das ist der Bericht. Ich verstehe nicht, nochmal. Schwierige Kost. Ja, also ich meine, wie gesagt, das ist ein Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ja. Du sollst das nicht ausdrucken und essen, Mammon. Also wie gesagt, allein vom technischen Aspekt ist es interessant, um sich das einfach mal anzugucken und ja. Ja. Amerika, ja. Kolonisation hat die Erde, das Klima der Erde abgekühlt. Ja, bei der Entdeckung Amerikas sind natürlich ja Bakterien, sehr viele Ureinwohner gestorben, zum Teil auch durch direkte Aktionen der Siedler, aber überwiegend durch eben Bakterien auf die Bakterien, Viren, auf die die Ureinwohner nicht, die hatten das halt einfach nicht und dann war das für die eher schwer, sich da relativ schnell anzupassen. Da sind sehr viele Menschen gestorben und diese menschliche Aktivität hat dann aufgehört und stattdessen sind dann an vielen Stellen in Amerika halt Bäume gewachsen, Vegetation. Vegetation bindet ja CO2 und hier stellt jemand vor, die These, dass die Erde sich abgekühlt hat, dadurch, dass so viele Menschen eben nicht mehr den Boden bestellt haben und dann die Vegetation sich den Boden zurückholen konnte. Ich habe mir das nicht näher angeguckt, aber ich fand einfach die Überschrift fand ich klasse. Also Kolonialismus war ziemlich cool. Okay. Ja, also sorry, ja. Ja, klingt so ein bisschen nach dem Masterplan für die Grünen jetzt. Alle ausrotten, dann geht's der Welt wieder besser. Bei den Grünen Vordenkern ist echt voll oft so, dass die irgendwelche genozidalen Fantasien haben. Das ist immer recht lustig. Alle haben malthusische Ideen und dann normal Bevölkerungslimit einführen und so. Apropos Limits, in den USA wird man jetzt wegen Gedankenverbrechen in der UK wird man wegen Gedankenverbrechen von der Polizei verfolgt. Es ging da um einen Limerick, der geteilt worden ist und die Polizei ist darauf aufmerksam geworden und das ist auch wieder so in der Kategorie SJWs ist ein Phänomen, was zu arg ernst genommen wird, das ist gar nicht so schlimm und hier ist halt die Polizei aktiv geworden und sagt auch, dass das nicht ein Einzelfall ist, sondern dass sie das generell in der Zukunft so machen werden und ja. Es geht hier aber um Chats und um eine, da sind keine Folgen oder sowas raus gewesen, das ist bedenklich auf jeden Fall, aber ich muss sagen, da gab es schon ein paar krassere Beispiele in der Vergangenheit, wo die halt wirklich nach Hause gegangen sind oder direkt eine Anklage bekommen haben. Aber natürlich bedenklicher Trend in England, weil die halt Teams haben, die aktiv über Social Media gehen und sich Posts angucken. auch ohne, dass jemand sie darauf aufmerksam macht. Das ist also ein Limerick ist doch eigentlich einfach nur eine bestimmte Gedichtstruktur, so ein Reimschema, so ein Ding, ne? So wie ein Haiku halt einfach. So. Jo, genau. Genau, ja. Und wegen dem, was da halt drin stand, dann uff, das ist halt echt traurig, Mann. Das ist richtig fucking traurig, Mann. Was soll das? Ah. Und hier die nächste News von Brad Glasgow in Sachen Gamergate. Das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Anlaufstelle. Nicht, weil er von Anfang an dabei war, sondern weil er sehr spät auf das Phänomen aufmerksam geworden ist und sehr viele Bedenken gegenüber der Gamergate-Crowd hatte und nach und nach lernen musste, dass die andere Seite wirklich so durchgeknallt ist. Und hier hat er einen Tweet geframed mit Pro-Consumers Toxic von Nathan Grayson Advanced 16. Valve spent years cultivating a hyper-toxic pro-consumer user base via inaction and avoidant rhetoric. And now it's using messaging that seems highly likely to get that user base to throw a fit and lash out at people who don't put their games on Steam. Ja. Hypertoxisch. Wir sind nicht mehr toxisch, wir sind hypertoxisch. Und wir sind Pro-Konsumenten. Echt, go for it. Gehirn, Alter. Kotaku spent years cultivating a hypertoxic anti-consumer user base via propaganda and keine Ahnung. Also das ist welche User Base dreht denn jedes Mal durch, wenn irgendjemand sagt, nein, dieser Charakter ist eigentlich nicht homosexuell angelegt, das interpretiert ihr nur da rein. Wer sind denn die Leute, die dann durchdrehen und Shitstorms veranstalten? Ja, klar haben die Leute Metro jetzt irgendwie downgefleckt, Spiele, die gar nichts damit zu tun haben. Aber genau dafür hat Steam dieses System eingeführt, dass du gucken kannst, wo kommen denn diese Negativ-Votes her. Oh Gott. Ich meine, was sollen denn die Spieler machen, wenn die nicht pro-Union und Anti-Capitalist sind, dann werden sie von Game Journals gehasst. So, Ja, und vielen Game Journalists, ich denke, das gehört auch zum Trend dazu. Vielen Game Journalists wird ihr Hang zur Gewerkschaft jetzt auch zum Verhängnis. Ja, weil viele Unternehmen, die ja auch kündigen, weil die teilweise Gewerkschaften gründen wollen. Aber darüber wird nicht gesprochen. Das habe ich nochmal reingeschoben. Da hatte Price auch gerade schon das kurz erwähnt gehabt. Hier geht es um diesen Gouverneur von Virginia, wo seine eigene Partei jetzt irgendwie dem seinen Rücktritt fordert. Und ja, es ist einfach mal wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass du halt diese ganzen Sachen, die immer haben wollen, halt bis aufs Letzte irgendwie gut finden kannst. Also, wenn man sich die Wikipedia-Seite von diesem Typen anguckt, der hat halt eigentlich alles von progressiven Ideen unterstützt, was man so unterstützen kann. Und im Endeffekt ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden, dass es irgend so ein Bild gibt, wo so einer in Blackface und halt einer im Ku Klux Klan Outfit irgendwie zusammen was trinken, was von irgendeiner Feier ist. Und das war wohl im Jahrbuch von dieser Universität, wo er Medizin studiert hat, irgendwie ist das veröffentlicht worden. Und ja, ist halt ein Spaß so, ne? Also wenn man sich das anguckt, würde man im Leben nicht drauf kommen, dass sie das irgendwie gutheißen oder so. Irgendwie lynchen von Schwarzen oder ein Ku Klux Klan oder so, vollkommener Humbug. Ja, aber es reicht aus, dass die Demokraten in dem eigenen Staat sagen, pfui, pfui. Und dann auch noch mit dieser Sprache hier, the governor we know is a great friend and ally, wo man sich dann auch so denkt, ja, Alliierter, der Mann gehört zu eurer eigenen Partei, also was soll dieses Wort Alliierter, ja, also. Ja, aber Ally heißt so, he's woke and progressive, du bist so ja, ein Ally, genau. Dieses Bild hier vielleicht von dem, ne, so viel zum Thema hier Parität und so, ne? Das ist hier ein Foto nur mit den weiblichen Mitgliedern und das ist hier der offizielle Account nicht von den weiblichen Mitgliedern, sondern halt von dem ganzen, von der ganzen Fraktion, wie man in Deutschland sagen würde. Ja. Ally. Ja, der hat sich halt exponiert, indem der sehr, also ich meine, wie gesagt, diese ethische Medizinstudie, die ich vorhin gemacht habe, ja, der hat sich ähnlich geäußert. So, aber der hat halt den Teil mit den Krankheiten weggelassen. Der Pressesprecher hat später gesagt, ja, er meint ja nur das mit den Krankheiten. Er hat es halt nicht gesagt. Ja, und das mit dem Foto, ja, das kann man jetzt so oder so darstellen. Punkt ist aber auch, der hat ja auch gelächelt auf einem von den Fotos. Das geht ja schon mal gar nicht. Nur mal nebenbei noch. Und eine pikante Sache ist auch noch, auch wenn der sehr progressiv ist, auch wenn der, wenn man sich seinen Voting Record anguckt, sehr progressiv auch gehandelt hat, ja, wenn der zurücktritt, sein Nachfolger, der ist der absolute Liebling der ganzen Progressiven. Okay. Der ist noch mal zehnmal und der hat der hat halt alle, okay, alle Checkmarks, sag ich mal. Ne? Okay. Also, deswegen sind die Demokraten auch nicht traurig drüber. Ja gut, das erklärt es dann wahrscheinlich. Ja, und zum Abschluss hier nochmal was Lustiges, Unwichtiges. Ich fand es einfach nur, weil heute Abend ist ja der Super Bowl. Der eine oder andere weiß vielleicht schon, dass mich das interessiert. Die meisten Leute interessiert es nicht, aber mich interessiert es auf jeden Fall. Ich gucke schon seit einer ganzen Weile. Und was auf jeden Fall die Leute, die sich mit Football ein bisschen beschäftigen, wissen, dass diese Mannschaft der New England Patriots eine ganze Weile jetzt schon ziemlich erfolgreich ist und dass viele Leute, mich eingeschlossen, sie eigentlich nicht mögen. Und ja, also es gibt halt die Fans natürlich von der Mannschaft, aber alle anderen, die Fans von den anderen Mannschaften sind sich eigentlich darin einig, dass man die Patriots nicht mag. Schon alleine deswegen, weil sie halt in den letzten Jahren so erfolgreich gewesen sind, unter anderem auch mit Betrügereien, was sehr lustig von den Leuten von South Park schon mehrfach aufs Korn genommen wurde, die Betrügereien von den Patriots, die quasi, wo die Leute gesagt haben, ach ja, ist halt so und da nichts weiter groß an Konsequenzen draus rausgekommen ist, sowas mit nicht richtig aufgepumpten Wellen und so, da gab es ganz lustige Sachen. Und was mir jetzt die Woche wieder eingefallen ist, ist, dass ja dieses Stadion, wo die drin spielen, das ist das sogenannte Gillette Stadium, das wir hier gerade sehen. Also, ja, kümmert euch um eure toxische Männlichkeit und seid nicht Fan von den Patriots, kann ich da nur sagen. Sowieso nicht. Scheiß nur Engländer. Oder ignoriert amerikanischen Fußball einfach. Das Gillette Stadion. Das ist keine Option, das einfach zu ignorieren. Dafür ist Aber das Spiel heute Abend ist in der Mercedes-Benz Arena. Genau, das ist in der Mercedes-Benz Arena in Atlanta. Das ist nicht die einzige von denen, die Mercedes-Benz Arena heißen. Da gibt es ein paar. Weil alle Deutschen das gucken. Obwohl, das hat damit ja nichts zu tun. Naja, Mercedes-Benz ist ja auch in Amerika eine Marke. Ne? Also. Wo läuft das Spiel? Zeigen Sie das irgendwo? Sat 1 oder was? Ja, ne? Also ich weiß nicht, wo das im Free-TV läuft. Ich gucke das da nicht mit dem deutschen Kommentar, aber ich glaube, das läuft irgendwo bei Sat 1 oder so, ja. Kriegt man sicherlich heraus, wenn man das rausfinden will. Ja, ein bisschen gucken werde ich auch, klar. By the way, was mir heute aufgefallen ist, es gibt neue South Park-Folgen. Also, das war als Tipp. Also. Die letzten zwei Staffeln habe ich schon nicht gesehen. Ja, ich müsste auch mal einiges nachholen, was South Park angeht. Ja, die letzte Staffel war wieder ziemlich gut, auf jeden Fall. Boah, Leute, Alter, wir haben schon ab 18 Uhr gestreamt. Das ist schon Monster-Stream. Ja, dann sagt doch jetzt nochmal Tschüss und dann hören wir auf. Genau, wir waren ja heute so viele, jetzt sagt nochmal jeder was. OPEX, fängst an. Dann starten. Ich möchte sagen, dass ich es echt niedlich fand, dass Leute mich bei anderen Podcasts, wo ich noch nebenbei mal dabei war, so bei den Weltraumaffen dann zugeordnet haben und dass Leute mich anscheinend hier auch in den Kommentaren dann vermisst haben. Das ist wirklich echt nett und selbst wenn es nicht viele sind, allein die Geste, das ist schon echt angenehm. Und ich werde auch versuchen, häufiger da zu sein. Mir steht ein Umzug bevor und hoffentlich wird das alles. Ja, ich hab euch echt lieb. Passt auf euch auf. Geht in den Wald. So. Hast du schon ein Kombi bestellt? Was habe ich, was? Ein Kombi bestellt? Ein Kombi bestellt noch nicht, nee, aber das ist, die Wohnung wäre, wenn ich die bekomme, nur 20 Minuten weg. Mein Vater will mir da helfen. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch. Nein, hallo, bitte. Müssen mir alle helfen. Stell mir ein Kombi, fordert, was der Freiheit dient. Ich habe eine Bäche. Du wirst hier schaffen, Alter. Ich fordert, was mit Ofex dient. Also wenn ihr nicht irgendwie entscheiden könnt, wer redet, rede ich weiter. Ich rede jetzt über meine Webseite. Oh, da ist ihm die Luft ausgegangen. Ja, ich wünsche allen einen schönen Abend und eine grusame Nacht. Ja, ich auch. Geht in den Wald und lasst euch nicht ändern oder so. Geht in den Wald und seid rechtzeitig um 0.30 Uhr wieder da. Geht in den Wald und geht auf. Ja, jetzt Website sagen. Fördert. Ah ja, Twitter.de. Ebel, halt mal mit dem Nein. Jetzt lasst er den Ebel auch mal reden. Organisiert Freiheit für alle. Geht ihr 3 oder 4 Jahre.